Nächste Station, Endstation Podcast. Übergang zu Kindheitserinnerungen, lustigen Lach- und Sachgeschichten sowie jeder Menge Schwachsinn. Endhaltestelle. Bitte alle einsteigen. Hallo und herzlich willkommen bei Endstation Podcast, wo wir in Erinnerung schwelgen, aber auch die Gegenwart knallhart und vollkommen subjektiv analysieren. Mein Name ist Sven Gruno, bei mir sind Andreas Wolter. Hallöchen. Und Christopher Kohn. Der Atem meiner Katze riecht nach Katzenfutter. Moin Jungs, schön, dass das endlich geklappt hat. Ja, wurde Zeit. Super. Wurde auf jeden Fall Zeit, ja. Ja, vielleicht bevor wir uns jetzt direkt ins erste Thema stürzen, sollte sich jeder vielleicht mal vorstellen, damit die Leute überhaupt wissen, wer hier redet. Und da würde ich dich einfach mal bitten anzufangen, Andreas. Boah, wieso denn Andreas und nicht ich? Das geht nach Wichtigkeit. Ach, na dann, okay, ja. Entschuldigung. Darf ich jetzt, ja? Bitte. Danke. Ja, also Hallöchen erstmal. Wie mich Sven bereits vorstellte, bin ich Andreas, werde aber wahrscheinlich im Podcast nur als Andi angesprochen. Und zurzeit, neben meiner Profikarriere als Podcaster, gründe ich mit Sven eine kleine Filmproduktionsfirma und mache mich so selbstständig mit ihm zusammen. Mehr über mich dann soon.tm. Ja, Chrissy. Chrissy, ja, mein Name ist Chrissy. Ja, also mein Name ist Christopher Kohn. Ich bin jetzt 30 geworden vor kurzem und ansonsten bin ich seit ungefähr 10 Jahren hauptberuflich als Schauspieler unterwegs. Ja, werde im Laufe des Podcasts und wahrscheinlich der nächsten Folgen immer noch ein paar kleine Details über mich erzählen, aber ja, das ist, denke ich, so das Wichtigste. Ja, dann fehle ja nur noch ich. Mein Name ist Sven Gruno und ich wurde vor langer, langer, langer Zeit in Berlin geboren und bin beruflich, auch wie die anderen beiden, in der illustren Welt der Medien unterwegs. Und zuletzt als Regieassistent bei verschiedenen Sendern oder als On-Air-Producer bei Comedy Central, wo ich mich größtenteils um Family Guy und South Park gekümmert habe. Family Guy! Und jetzt bin ich gerade dabei, mich zusammen mit Andreas in die spannenden Gefilde der Selbstständigkeit zu wagen. Oh ja. Das, also man kann eigentlich sagen, dass Sven und Andreas richtig gute Freunde sind und ich mitgeschleift werde. Eigentlich kennen wir den gar nicht. Der war hier plötzlich in der Leitung. Wir sind gespannt, wie das wird. Ja, so weit, so gut. Was nun natürlich auch noch durchaus interessant sein könnte, ist die Frage, was kann man denn von Endstation Podcast erwarten? Und vielleicht kann Chrissy uns da ein bisschen was verraten. Ich kann's auf jeden Fall gerne versuchen, lieber Sven. Also, ich glaube, wir drei sind uns einig, dass der Podcast definitiv der erste Schritt zur Weltherrschaft ist, oder? Absolut. Das ist die Grundbedingung. Ja, sehr gut. Naja, und dann ist es so, dass wir drei, wie wir am Anfang schon gesagt haben, jeder was mit den Medien zu tun hat und wir schon lange überlegt haben, Mensch, eigentlich müssten wir mal zu dritt irgendwas starten, irgendein Projekt. Also lag es sehr nah, dass wir irgendwas Mediales machen. Da Sven und Andi jetzt beide leider unfassbar hässlich sind, haben wir uns entschieden, dass wir keinen YouTube-Kanal machen, sondern uns erstmal nur auf unsere Stimme beschränken. Und deswegen haben wir gedacht, Mensch, reden wir doch einfach mal. Was macht man? Wie redet man am besten? Redet man, damit alle hören, in einem Podcast? So sind wir im Prinzip zu diesem ganzen großen Thema gekommen. Und dann haben wir uns überlegt, worüber können wir reden? Und bei Sven und mir ist es so, dass wenn wir miteinander telefonieren und einer von uns kommt irgendwie auf Jugendlich, also aus Geschichten von unserer Jugend, dann geht das Telefonat schon gerne mal 2-3 Stunden. Und das heißt eine Menge, denn normalerweise hasse ich es, überhaupt 5 Minuten zu telefonieren. Und da ich viele Freunde habe in meinem Alter, denen das genauso geht, dass wenn man irgendein Thema aus der Kindheit oder der Vergangenheit anspricht, dass man sich da drin verliert und immer wieder sich freut, wenn einer was erzählt und man sich wieder an die bestimmte Zeit zurückerinnert, sodass wir gedacht haben, Mensch, wenn dann Podcast dann irgendwas über etwas, was uns wirklich wichtig ist, was uns beschäftigt, was mit unserer Kindheit zu tun hat, also Spielzeug, Videospiele oder eben auch Kinderserien, und da schließt sich jetzt der Kreis, das ist nämlich heute unser ganz erstes Thema. Und das ist im Prinzip so eine ganz große Herzenssache für uns drei, oder? Ja, total. Und dadurch, dass wir halt wirklich nur über Themen reden, die uns selbst beschäftigen, die uns selbst interessieren, die uns am Herzen liegen, wird das hoffentlich auch möglichst authentisch, interessant, gepaart mit Anekdoten aus unserem Leben, die lustig sind, die vielleicht auch mal traurig sind. Und ihr dann beim Zuhören genauso viel Spaß habt, wie wir beim Aufnehmen. Also hinzu muss man fügen, kann man das so sagen? Genau so steht das im Duden. Ja, sehr gut. Den habe ich auch damals geschrieben, 1804. Es ist so, dass ein ganz großes Experiment selbst für uns ist. Also wir haben noch nie irgendwas testweise aufgenommen. Das ist tatsächlich, dass wir uns das erste Mal zusammensetzen, einfach unsere Aufnahmegeräte laufen lassen. Und ja, das ist ein riesengroßes Abenteuer für uns. Und deswegen hoffen wir, dass ihr da genauso viel Spaß dran habt wie wir. Und weil wir euch damit einbeziehen wollen, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns schreibt über verschiedene Plattformen, Facebook, Twitter. Auf Facebook sind wir Endstation Podcast, auf Twitter sind wir Endstation P. Twitter erlaubt nämlich nur maximal 15 Zeichen. Ansonsten haben wir auch eine großartige Internetseite www.endstationpodcast.de, wo ihr uns jedes Mal mitteilen könnt, Mensch, redet doch mal über dieses Thema oder Mensch, was habt ihr denn da erzählt, ist doch Schwachsinn oder wir haben dazu eigene Erfahrung, sodass wir irgendwie mit euch kommunizieren und uns austauschen und zusammen dann was richtig Geiles hier auf die Beine stellen. Ja, ich bin sehr gespannt und ich freue mich schon riesig drauf, muss ich sagen. Ja, absolut. Aber ich bin tatsächlich auch ein bisschen nervös, wie man vielleicht auch merkt. Also nee, das hat man an der kurzen und knappen Einführung eigentlich gar nicht gemerkt, wie du da jetzt gerade. Sind wir schon bei 4 Stunden? Ja, das war's dann auch schon für heute. Vielen Dank. Wir bedanken uns bei Christopher Kohn, der jetzt die Leitung verlässt. Und Andreas, du bleibst kurz drin. Und ja. Okay, dann tschüssi, ihr Süßen. Tschüss. Super, Chris, gemacht. Danke. Ja. Ciao. Naja, also jedenfalls, das erste Thema, Chris hat es ja gerade schon angerissen, ist Zeichentrickserien unserer Kindheit. Und wir haben hier so eine kleine Liste, die wir jetzt durcharbeiten werden. Und zu manchen haben wir natürlich mehr und zu manchen etwas weniger zu sagen. Und es geht auch wirklich nur um Serien aus unserer Kindheit. Also das heißt sowas wie Futurama, Family Guy, South Park und auch die allseits beliebten Pokémon werden heute nicht angesprochen, einfach aus dem Grund, weil wir alte Säcke sind. Ja, genau. Du hast allerdings recht. Doch bevor dafür sehe ich noch ziemlich jung aus im Gegensatz zu euch. Ja, manche sagen so, manche sagen so. Also das, jedenfalls bevor wir anfangen, würde ich gerne von euch wissen: Wie habt ihr denn damals überhaupt ferngeguckt? Also habt ihr einfach alles konsumiert, was ihr unter die Augen bekommen habt, oder wie war das bei euch? Und was haben eure Eltern dazu gesagt? Also ich hab damals schon übers Internet geguckt. Netflix gab's ja damals schon, 1984, als ich geboren wurde. Und hab dann immer HD gestreamt. Ja, wir haben ja Fernseh geguckt, also über den Fernseher, Sven. Über den Fernseher und ja, im Wohnzimmer. Ich hab auch mit der Fernbedienung angeschaltet und dann kam da so ein Bild. Echt? Ja. Wobei wir ganz am Anfang noch einen ganz alten Fernseher hatten, den man vorher eine halbe Stunde anlassen muss, damit die Farben richtig werden. Also musstest der war am Anfang kurbeln? Immer so, sah aus wie so ein alter C64-Monitor im Prinzip. Und deswegen haben wir ihn dann immer eine halbe Stunde vorher angelassen. Und es war dann natürlich schlecht, wenn man gerade vom Einkaufen kam mit der Mutter und dann war 17 Uhr. Eine Nicht-Zeichentrickserie, Colt Sievers fängt an und dann macht man den Fernseher, dann hat man die erste halbe Stunde natürlich mit komischen Farben geschaut. Aber wow. Sonst mit dem Fernseher haben wir die Serien geguckt, Sven. Und wie war das denn damals in der DDR, Chris? Ja, war gut. Also also 2 bis 3 Stasi-Mitarbeiter saßen natürlich immer hinterm Sofa und guckten, was wir dann auch wirklich eingeschaltet haben. Und wenn wir dann aus Versehen mal Westfernsehen angeschaltet haben, dann haben wir natürlich direkt eins von hinten rübergezogen gekriegt. Ja, aber das gefällt dir ja. Das ist ja immer ganz schön. Ja, aber musstest du denn im Kindergarten auch die Uhr malen? Das ist ja immer diese urbane Legende. Nee, nein, pass auf. Aber ich habe eine ganz lustige Geschichte wirklich zum Fernsehen in der DDR. Und zwar durfte man ja tatsächlich damals nicht Westfernsehen gucken. Genau. Und mir war aber Ernie und Bert, also Sesamstraße, ein Begriff. Und ich war dann im Kindergarten oder Kinderkrippe, ich weiß es gar nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich davon Ernie und Bert erzählt. So, die Kinder, sagen wir mal Kindergarten, die Kindergärtnerin wusste dann aber zu diesem Zeitpunkt, woher kennt denn der kleine Christopher Ernie und Bert? Das läuft doch im Westfernsehen. Und tatsächlich ist dann diese Kindergärtnerin abends zu meinen Eltern nach Hause gekommen. Ernst? Hat geklingelt, ganz wirklich so ungelogen, und hat gesagt, das ist doch wohl nicht sein kann, dass ich Westfernsehen gucke. Und da gab's woher wusste sie denn, dass es im Westfernsehen kommt? Ja, gute Frage. Ja, nee, aber es ist tatsächlich so. Also man durfte das damals nicht sehen, ne? Und als Kind, Ernie und Bert war natürlich irgendwie das Größte, ja, und natürlich klar. Erzählt man da. Und dann, haben meine Eltern tatsächlich einen auf den Deckel gekriegt damals. Wahnsinn. Verrückt. Die gute alte Zeit. Früher war einfach alles besser. Muss man ja, mal so sagen. Ist wirklich wahr. Ja. Das, wunderschön. Ja, nö, ansonsten hatten wir, glaube ich, im Wohnzimmer damals, also wir haben zu Beginn meines Lebens noch in einem Neubau gewohnt, und da hatten wir nur im Wohnzimmer einen Fernseher, aber dann sind wir relativ schnell ins eigene Haus gezogen und dann hatte ich tatsächlich schon als Kind relativ früh, bilde ich mir einen eigenen Fernseher im Kinderzimmer und ich habe mir auch meinen ersten Fernseher, ich glaube, da war ich 10, da habe ich ein Jahr für gespart oder anderthalb und habe mir den dann gekauft und war dann natürlich unglaublich stolz, dass ich auf so einem Mini-Fernseher, ich glaube, mein iPad ist größer. Wie viel Taschengeld hast du denn gekriegt? Dass du wollte gerade sagen, was hat denn damals so ein Fernseher gekostet? Ich glaube, lass mich mal, ich glaube, der wird so 400 Mark gekostet haben und dann waren Geburtstage zwischendurch, also ein Geburtstag im Laufe eines Jahres natürlich wahrscheinlich und Weihnachten ne, und Ostern und dann hat man sich halt mal Geld gewünscht als kleiner 10-jähriger Junge. Ja, und wow, eines krass. Tages konnte ich mir dann endlich meinen Fernseher kaufen und war sehr stolz. Ja. Und durftest du dann auch gucken, was du wolltest? Naja, also ich glaube, wenn ich jetzt so diese Sat.1-Pornofilmchen geguckt hätte, das hätte meine Mutter, glaube ich, jetzt nicht so lustig gefunden. Aber grundsätzlich, glaube ich, hat sie das meine eigene Verantwortung recht früh schon überlassen. Gut, aber mit 10, mein Gott. Ja, aber kann ich mich noch dran erinnern, damals als Schulmädchenreport dann vormittags genau. lief, dann haben meine Eltern auch sofort umgeschaltet. Na, aber die Sache war natürlich, mit dem eigenen Fernseher im Zimmer kam es natürlich auch so, dass man, wenn die Eltern unten waren im Wohnzimmer, dass man dann auch einfach heimlich ferngeguckt hat. Und wenn man dann Schritte gehört hat, dann schnell zum Fernseher gesprungen ist, den Fernseher ausgemacht hat und dann so getan hat, als ob man schläft. Natürlich wurde der Fernseher immer heiß und dann gab es doch immer Ärger. Aber naja, gut, das Risiko musste man ja eingehen, wenn man an seine nächste Dosis Fernsehen kommen wollte. Ja, als ich meinen Fernseher bekommen habe, war es ja so, ich habe ja gerade erzählt, wir hatten so einen sehr alten Fernseher, der schlechte Farben hatte etc. Der hatte natürlich auch keinen Tuner für das ganze Kabelfernsehen gezeugt. Das heißt, ich hatte in meiner Kindheit natürlich auch kein Kabelfernsehen. Dann kriege ich mit auch so um 10 rum, würde ich mal sagen, einen Fernseher zum Geburtstag. Der war natürlich modern. Wir schalten ihn ein, suchen Sender, RTL ist dabei. War natürlich ein krasser Quantensprung im Sinne von, was alles aviable wurde einfach an den Sachen, die zu sehen waren. Meine Mutter sieht, krass, der kleine Scheißfernseher von meinem Sohn fängt alle Singer, hat natürlich den anderen sofort auch rausgeschmissen und dann nachgerüstet. Und dann hatten wir im ganzen Haushalt Kabelfernsehen und dann war es auch in Ordnung. Konnte man auch am Leben teilnehmen dann. Ja, man war schon so ein bisschen aussätziger. Wir hatten erst Ende 1991, da war ich ja auch schon stolze 11 Jahre, und da haben wir erst Kabelfernsehen bekommen. Und vorher mussten wir immer diese kleine Antenne auf dem Fernseher, Sat.1 oder RTL, gucken. Und das war in einer unglaublich schlechten Qualität. Da würde man sich heute nicht mal einen Internetstream angucken, glaube ich. Ja, oh. So war das damals. Ich würde sagen, dann können wir ja langsam mal mit den Serien anfangen. Und als erste Serie habe ich gedacht, gucken wir uns erstmal die für die ganz, ganz kleinen Kinder an. Und da fiel mir als erstes die Schlümpfe ein. Ah, cool. Großartig. Ja, und dann natürlich gleich die erste Frage, wer ist denn euer Lieblingsschlumpf? Du, das hat sich im Laufe meines Lebens verändert. Früher als Kind fand ich den mit dem Bleistift hinterm Ohr, Handy heißt der, ne? Handyschlumpf. Heftig, ja, genau. Ah, siehst du, im Englischen heißt der Handy wegen handlich. Handlich, der ist so handwerklich begabt. Stimmt, Hefty. Das war so mein Lieblingsschlumpf. Heute ist es, wahrscheinlich bin ich im Namen wieder falsch, aber es ist dieser Muffelschlumpf. Wie heißt der? Der Muffi. Klamsi. Muffi. Klamsi ist ein anderer. Obwohl, Klamsi fand ich auch immer super. Ja. Klamsi ist lustig, ja. Aber ja, es hat sich im Laufe der Zeit dann wirklich, wirklich verändert. So, ich glaube, wie viele Figuren so, und die man früher mochte und jetzt denkt, ey, warum fand man den eigentlich am besten damals? Ja. War's denn bei euch? Ja, total. Nee, auch das Gleiche. Also ich habe auch eher so die lustigen, netten Charaktere, und im Laufe, wenn man älter wird und verbitterter, dann findet man ja doch dann sowas wie Muffi halt irgendwie cool. Auch Schlaubi ist mir wesentlich mehr ans Herz gewachsen, je älter ich wurde. Ja, so war's dann. Jokey fand ich auch immer ganz lustig. Ich kann gar nicht so richtig sagen. So, ich habe mir nie die Namen richtig von denen gemerkt. So also Schlumpfine war du halt fandst so, den Blauen wahrscheinlich am besten, oder? Wie bitte? Du fandst den Blauen wahrscheinlich am besten. Ja, der Blaue. Der war nicht schlecht. Der mit dem weißen. Nee, aber Schlumpfine war halt so sehr prägnant. So, aber die fand ich jetzt nicht am besten. Aber von den Frauen war das die beste. Aber später kam ja noch Sassette. Ja, die Schlumpflinge kamen ja später noch dazu. So kleine Kinderschlümpfe. Das stimmt. Ja, ich glaube, da bin ich schon ausgestiegen dann. Ja, wollte ich gerade sagen, die fallen mir jetzt auch nicht spontan ein, wenn ich wirklich an die Schlümpfe denke, tatsächlich. Ja, ich war auch gerade ein bisschen überrascht, dass mir Sassette eingefallen ist, muss ich sagen. Aber es ist tatsächlich so, ja. Die Schlumpflinge kamen später. Es gab ja auch unzählige Varianten vom Intro damals, die ja immer wieder neu synchronisiert wurde, neues Lied rübergelegt und sowas. Ah. Und, ja, naja. Ja, Papa-Schlumpf habe ich auch eine besondere Beziehung zu, weil mir bei den Haribo-Schlümpfen die roten auch am besten schmecken, mag ich den auch. Allerdings. In der Serie. Allerdings. Ganz ehrlich, Freunde der Sonne, gibt es da wirklich einen geschmacklichen Unterschied zwischen dem roten 100%. Und dem weißen? Aber absolut. Ach, und jetzt frag ich mich natürlich, wer isst denn bitte gerne die gelben Mützen am liebsten? Inzwischen gibt's ja auch gelbe Mützen. Ja, ich glaube ja, dass das von der Frauenbeauftragten, ne, zustande kam. Wollte das ist doch nicht dein Ernst, dass du das isst, Chris. Natürlich, weil ich da keinen geschmacklichen Unterschied erkenne. Hey, also die schmecken doch nach Zitrone, die gelben. Ja, also, und die anderen nach Kirsche oder Erdbeere. Genau. Nein, wirklich, also es ist wirklich ein krasser Unterschied. Wahrscheinlich kleben die Weißen auch nur am rechten Gaumen und die Roten dann auch nur links am Zahn. Ja, du hast aber eh einen komischen Geschmack. Stimmt, sonst würde ich mit euch nicht den Podcast machen. Ja, wir wundern uns schon. Was soll das? Ja. Als nächstes hätte ich hier die Muppet Babies zu stehen. Hat das denn jemand geguckt? Selten, muss ich sagen. Also ich weiß, dass das auf Sat 1 kam, auch so morgens in dieser Riege irgendwie im Frühstücksbereich so, aber es war dann immer irgendwie nur der Typ, der Fossi da mit der dicken Nase und Gonzo und dann hat ab und zu aber Gonzo ist Tier doch der mit der hat der immer Nase. Irgendwie Leute umgehauen. Das war's. Ja, also ich war auch übertriebener Muppets-Fan und ganz am Anfang lief's früher im ARD oder im ZDF, ich glaube im ZDF, und also die Muppet-Babys. Und dann immer, wenn ich vom Handballtraining nach Hause gekommen bin, dann habe ich mir die Folge noch angeguckt, die neueste, die ich aufgenommen hatte dann. Und im Kern waren halt die Muppets als Babys und mit Kermit, Piggy, Gonzo, Fossi, Rolf, Tier und Scooter. Und es gab auch eine neue Figur und das war Scooters Schwester Skeeter. Und die fand ich auch gleich am bescheuertsten. Aber die haben halt immer ihre Fantasie benutzt, um ganz tolle Abenteuer zu erleben und stimmt, ja. Das war halt, ja, waren genau. Ja Cartoon-Figuren, sondern keine Puppen. Und wurden diese Cartoon-Figuren in reelle Bilder reingezeichnet. Also irgendwie bei Indiana Jones oder bei Star Wars waren sie plötzlich drin in dem Film und sowas. Und das fand ich immer unglaublich toll. Und ja, fand ich immer sehr spannend. Und die Nanny, von der man immer nur die Füße gesehen hat. So ein bisschen wie bei den Peanuts, nur dass sie sprechen konnte. Ja. Und bis heute gibt's die Serie nicht auf DVD. Eine Schande. Und ich finde das Intro finde ich super. Ich liebe dieses Lied. Muppet Babies. Naja, ja. Aber es hat ja wohl keiner von euch geguckt. Gut, dass du es nicht gesungen hast damals. Dann wäre es ein Hit gewesen in Deutschland. Wir hätten ja auch eine deutsche Version. Aber dann gibt's auch die DVD. Es gab eine deutsche Version. Ja, stimmt. Ich kann es ja neu einsingen. Also wenn das Problem ist, dann singe ich das gerne neu ein und dann kann man es auf DVD rausbringen. Das fände ich super. Ja, dann lege ich mal Alfred Jodokus Quack in den Raum. Ja, Alfred Jodokus Quack ist natürlich, hat man irgendwie immer mitgekriegt, war irgendwie im Nachmittags Quatsch irgendwo, aber öffentliche, ne? Also genau, war nicht. Ja. Deshalb war ja am Ende vom Song immer, ne, dieses bis zum nächsten Treff hier im ZDF. Mhm. ja, und das ist halt auch noch dieses, was bei Alfred Jodokus Quack halt immer so, da kann irgendwie jeder Deutsche kann Holländer nachmachen dadurch. Ja, total, ja. Man singt einfach das Finallied. Ich komme ein Tröpfchen später. Ja. Okay, ne? Also ich habe das auch als kleiner Junge total gerne geguckt, aber ich glaube, wenn man es heutzutage gucken würde, dann würde man das nochmal mit ganz anderen Augen sehen, weil das war ja eine Serie, die sehr, sehr, sehr sozialkritisch auch war. Und also zum Beispiel. Quasi, ja? Ja, total. Also zum Beispiel halt dann hier die Krähe, Kra, die ja zu einem Diktator sich aufgeschwungen hat und aussah wie Adolf Hitler am Ende. Und, wirklich. Und auf Englisch, also in der Originalversion aus Holland, da heißt Kra auch nicht Kra, sondern Dolph. Hm? Dolph. Oha. Dolph, ja, genau. Und dann gab es ja auch Probleme, Alfred hatte ja eine schwarze Ente als Freundin und da gab es dann auch Rassenprobleme, dass die anderen Enten gesagt haben, was, die kannst du, mit der kannst du nicht befreundet sein und so. Also es war wirklich eine Serie, die für eine Kinderserie schon eine große Botschaft hatte. Stimmt, jetzt wo ich aber auch an die schwarze Ente denke, die war doch super hübsch, oder? Ja, die war niedlich. Hatte die nicht auch so einen afrikanischen Kopfschmuck? Also irgendwas hatte sie auf dem Kopf, oder? Hatte die nicht um den Hals so goldene Ringe? Kann das sein? Ja, oder so. Also irgendwas afrikanisch angehauchtes, glaube ich. Ja. Also ich habe damals bei der Erstausstrahlung das im ZDF gesehen. Und die erste Folge, da wurde Alfred ja geboren und mit seinem Papa und seiner Mama und seinen ganzen Geschwistern und alles war schön und gut. Und in der zweiten Folge am Anfang oder Mitte der Folge werden auf einmal sein Vater und seine Mutter und die ganzen Geschwister überfahren und sterben. Echt? Ja. Und wird dann ja von Henk dem Maulwurf aufgezogen. Und das war natürlich für ein Kind, das waren super liebe Eltern, auch die anderen Entchen waren super süß gezeichnet, seine Geschwister. Und die sind einfach draufgegangen. Und das war, also für eine Kinderserie war das eine ganz krasse Ansage. So einfach mal, huh, das ist aber jetzt hier nicht normal. Ja. Naja, wenn keiner mehr was zu sagen hat zu Alfred, dann hätte ich hier noch eine Serie, an die sich bestimmt auch keiner mehr von euch erinnert. Barberpapa. Ja, da hast du recht. An die kann ich mich echt nicht mehr erinnern. Die sahen ein bisschen aus wie Slimer von den Ghostbusters und konnten auch ihre Form verändern und hießen halt alle irgendwas mit Barber. Also Barber Papa, Barber Mama, Barber Bella, Barber Letta und sowas. Aber waren das Geister oder was? Das waren komische Fantasiefiguren, würde ich sagen. Aha. Aber da hört es dann auch schon auf. Also so intensiv habe ich das nicht geguckt. Aber ich weiß, dass einer aus unserer Runde das nächste sehr intensiv geguckt hat. Und das waren nämlich die Glücksbärchis. Wow, Glücksbärchis. Ah. Das ist tatsächlich, muss ich wirklich zugeben, ist für mich ein ganz großes Herzthema, kann man so nennen. Die Glücksbärchis haben ja auch Herzen auf ihrem Bauch. So ist man. So wahnsinnig gut. Also als ich zur Schule gegangen bin, da war das tatsächlich so, dass ich glaube, 18 Mal die Woche zur selben Zeit Schluss hatte mit der Schule. Und jedes Mal, wenn ich nach Hause kam, musste ich nur, damals lief es auf RTL 2 anschalten. Und dann fing sofort in dem Moment, wo ich den Fernseher angeschaltet habe, tatsächlich die Glücksbärchis an. Und das war so mein, nach dem Unterricht, ne, Schulmappe oder wie hieß es bei euch, Mappe, Ranzen, was habt ihr gesagt? Ich hatte einen Rucksack, Mann, ich war cool. Ja, ich nicht. Nein, ich hatte in der Grundschule tatsächlich einen Scout-Rucksack, wo man dann so wiegen konnte, wie schwer seine Tasche ist. Welches Theme? Damals gab's nur Farben. Ja, hatte ich auch. Ich hatte so Neonfarben. Nee, das gab's damals noch nicht. Du, aber wir verstehen uns da falsch, ne? Passt zu den Schuhen wahrscheinlich. Ja, absolut, die hinten geleuchtet haben. Wir verstehen uns aber falsch. Ich habe nicht Glücksbärchis in der Grundschule geguckt. Ich habe tatsächlich Glücksbärchis in der 11. und 12. Klasse noch jedes Mal zu der gleichen Zeit geguckt. Wirklich? Ja, ist ungelogen. Ja, natürlich. Warum denn auch nicht? Deswegen bin ich ja auch ein guter Mensch und du nicht. Ja, ich bin damals, ich weiß noch genau, ich bin wirklich durch die Kinofilme daran gebracht worden. Damals gab es noch sowas wie Videotheken, da gibt's heute noch. Aber ich habe irgendwie neulich gelesen, die sterben immer mehr aus, ne? Durch diese Online-Plattformen und so. Ja, müssen wir auch mal in einem extra Podcast drüber reden, glaube ich. Stimmt, weil Videotheken, das ist ein großes Thema. Großes Thema. Ja, ja. Habe ich absolut. Auch mal gearbeitet. Viel Zeit verbracht, ja. Ja, absolut. Auch wir beide immer. Siehst du? Ja, und da habe ich mir damals, oder meine Eltern haben sich damals die Videokassetten ausgeliehen. Und ich weiß noch genau, als ich den ersten Film eingelegt habe, war der nicht zurückgespult. Schwanger. Und damals gab es ja auf Filme nicht zurückspulen fast schon die Todesstrafe. Da eher ein Kind überfahren, ne, als eine Videokassette als zurückspulen. So absolut. Und dann war das, die Endszene war irgendwie zu sehen, ne? Und ich dachte, wow, heute würde man sagen, krasser Spoiler, ne? Aber damals als Kind habe ich das so nicht wahrgenommen. Naja, jedenfalls habe ich die Kinofilme, also ich glaube, die liefen wahrscheinlich damals im Kino, gesehen und fand die so großartig und dann bin ich auf dieser Serie irgendwie hängen geblieben, die ich einfach ganz, ganz toll finde. So dieses Lied, ich möchte ein Glücksbärchi sein, das wäre wunderbar. So, das ist sogar so weit gegangen, dass ich vor 3 Wochen einen Schauspielworkshop hatte und wir mussten uns in der Vorbereitung ein Gedicht überlegen, was irgendwie in uns etwas auslöst. So, ich bin jetzt nicht der größte Gedichtfan und ich habe tatsächlich lange überlegt, oder ein Lied konnte es auch sein, ob ich wirklich dieses Glücksbärchi-Lied nehme, ne? Da bin ich zu dem Schauspielworkshop gegangen und alle kamen dann mit Gedichten von Goethe und Schiller und dann, ja, und Christopher, was hast du vorbereitet? Ich möchte ein Glücksbärchi sein, das wäre wunderbar. Ein Glücksbärchi sein, das ist doch sonnenklar, ne? Die haben mir alle einen Vogel gezeigt, aber ich meinte das ernst, weil dieses Lied, ne, weil dieses Lied einfach in mir was bewirkt und auslöst. Völlig legitim. Ich glaube, jedes Kindertheme hat mehr Emotionen bei mir ausgelöst als irgendein Gedicht oder irgendwas anderes von Goethe. So, genau, so ist es so. Naja, ich durfte es dann letztendlich doch nehmen. Ich muss es wohl ganz gut, ich muss die Leute wohl gut davon überzeugen. Ich finde eine super Idee, klar. Ja, So Glücksbärchis, ne? Was kann man über die Glücksbärchis erzählen? Also erstmal ist es großartig, dass sie in den Wolken leben. Wie oft habe ich als Kind in die Wolken geguckt und habe gedacht, irgendwo da drin sind jetzt die Glücksbärchis. Die sind auf den Wolken langgelaufen. Dementsprechend habe ich mir als Kind ja auch eingebildet, ich könnte ja wahrscheinlich auch auf den Wolken langlaufen. Du kannst das, ne? Bestimmt auch, Chris. ich werde es doch einfach mal am Wochenende versuchen. Ja. Die Sterne so. Waren auch immer so wunderschön gezeichnet. Ja, und die Autos. Die haben so Gesichter, oder? Ja, genau. Weiß noch einer, wie das Land hieß, in dem sie gelebt haben? Wolkenland. Wahrscheinlich das Glücksbärchiland. Ja, das Herzbärchiland war es nämlich. Genau. Und dann gab es nämlich noch aber den Wald der Gefühle. Da waren die Cousins der Glücksbärchis drin. Das waren die Tiere, also Leo Löwenherz, Bunny Sauseherz und so ein Schaf und so. Das waren die Cousins nämlich. Und die lebten. Und nicht vergessen, entschuldige Chris, aber Watschelpaddelherz, das war nämlich mein Favorit, weil es ein Pinguin war. Und Affe Klettermax. Ja, stimmt. Siehst du? Und dann gab es irgendwie noch das paradiesische Tal, habe ich jetzt bei Wikipedia gelesen, wo ich aber wirklich irgendwie keinen Zugang zu habe. Ja, was machen die Glücksbärchen? Sie sind nämlich toll, die passen nämlich auf die Menschen auf und die passen vor allem auf die Kinder auf. Und woher wissen die, ob es den Kindern schlecht geht? Na? Durch dieses geile Fernglas, durch das die immer geschaut haben, das auch die Form von einem Stern hatte. Ja, da haben sie durchgeguckt, da konnten sie die Leute beobachten. Aber woher wussten sie, dass es einem Menschen nicht gut geht, Sven? Ist vielleicht auch Galactica wie bei Hallo Spencer gekommen und hat ihnen das gesagt? Nein, sie hatten ein Glücksbarometer. Oh. Sagt euch das Wort Glücksbarometer nicht? Ja, das ist doch das, was Macaulay Culkin bei My Girl am Finger hat, als er stirbt. Ja, du bist raus. Damit ist dieses gemeint, wo die Glücksbärchis wussten, ob es den Kindern, die glücklich sind. Oder nicht? Verrückt, sehr gut, Andi, perfekt. Ich merke, ich kann am Ende des Podcasts Fragen stellen, du hörst mir zu. Bitte was? Ja, was? Ich hab, so. Ja, jedenfalls, Glücksbarometer hat dann immer angezeigt, wenn ein Kind traurig war. Und dann haben sie sich in ihre Wolkenmobile, ja, in ihre Autos, die waren super. Wolken, super gestürzt. Oder sind den Regenbogenstrahl nach unten gerutscht und haben den Menschen geholfen. Und das Coolste bei den Glücksbärchen ist ja wohl, dass sie aus ihrem Brauch Regenbogenstrahlen feuern können und damit die bösen Menschen wieder lieb und glücklich machen können. Ja, das war echt super. Das stimmt wohl. Also, oder? Das ist doch grandios. Da gab's dann halt Schmusebärchi, irgendwie Sonnenscheinbärchi, Freundschaftsbärchi. Hattet ihr einen Liebling? Ja, in der Tat. Bei mir war's Glücksbärchi. Der Grüne, okay. Mit dem Kleeblatt. Siehste, Andi, du? Der mit der Regenwolke. Siehste, war nämlich auch meiner, Brummbärchi, Grumpy Brummbärchi Bär. Hieß der. Warum war der eigentlich brummig, sag mir das mal. Ja, der hätte mal ein paar Glücksstrahlen gebraucht. warum war der eigentlich, nur einer muss ja mal schlecht gelaunt sein, ne? Die schießen den ganzen Tag Regenbogenstrahlen aus ihrem Bauch und einer muss dann halt mal sagen, dass das irgendwie ganz schön bekloppt ist eigentlich. Aber ich habe die Serie, habe ich wirklich nie gesehen, weil ich ja erst so spät RTL damals gekriegt habe und deshalb habe ich nur die Filme gesehen. Also da zu der Serie und dann war ich 11, als ich dann Kabel hatte und da war ich dann doch in der Tat schon zu alt, um noch Glücksbärchis zu gucken. In der Serie hatten sie vor allem so ein Hauptbösewicht, das war Meister Herzlos und der hatte so ein Scharlatan, so ein Helfer und der hieß Beastly, der war so ein brauner, weiß ich nicht, was war das, so ein Hundartig und der war ein bisschen bekloppt und hat immer irgendwie alles falsch gemacht und ja, in den Kinofilmen oder in den Filmen war es ja so, dass jeder Film einen anderen Bösewicht hatte und in der Serie war es halt hauptsächlich dieser Meister Herzlos, der die ganze Welt traurig machen wollte und auch die Glücksbärchis zerstören wollte. Ja. Aber was für Namen das sind, ne? Das muss man ja auch mal, das waren ja noch geile Namen. Genau, Meister Herzlos. Und Meister Herzlos hatte eine Nichte und die hieß Schreihals. Hammer. Das ist ja Wahnsinn. Super, ne? Ja. Wirklich wahr, ja. Und das, nee, das aber mit den Namen, da muss ich jetzt mal kurz ein Gretchen? Ja, da habe ich neulich Regina Regenbogen, meine Hörspielkassette, gehört und da hieß der Bösewicht auch Grummel Griesgram. Ja, das reiht sich ja ungefähr so ein. Ne? Ja, das war. Aber gab es dazu auch eine Comicserie? Bestimmt, oder? Aber die habe ich nie gesehen. Ich kenne auch Regina nur die Regenbogen. Kassetten, ja. Ja, es ist auch ein dunkles Kapitel, dass ich es überhaupt jetzt vor kurzem gehört habe, also lieber Chris weitermachen lassen jetzt erstmal. Also, aber am Wochenende treffen wir uns wieder und hören Regina zusammen Regenbogen, Regina Regenbogen, ne? Ja. Hm? Ja. Super. Darf ich dieses Wochenende auch kommen? Ja, natürlich. Ja? Vorbeikommen. Oh. Okay. Sehr schön. Ja. Oh. Ja. Ja, so das war's. Das Lustige ist, dass die Tiere alle noch in ihrem Namen halt das Tier drin hatte. Also Bunny Sauseherz, Leo Löwenherz, Affe Klettermax. Im Amerikanischen hießen sie hingegen nur Lionheart und so. Da hat man nicht noch auf die Tiere angespielt. Da hat man, glaube ich, so wobei gedacht, Lionheart natürlich auch den Löwen etwas mit drin hat. Das stimmt, aber die anderen Tiere, die da war nichts mit Monkey, Ape oder Bunny, ja, oder sowas. Da musste man den Deutschen wohl noch klar machen, welches Tier das ist. Außer beim Pinguin, den kennt jeder. Den kennt jeder. Ja, also Glücksbärchis ist tatsächlich so totale Kindheit für mich, absolut. Ja, ich habe den Film wirklich geliebt, den ersten, aber die Serie wirklich kann ich gar nicht zu sagen, leider. Ja, geht mir ähnlich. Ich kann nicht mal zu dem Film was sagen, da ich den auch nicht gesehen habe. Also es ging irgendwie komplett an mir vorbei. Einzige, was sich Glücksbärchis bei mir beschränkt, ist das Sammelalbum von Panini, was es damals war. Oh ja, das hatte ich auch. Oh, das hatten wir sogar voll. Ach, das war schön. Ja. Ah. Aber hattet ihr denn auch die Kuscheltiere? Nee. Ich hatte kein, den Grünen. Kein einziges. Ja. Naja. Von einem Tier zum anderen. Es gab ja ganz, ganz viele Serien mit Tieren natürlich damals. Das ist ja, jedes Kind liebt Tiere. Und jetzt hätte ich hier die Raccoons. Hat das denn irgendjemand gesehen? Ich habe sofort ein Bild zu dem einen Raccoon im Kopf. Mit dem roten Pulli. Waren die alle grau? Ich habe keine Ahnung. Ich erinnere mich an gar nichts mehr. Ich erinnere mich nichts mehr, außer dass der Typ einen roten Pulli anhatte. Genau, ich erinnere mich auch total an die Nase und total das Aussehen. Aber sonst fällt mir zu Raccoons so gar nichts ein. Nee, überhaupt nicht. Nee, mir auch nicht. Also ich weiß nicht mal, wo das gelaufen sein soll oder überhaupt. Ich glaube ProSieben, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, sowas. Irgendwas Privates auf jeden Fall, ja. Na dann, was in die gleiche Kerbe so bei mir reinfällt, Kimba der weiße Löwe. Den kennt man aber. Ja, aber ich weiß wirklich nur noch, dass da ein weißer Löwe die Hauptrolle spielt. Ansonsten keine Ahnung, worum es ging. Ja, am Ende war es auf jeden Fall so beim Abspann, dass der Löwe irgendwie immer links unten im Bild zu sehen war und dann sind dann immer so verschiedene Tiere draus geworden. Oder es waren immer noch andere Tiere da und dann wusste man schon, jetzt ist der letzte das Tier, dann ist der Abspann vorbei. Das heißt ja nicht mehr. Aber wobei es darum, also worum es darum ging, so? Nee, bin ich auch komplett raus. Wahrscheinlich, ne? Könnte, also jetzt nichts mit König der Löwen so zu tun, aber naja. Ja, Simba und Kimba liegen ja auch eigentlich nah beieinander. Naja. Ja, Rascal der Waschbär. Hallo? Ist da noch jemand? Also das war tatsächlich eine Serie, die ich damals ganz gerne geguckt habe. Die war aber auch eher so ein bisschen etwas gedämpftere Stimmung. Das war auch realistisch, die Tiere konnten nicht sprechen oder ähnliches. Und ich erinnere mich nur noch an die erste Folge. Da ist der kleine Junge, der Hauptdarsteller der Serie, in den Wald gegangen mit einem Freund und da haben die einen Waschbären mit seinem kleinen Baby entdeckt. Und dann kam ein Jäger und sagt, oh, da ist ja ein Waschbär jetzt. Ja, den erschieße ich. Und dann hat er sein Gewehr halt gehoben, hat es die ganze Zeit draufgezielt auf die Mama. Und die Kinder haben halt dann eben, nein, bitte tun Sie es nicht, nein, bitte. Und dann hat man nur den Schuss halt gehört. Und das dachte ich damals auch, ja, hat er daneben geschossen? Nein, er hat die Mama Waschbär getötet und deshalb hat Robin sich ab da um den kleinen Rascal gekümmert. Das ist doch nett. Ja, das ist eigentlich also das Beste, was dem Kleinen passieren konnte, dass seine Mutter erschossen wurde wahrscheinlich. Na jedenfalls, Puschel das Eichhörnchen kommt auf Rascal, der Waschbär. Das sind ja nur die feinsten Serien rausgesucht, Sven. Das sind die Sachen. Puschel, der hatte so eine kleine Glocke um und der konnte reden und der hatte eine ganz, ganz fürchterliche Stimme. Der hatte die Stimme nämlich von einer so ungefähr 50-jährigen Frau. Und das war, also, ja, kann man sich gerne mal anhören. Bei YouTube gibt's ein schönes Video, wo ein weibliches Eichhörnchen dann den Schwanz von Puschel leckt. Und er, das kitzelt, mach weiter. Das ist durchaus interessant. Naja, und von Waschbären und Eichhörnchen kommen wir jetzt zu Ferdi der Ameise. Also Ferdi die Ameise. Ah, nee, kenne ich nicht. Auch nicht, ja. Nee, da hatten die Tiere auch Jobs richtig und Reporter waren sie manchmal und sowas. Und er war verliebt in eine kleine Marienchenkäferdame. Das mochte ich eigentlich immer ganz gerne, Ferdi. Alle lieben Ferdi. Naja, dann, aber jetzt kennt er. Tau, Tau, Geschichten aus aller Welt. Kenne ich. Ja, auch unvergessen der Titelsong, den Chris uns jetzt bestimmt anstimmt. Tau, Tau, das ist der Regen morgens auf dem Gras. Ja, wie als ob's gestern ist. Ja, habt ihr das geguckt? Keine Ahnung, ich habe es noch nicht mal gehört. Echt? Also ist mir kein Begriff, nein. Andi? Echt nicht? Doch, auf jeden Fall. Also Tau, Tau muss ich auch eigentlich bestimmt einmal im Monat dran denken. Immer wenn ich an den Tapsis von Katjes vorbeigehe, muss ich immer an Tau Tau denken, also im Supermarkt. Und da denke ich mir mal, ja, ein paar Tau Taus essen wäre nicht schlecht. Aber Tau Tau, worum ging's da? Es war so, ja, Tau-Tau war ein kleiner Panda. Ja, das weiß ich, Mann. Das sonst würde ich ja nicht die Tapsis-Dings. Aber ich meine, es war irgendwie so, dass ich sage, ja, es war so ein bisschen traurig auch, oder? Ja, ja. Also, na, da ist immer, am Anfang war immer eine Geschichte irgendwie, wie der kleine Tau-Tau mit seinen Freunden irgendwas erlebt hat. Und dann ist irgendwas Blödes passiert. Die haben sich gestritten wegen irgendwas, weil sie nicht teilen konnten oder so. Und dann hat ihre Mutter, also die Mutter von Tau-Tau, hat dann eine Geschichte erzählt über andere Tiere, die irgendwas erlebt haben. Und was dann zu dieser Moral, die dann am Ende rauskam, halt gepasst hat und die dieses Problem gelöst hat von den Tieren. Ja, das war immer am Anfang Tau-Tau, dann die Geschichte und am Ende dann nochmal, ach ja, die hattet ja total recht, warum haben wir jetzt so gestritten, wir sind alle lieb. Ja, Hammer. Das war Tau-Tau. Ja, aber der populärste tierische Vertreter, und den kennt Chris bestimmt auch, das ist die Biene Maya. Maya, hallo Maya, ich bin so müde. Ich fand, das war jetzt nicht Pittiplatsch war das gerade, oder? Ja, aber ist nicht Biene Maya bei Billy Blatsch? Echt, das sollte klingen wie Willi. Doch, verdammte doch, also Axt. Doch, total. Nee. Aber der hatte ja, der Willi hatte ja auch die Synchronstimme vom dänischen Koch. Damals von der Muppet Show. Der war super. Ganz großartig. Und wer war noch da? Flip? Hü, hüpf. Fräulein Cassandra, hieß die nicht ja, so? Ja, richtig, gut, Chris. Sehr gut. Ja, und wie hieß die Spinne? Gut. Tinker, Tekla. Sehr gut. Und dann gab's noch die Stubenfliege. Puck. Sehr gut, Chris, ey. Es gibt für mich. Was habe ich gewonnen? Ein Glas Honig. Wow! Hat den Biene Maya selbst gemacht? Ja, natürlich. Yeah. Aber also natürlich, bei Biene Maya denkt man, glaube ich, immer zuerst, aber erstmal an den Song von Karel Gott. Ja, den ja jetzt, wer singt den jetzt? Bushido. Helene Fischer. Wow. Helene Fischer, genau. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Ja, heißt das jetzt bei der CGI-Serie, die es dazu gibt? Die übrigens auch eigentlich ganz niedlich ist. Also überraschend. Jedenfalls, was wollte ich denn sagen? Ach ja, kann mir einer von euch sagen, das fängt ja an in einem blablabla Land. Ist es ein unbekanntes Land oder ist es ein uns bekanntes Land? Oh, gute Frage. Für mich war es immer in einem unbekannten. Ja, würde ich auch. Aber ich bin mir nicht sicher, weil einfach Karel Gott ja doch einen leichten Akzent hat. Ich bin mir nicht sicher. In einem unbekannten Land. Oh, aber ich glaube, das S hätte ich wahrgenommen, oder? Ich weiß es nicht. Das ist echt eine gute Frage. Ich weiß es wirklich nicht. Ich komme da nicht drauf. Und woran ich immer denken muss bei Biene Maya, ist dieses Bienengeräusch. Das ist für mich Biene Maya. Ja. Frau Original gerade. Ja, ne? Ich habe mal irgendwann vor Jahren einen Monat auf meinen kleinen Neffen Hugo aufgepasst. Und der hatte die Biene Maya DVDs. Und der wollte unbedingt immer die erste Folge sehen, die heißt Biene Maya wird geboren. Ich glaube, die habe ich jetzt in dem einen Monat 483 Milliarden Mal gesehen. Die ist aber auch super, muss man ja dazu sagen. Also es war ja schon auch, aber auch manchmal ein bisschen hart natürlich, wenn die Tiere gefressen wurden, vom Frosch dann die Libelle, die gefressen wurde und dann schwebte nur noch der Flügel an der armen Maya vorbei von der Libelle. Ah, furchtbar. Da bin ich bis heute traumatisiert. Also ich habe übrigens mal parallel gegoogelt und auf allen Songtext-Seiten und so ist es unbekanntes Land. Ah, ist es. Ja, gut, okay. Ich dachte nur, vielleicht habe ich mich immer verhört. Das ist ja nicht, unmöglich. Ja, aber das ist unbekannt, dass das Land ist ja naheliegend, weil da sprechen ja die Bienen miteinander. Mit denen. Ja, das stimmt wohl. Aber Menschen kamen ja auch gelegentlich vor. Selten. Kamen aber immer schlecht rüber, oder? Ja, meistens waren es eher irgendwelche, die nicht so gute Sachen mit den Bienchen machen wollten. Das waren dann die Menschen, die früher keine Glücksbärchis geguckt haben. Echt, ey. Und eine Serie, die für mich auch wieder in die gleiche Kerbe schlägt. Und da muss ich immer dran denken, wenn ich an Biene Maya denke, muss ich an Heidi denken. Ja, die hatten ja irgendwie die gleiche Fresse, muss man irgendwie sagen. Ja, ne? Waren halt wirklich der gleiche Zeichenstil irgendwie. Und auch da auch natürlich ein Song, der irgendwie ein Klassiker geworden ist. Den kennt ja nun jeder, glaube ich. Ja. Chris? Ich wusste es, ey. Ich wusste es. Nee, will ich jetzt nicht. Er kann den Song nicht. Oh, Mann, ist das unangenehm, Chris. Naja, Chris ist raus. Ich weiß wirklich nicht, wie der geht. Wie geht denn? Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Ja, geht doch. Heidi, jetzt bin ich drin. Heidi. Denn oben bist du zu Hause. Dunkle. Okay, haben wir. Ja. Jetzt müssen wir bestimmt GEMA zahlen. Verdammt. Nee, wenn ich das singe, erkennt das keiner, was das ist. Das stimmt. Ja, puh, unser Glück. Das Heidi hatten wir damals als Super-8-Film mit einem Projektor und ohne Ton. Und dann habe ich das immer an die Wand gestrahlt und uns dann angeguckt. Ja, das ist meine Erinnerung an Heidi. Wunderschön. Ihr habt euch dabei angeguckt? Ja, genau. So war das. Hast du gesagt. Wie hieß denn damals eigentlich ihre behinderte Freundin? Weiß das noch jemand? Also die kranke Clara. Freundin, die nicht laufen konnte. Clara? Ja. Ah, das wusste ich nicht mehr. Glaube ich. Ich dachte eigentlich, die heißt Sven. Nur weil ich fett bin und nicht laufen kann, heißt das noch lange nicht. Die ist ja, und wisst ihr, warum die nicht laufen konnte? Die hatte wahrscheinlich Polio. Nee, die war traurig. Nein, wirklich? Ja. Oh, ist das toll. Weil ihre Mutter gestorben ist. Ach, das ist niedlich, kann ich laufen. Oh Gott, wie viel. Die hat halt auch mit Fräulein Rottenmeier zusammengelebt. Ja, ne? Genau. Fräulein Rottenmeier, geil. Oh nein, weil sie so traurig. Oh, weil ihre Mutter gestorben ist doch vorher, glaube ich. Und deshalb ist sie dann krank geworden und konnte nicht mehr laufen. Die Mutter ist übrigens gestorben, weil sie traurig war, dass das Kind nicht mehr läuft. Ich dachte an Polio. Übrigens, ganz kurz, Leute, ich sehe gerade, dass ich gar nicht aufnehme. Nee, war Spaß. Macht weiter. Okay. Chris hat einfach die geilsten Jokes, kann man nicht sagen. Ja, die habe ich... Man kann nicht sagen, dass Chris Jokes hat, wolltest du sagen. Ja, na jedenfalls. Hab ich noch aus der Bravo abgeschrieben. Ja, und wir hatten noch einen weiteren Film damals für unseren Projektor. Und, was war das? Pinocchio. Kleines Püppchen. Das klingt krass gruselig, wie du das sagst. Ja, das klingt irgendwie auch manchmal, wenn ich mit den Nachbarnkindern in den Keller gehe. Es reibe sich mit der Lotion ein. Kleines Püppchen. Wow. Aber bis auf, dass es anscheinend die Pinocchio-Geschichte irgendwie mit drin hatte und dieses Lied und natürlich die Bilder, die hat man ja immer vor Augen, weiß ich aber auch nichts mehr über die Serie. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Alles weg. Pinocchio-Serie, war das nicht dann, dass sie dann irgendwann da in dem krassen Wal drinne waren, oder war das genau, ein Film? Ja. Nee, das ist ja immer, so, also das ist ja diese Pinocchio-Geschichte halt, ne? Aber. Was? Sag mal, aber war das in der Serie, wo Pinocchio aus Holz war? Ja, und wenn er gelogen hat. Ist sein Bein länger geworden, ich weiß es noch genau. Ich hoffe, es war sein Bein. Naja. Ja, next. Next, Sindbad. Oh, großartig. Schau, wie dieses viel Lied. Glück dieses Kind hat. Großartig. Herrlich. Dieses Lied ist wirklich unfassbar. Sag mal, aber kam das zum Anfang oder zum Ende der Folge? Am Anfang. Ja, ne? Das kam am Anfang, ja. Ah, okay. Ja, also super. Das war wirklich ein Song jedes Mal. Bis heute halt nicht vergessen, wie ja bei vielen irgendwie Serien der damaligen Zeit. Heutzutage gucke ich irgendwie eine Serie und kein Plan, was da für ein Eröffnungslied ist. Ja, weil Dubstep absolut. Halt auch schwer nachzusingen ist, ne? Also. Boah, ey, krass. Das ist Human Beatbox Machine, Alter. Ja, du, in meinem früheren Leben war ich Instrument. Ja. Aber erinnert ihr euch noch, worum es ging? Bei Sindbad. Ja, um so einen Seefahrer, Junge. Genau, und wer war bei ihm? Ein Tiger, oder? Nee. Nee, aber hat er nicht einen Tiger? Den Rabe! Ja, richtig, ein Vogel. Sheila. Ein Vogel. Und die, das war Sheila. Eigentlich eine verzauberte Prinzessin. Und es wurde auch immer wieder, stimmt, dass sie versucht haben, stimmt, irgendwie der Lösung, also dem Rätsel, auf dieses Rätsels Lösung zu kommen, mein Gott, und sie wieder zurückzubringen. Ja. Ach so, ich dachte, wegen, mein Gott, hast du, Entschuldigung. Also der Witz war ja auch damals zu der Zeit wahrscheinlich recht populär. Ja, wir reden doch über die 80er, 90er, oder? Ja. Warum? Nee, aber also ich fand immer ganz tolle Geschichten, aber halt etwas gruselig. Und was ich toll fand, dass es halt einen roten Faden gab. Und, Spoiler, in der letzten Folge wurde Sheila zurückverwandelt in eine Prinzessin. Und hat auch ihre Eltern hübsch? Zurückbekommen. War sie hübsch? Sie war halt ein Kind. Da will ich mich jetzt nicht in Schwierigkeiten bringen. Ja. Du, aber wo wir gerade jetzt hier mit sind, habt ihr euch mal in eine Trickfilmfigur verliebt? Nein. Nee. Ehrlich Jessica nicht? Jessica Rabbit. Nee. Nee, also dafür ist was Gezeichnetes, da kann ich irgendwie jetzt. Okay, dann halte ich jetzt erneut einen 3-Minuten-Monolog und pass auf. Mach das, meine erste, weiß ich nicht, Verliebtheit vielleicht generell, war Trixie von Chip und Chap. Ja, die Maus. Wow. Und Abgründe. Es ist wirklich ich weiß nicht warum, ich fand die so hübsch, die war so süß und so niedlich und so klein. Bitte? Kleiner, die konnte alles rollen, ne? Ja, die war toll. Aber danach fand ich auch Jasmin von Aladdin sehr, sehr schön. Ja. Aber die war ja vergeben. Ja, war Trixie nicht auch mit einem von diesen? Nein. Mit Samson. Nein, Samson. Aber traurig, es gibt Fanfiction von Chip und Chap und da wird dann die Geschichte weiter erzählt, mit wem sie da zusammenkommt und sowas. Ja, okay. So viel Zeit muss sein. Ja, Entschuldigung, halt wollte ich auch geben, nur... Es wird immer jemand geben, der das liest, ne? Ja. Ja, wollte euch nur was über mich erzählen. Tut mir leid. Oh, du, entschuldige, ich hatte Chris gemutet. Ich habe ihn echt nicht gehört die ganze Zeit. Ja, bitte, Chris. Dann machen wir einfach weiter mit Vicky, der eine Renaissance erlebt hat jetzt, ne, als er neu verfilmt wurde, der mit dem hier von Bully. Ja, Vicky finde ich krass, ist nie mein Fall gewesen, war immer für mich scheiße gezeichnet, selbst mit damaligen Maßstäben. Und dass es ein Junge ist, ist mir auch ganz spät erst klar geworden. Ich wollte es sagen, oder? Ich habe immer gedacht, das könnte auch ein Mädchen sein. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Ja. Nein, aber es war natürlich unvergessen, ich reibe mir an der Nase und dann, ja, ich hab's! Ja, aber... Das ist richtig unvergessen, das ist bei mir so präsent, ich sehe es die ganze Zeit vor mir. Weißt du es wirklich nicht mehr? Nee, ich nicht. Wie er sich immer in der Nase gerieben hat, echt nicht? Oh doch. Nee. Das ja. Also ich fand es immer... Das war halt so das Tolle an der Serie, irgendwie der kleine Junge, der cleverer war als alle Erwachsenen zusammen. Aber damit können wir es ja auch gut sein lassen. Calimero mit Sombrero. Worum geht's? Eine Katze? Schlecht gezeichneter Silvester? Irgendwie sowas? Nee, ich weiß es nicht. Ich bin gerade abwesend, weil ich Bilder von Trixie google, Entschuldigung. Ja, also das war dieses kleine Küken mit dem Ei auf dem Kopf. Natürlich war es das Küken mit dem Ei auf dem Kopf. Das war doch nicht dein Ernst, oder Andi? Ja, aber sie hatte einen Katze als Gegenspieler, so wie Tweety. Wieso denn sie? Calimero ist ein Junge. Ich meine, ich kenne das nicht. Wow. Also Calimero total lustig. Mit Calimero habe ich gestern im Synchronstudio gestanden. Ha, ha, ha. Oh. War nämlich der Synchronregisseur von mir gestern und er hat auch Roger Rabbit gesprochen. Wolfgang Ziffer heißt. Das war der gleiche? Ja, spricht auch Calimero. Lustig, ne? Oh, ich muss das nochmal angucken. Ich weiß ja wirklich gar nicht mehr, worum es ging bei Calimero, aber das ist ja. Spricht er dann auch? Jetzt kommt ja ein CGI Remake. Spricht er denn da auch? Oh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich sehe ihn morgen wieder. Muss ich, werde ich ihn mal fragen. Ja. Ja, aber Calimero war halt so eine Clique aus Tieren. Also im Prinzip eine Vertierlichung von Menschen. Da gab es auch eine Ente und ein Schwein. Und Calimero hatte halt immer so eine abgebrochene Schale noch auf dem Kopf. Und die haben dann Abenteuer erlebt. Ja. Das war ganz lustig. Mein Kater, also wir haben zwei Kater. Meine Eltern, da leben die noch, die Kater, heißen Anthony und Calimero. Lustig, nach dem Küken benannt worden. Siehst du, aber eine Katze. Du hast vollkommen recht, ja. Oh, ich hatte es jetzt nicht mitgekriegt, lebt die Katze noch? Ja, sie leben beide noch. Sie leben beide noch, na, das ist ja schön. Ah, aber leider hat, glaube ich, mein Toni Alzheimer, er weiß nichts mehr. Er ist jetzt auch, glaube ich, 15 oder 16 Jahre schon. Also man muss sich innerlich schon von ihm verabschieden. Mann. Jetzt wird es aber zu traurig. Kommen wir zur nächsten Serie. Ja, Grisou. Ach, großartig. Ich will Feuerwehrmann werden. Ja, ich fand's auch immer super. Und es war ja eine der ersten, wenn nicht sogar die, da bin ich mir nicht ganz sicher, die erste Sprechrolle von Oliver Rohrbeck. Allen bekannt als? Oliver Rohrbeck. Justus Jonas von den drei Detektiven und Ben Stiller. Von den drei Detektiven, von den drei Fragezeichen. Drei Fragezeichen, ja. Denke ich auch. Boah, ey, seid ihr, aber sagen wir mal, die drei Detektive. Die drei Detektive. Aber mir ist schon klar, dass die drei Fragezeichen sind. Die drei Detektive heißt. Und die Mumie schläft nicht und die drei Detektive. Mein Gott. Nee. Und wie heißen die anderen zwei Sprecher von den drei Fragezeichen, Andi? Die zwei Detektive. Die zwei Detektive. Ich weiß es nicht. Also es weiß, Justus Jonas gab's. Und. Peter Shaw. Ja. Und Recherche und Archiv. Bob Andrews. Bob Andrews. Der echte Bob Andrews. Der echte. Ja, dann Dr. Snuggles. Ja, war irgendwas mit Unterwasser, ne? Nee. Nee? Nein, ich glaube nicht. Wow. Der hat irgendwie in einer Welt gelebt, wo alles um ihn herum gelebt hat. Und der hatte so eine Rakete, ich erinnere mich aber auch nur noch an diesen an das Anfangslied wieder mal. Und wie er dann Dr. Snuggles, ne? Naja. Und selbst wenn ich es kennen würde, hätte ich es nicht erkannt. Oh doch, ich bin mir sehr sicher. Und auch da bin ich bereit, für eine neue Serie das Intro neu einzusingen. Ja. Na, jedenfalls ist er immer auf seinem Schirm gehüpft wie Dagobert bei DuckTales in dem Spiel. Nee, aber erinnert euch nicht. Na gut. Ja, dann Sancho und Pancho. Ja, die beiden Frösche. Genau. Hammer. Wirklich? Ja, ne? Sind Frösche, ja, ne? Komplett richtig. Fand ich super, ja. Ja, fand ich auch. Mit Sombrero und... Ja, genau. Genau, war so ein ganz kleiner Dicker und so ein ganz langer Dünner. Ja. Und der eine war dumm und der andere war immer schlau und hat sich aufgeregt über den anderen. Im Prinzip wie Pinky und Brain, nur in schlecht gezeichnet und als Frösche. Ja, oder dick und doof, ne? Ja. Und kam ja auch immer bei Spaß am Dienstag damals. Aber Spaß am Dienstag war öffentlich, ne? Ja. Ja. Ja. Siehst du? Deshalb konnte ich's gucken. Ja. Willkommen im Club. Benjamin Blümchen. Hab ich nur, glaube ich, Kontakt zu den Hörspielkassetten gehabt, die ich natürlich en masse hatte. Ja, total. Auch die Hörspiele total geliebt und fand ich immer großartig. Total. Und als dann die Zeichentrickserie kam, war ich dann aber doch schon ein bisschen zu alt, um mir das noch so anzugucken, wirklich. Ich fand es halt blöd, dass der Rabe, war das nicht auch die Stimme von Roger Rabbit? Das kann schon sein. Gulliver, ja. Glaube ich, hieß der, oder? Der Rabe, der dann als Erzähler eingesetzt wurde, und das mochte ich nicht. Ich mochte immer Erzähler Erwin. Den mochte ich immer mehr in den Hörspielkassetten. Ja. Und irgendwie fand ich es blöd, dass auf einmal jedes Tier anscheinend reden konnte, wenn so ein blöder Rabe auch redet. Es ist nichts Besonderes mehr, dass der Elefant auch redet. Ja. Naja, und wisst ihr, welche Veränderung mit der TV-Serie für Benjamin Blümchen kam? Nee. Er hat keine Stoßzähne mehr. Hatte er, woher weißt du, dass er in den Hörspielen eine Stoßzähne hatte? Es gab ja, hat man doch gesehen. Man hat die ja nicht nur sich kopiert, sondern man hat die ja auch gekauft und dann war vorne immer auf dem Cover ein kleines Bildchen von Benjamin drauf und in den ersten Fassungen, da hatte er noch Stoßzähne. Wow, in meinem Kopf hätte ich Benjamin Blümchen niemals mit Stoßzähnen gezeichnet oder so. Also für mich hatte er noch nie welche. Der Arme. Na? Der Arme? Das, naja, daraus hat man ja ein Klavier gemacht früher. Früher. Ja, ja, nee. Und damals hat er ja auch nichts angehabt, ne? Wenn mal als Glück als Detektiv vielleicht eine Mütze auf, aber eigentlich ist er immer nackt durch die Straßen gelaufen, nicht so wie heute. Wirklich? Ja, ja. Hat er nicht immer eine blaue Hose und ein rotes Hemd an? Ja, nee, später. Einen roten Blaumann hatte er doch an, oder nicht? Ich würde auch sagen, rote Jacke und eine blaue Hose. Hätte ich jetzt auch gesagt, dann später. Aber am Anfang ist er auf vier Beinen immer durch die Gegend gelaufen, hat die Türen zerbrochen und hat Zuckerstückchen gegessen. Stimmt, rote Jacke, blaue Hose. Ja, und gleiche Kerbe, Bibi Blocksberg. Ja, genauso wie bei mir Hörspiel. Ja, kann ich nicht mal sagen, wann es rausgekommen ist. Also da habe ich gar nichts von gesehen. Also Zeichentrickserie habe ich davon auch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass halt die so eine Connection hatten auf jeden Fall. Und die Connection war über Carla Kolumna. Die kam irgendwie in beiden Universen vor. Genau. Da. Oder haben die sogar in der gleichen Stadt gewohnt vielleicht sogar. Ja, und wie hieß die Stadt? Köln. Nicht. Ja, so ähnlich wie Köln. Neustadt. Richtig, sehr gut, Andreas. Fein. Das hätte ich nicht mehr gewusst. Doch, ja. Ich erinnere mich. Und dann gab es war einmal. Oh, das war doch so eine leer Unterrichtssendung, oder? Fand ich wahnsinnig toll. Das habe ich wirklich auch geliebt als Kind. Echt? Kam als erstes damals, es war einmal der Mensch. Das Weltall und dann kam, es war immer das Leben. Und das war das, womit ich dann eingestiegen bin. Und das Leben? Ja. Ist der Mensch und das Leben, also du musst mir mal sagen, ich kann mich an eine Folge ganz genau erinnern, da hat sich ein Kind das Knie gestoßen. Ja, ja. Ja. Und dann hat sich das so war großer Torfen Alarm im Körper. Genau. Ne? Die Polizei also die Körperpolizei ist da hingegangen, hat gesagt, oh Gott, hier ist alles kaputt, jetzt müssen jetzt die Blutkörperchen kommen und hier die kleinen Platten zusammenlegen, damit es sich wieder heilt und so. War das jetzt in der ersten oder der dritten Staffel? Das war in das Leben. Bei der Mensch, da ging es um die Geschichte der Menschheit. Wie hat sich der Mensch entwickelt? Ah, okay. Also eigentlich ist er ja von Adam und Eva natürlich, aber da wurde halt diese Lebenslüge von Darwin, ne? Naja. Schlicht. Ja, im Weltall halt, um die, wie sich das Weltall halt entwickelt hat und Coca-G. Aber das Leben war halt wirklich für mich und auch dieses Lied, dieses Spürst du es in dir? Ja, großartig. Gibt's das als DVD oder? Das gibt's auf DVD, ist sauteuer. Das ist richtig, richtig teuer. Aber gibt's auch in diversen Online-Mediatheken. Ja. Und danach kamen dann noch weitere Staffeln mit Es war einmal Amerika, Entdecker und Erfinder, Die Entdeckung der Welt und dann kam jetzt erst 2008 Unsere Erde. Ja, und da geht's dann darum, wie es der Erde immer schlechter geht und Ausbeutung von Kindern in der dritten Welt und sowas. Aber immer noch mit den gleichen Figuren. Also auch der so schlecht gezeichnet? Nee, das sieht jetzt sehr gut übrigens aus. Also mit dem gelehrten Maestro und diesem Bösewicht mit diesen zackigen Haaren oben auf dem Kopf, mit den, ich glaube, rote Haare waren das, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja. Und die waren halt immer in anderen Zeiten und Lebenslagen. Und bei, es war einmal der das Leben, da waren die halt so kleine Blutkörperchen, die dann die den Sauerstoff hin und her getragen haben und sowas. Und also war ganz toll. Fand ich unglaublich lehrreich. Fand ich sehr interessant erklärt alles. Fand ich auch gut. Also ich, wie gesagt, ich bin da bei dieser, bei der dritten Staffel anscheinend auch mit eingestiegen, da mit dem, wie es im Körper funktioniert und so. Fand ich Hammer. Sind mit so einem kleinen U-Boot rumgefahren, wie ja, die Residenz genau. Ich. Also ja, Hammer. Ja, genau. Ja, aber Chris lernt ja eh nicht gerne und daher ist auch das draus geworden, was er jetzt ist. Was bin ich denn? Siehste? Er hat nämlich gerade wieder mal gelesen nebenbei. Ja, ja ey, aber ganz ehrlich, es ist auch nicht einfach, euch zuzuhören, ne? Das sind die besten halt Voraussetzungen. Viel Information, ne? Die kann dein Gehirn nicht verarbeiten. La Linea ist das nächste. Kenne ich, wusste aber nicht, dass es so heißt. Ja, das kleine Strichmännchen. Also nicht Chris, sondern das nur so aus einem so einem Strich gemalt wurde. Was auch häufig in der Wundsalbenwerbung benutzt wurde. Stimmt. Erinnert euch noch an die Werbung? Ja. Aber sag mal, ist der nicht auch in dem Musikvideo, ist jetzt ungelogen, ich meine das ernst, von Gigi D'Agostino drin? Das ist der nicht, ne? Nein. Der aber ist das ist so ähnlich, aber das ist so ähnlich. Ja, ähnlich, ja. Ja, okay, gut, komm. Aber ich weiß, wen ihr meint, so ein Mann, ne? Mit einer langen Nase, langen, runden Nase. Genau. Genau, ja. Halt nur aus weißen Umrissen gezeichnet und alles halt als ein Strich. Ja, genau. Ja, das ganze Bild. Es geht immer so auf wie so eine Herzfrequenz, ne? So im Prinzip. Ja, genau. Und ja. Dann kommt immer der Bleistift rein und radiert vor ihm was weg und dann meckert er wieder. Stimmt. Und dann malt er wieder hin und dann läuft er weiter. Ja. Stimmt. Genau. Damals liefen auch in Sat.1 ziemlich viele Zeichentrickserien und die fand ich aber damals fast alle langweilig. Und da kommt jetzt eine Reihe, Marco zum Beispiel. Ja. Da erinnere ich mich auch nur noch an das Intro. Die ist Ciao Marco, ciao, ciao Marco. Aber worum es ging? Du bist so lustig. Keine Ahnung. Sag mir gar nichts. Vielleicht kann uns das ja jemand schreiben. Worum ging es bei Ciao Marco? Wie hieß denn die Hauptfigur? Ciao. Ja. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, der hat seine Mutter gesucht. Ich bin mir aber nicht sicher. Also wenn es jemand weiß, Infos gerne an Chris. Ed. Ja. Wenn einer einen Marco kennt, der seine Mutter sucht, dann bitte melden. Ja, man weiß auch nicht, ob er es gefunden hat. Also ja, und gleiche Kerbe. Ob er es gefunden hat. Das Mutter. Das Mutter, ey. Gleiche Kerbe, Anne mit den roten Haaren. Ja, und, großartig. War aber ganz deprimierend irgendwie. Aber Chris, worum ging es denn da? Ich weiß nichts mehr. Ich weiß Anne gar war nichts ein, mehr. Anne war ein, aus meiner Sicht, ein rothaariges Mädchen. Verrückt. Ein Waisenmädchen und ist... Vielleicht war sie auch ein weißer Löwe. Nein, sie ist auf die Farm gekommen von, ich weiß es nicht, ob das ihre Tante war oder Stiefmutter. Jedenfalls war das so eine, sagen wir mal, es war die Tante, ja, damit ich was erzählen kann. Die Tante war dann sehr streng mit Anne und dann gab es den Ehemann von der, oder den Butler, Matthew hieß der jedenfalls. Und mit dem ist sie immer auf der Kutsche gefahren und so. Also es hatte so einen sehr deprimierenden Unterton, die ganze Serie für mich, weil Anne es so wie Cinderella immer sehr schwer hatte. Und weil du ja unsere kleine Cinderella bist, kannst du dich damit natürlich sehr gut anfreunden. Ja. Das Einzige, was ich wirklich noch weiß, ist dieser Titelsong. Und ey, jetzt mal ehrlich, die haben doch mindestens 10-mal Anne gesagt in dem Titelsong. Ja, das ganze Lied ging nicht nur Anne, Anne. Und dann ging das aber irgendwie mit so Schellen, so dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, Anne. Und dann ging wieder Anne los irgendwie. Super. Ja, irgendwie sowas war das. auch immer noch Sat.1 damals, Kum Kum, der kleine Steinzeitmensch. Kenne ich nicht. Nicht? Nee. Könnte man heutzutage gar nicht mehr googeln, wa? Kum Kum. Würde immer ein Bad Word werden. Das hat gedauert bei mir. Ja, weil man es mit C schreibt, nehme ich an, ne? Ach so, wurde es nicht so geschrieben. Ich kenne es nur in dieser Schreibweise. So, wie kommst du denn darauf? Ja, also aber Kum Kum fand ich... Ganz lustig. Oh Sven, jetzt komm mal raus und lach doch auch mal. Wie bitte? Ich habe gerade nicht hingehört. Kum Kum, ja. Entschuldigung, ich glaube, ich tot. Entschuldigung. Okay, warte. 1, 2, 3. Okay, Focus. Alice im Wunderland. ist aber nicht auf Sat.1. Nee, das lief dann schon wieder in Öffentlich-Rechtlichen. ich weine. Entschuldigung. Ja, okay. Ja. Es ist wahrscheinlich nicht mal lustig, aber ich find's echt lustig. Okay, ja. Anne und Kum-Kum. Nee, was? Wo sind wir jetzt? Alice. Ich hab's jetzt. Okay, pass auf. Oh, Weltsterben. Oh, das ganze Leid der Welt nehme ich jetzt in mich auf. Dann fängst du bestimmt gleich wieder an zu lachen. Ja, so. Okay, Entschuldigung. Ja. Hm, was jetzt haben wir? Alice im Wunderland. Mit Benny Bunny. Nee? Nicht mehr? Hm. Okay. Peter also, Pan. Das kam als Hook, damit ins Kino kam. Peter Pan. Ja, war auch nichts für mich. Ich war aber auch nie Peter Pan Fan generell, so auch. Es gibt ja jetzt, glaube ich, dieses Jahr, Ende des Jahres eine Neuverfilmung mit Hugh Jackman, der ja den Blackbeard, also irgendwie so einen Bösen spielt, aber ey, es lässt mich total kalt, ne? Blackbeard bei Peter Pan? Gab's, muss es geben. Ich glaube, der heißt da so in der Rolle Blackbeard, ja. Ich dachte Hook. Nee, Hook spielt er nicht. Gewagt, Sven. Aber vielleicht, warte mal, ist vielleicht Hook früher Blackbeard gewesen, als er noch beide Arme hatte? Könnte erklären, dass er danach Hook heißt. Mm. Ja, na klar, das ist jetzt das Prequel, das kommt irgendwie, ne? Das ist erklärt. Und ja, irgendwie sowas. Ja, ah, ja. Siehste. Ja. So eine Möchtegern-Story. Ja. Weitere Filmserien, damals aus dem Star Wars-Universum, zwei Stück. Die Ewoks. Scheiße. Jo, super gut. Kenn ich nicht, habe ich nie geguckt. Ich war damals riesiger Ewoks-Fan und ich fand's richtig scheiße. Und das, glaube ich, heißt dann schon was, wenn man als Kind was richtig scheiße findet, aber man hat's ja trotzdem geguckt. Ne, wenn man durfte. Es ist zwar langweilig, aber ja gut, ich guck's jetzt. Es geht den Leuten mit unserem Podcast so. Ich find's richtig scheiße, aber bleiben hoffentlich dran. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Freunde im All. Das war mit C3PO und R2D2 eine stinklangweilige Serie. Kenn ich auch nicht. Ja, Alf, Erinnerung an Melmac. Ja, großartig. Da hieß er nämlich nicht mehr Alf, sondern Gordon Shumway. Genau so ist es. Fand ich super. Und er war, da hatte auch Alf, also Gordon, eine Liebesgeschichte mit einer, die Ronja hieß oder so. Ronda. Wie hieß die? Ronda. Die hatte auch noch so ein, hatte die nicht auch noch so einen coolen Nachnamen? Ronda. Ja, fast. Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr. Spielte damals noch auf Melmac, ne? Ja, genau, bevor es explodiert ist. Am Anfang war Alf immer irgendwie an der Schreibmaschine, der irgendwie was erzählt hat, also die Puppe. Und dann kam halt diese Zeichentrickserie dahinter. Ja, stimmt, genau. Ich fand das, Zuschauer auch was beantwortet, glaube ich. Ich fand das wirklich gut. Wahrscheinlich gibt es Leute, und ich habe Alf geliebt. Aber ja. Wollte ich gerade sagen, aber wahrscheinlich liegt's daran, weil für dich Alf, die Serie, die mit dem Menschen, so eine Bedeutung hatte, dass du das danach einfach nur noch, ja, okay, wir müssen noch marketingtechnisch, weil es gibt Geld, noch was raushauen, weil die Leute fahren auf Alf ab. Aber ich hatte da wirklich Zugang zu. Ich fand das richtig gut, ja. Ich fand da wirklich nur die Kuh gemolken. Das ist halt genauso wie bei Alf im Märchenland, wo er dann berühmte Märchen nachgespielt hat. Okay, das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ja, das war dann quasi die Fortsetzung, wenn ich das noch richtig habe, irgendwie von Erinnerung an Melmac. Und eine weitere Serie in die Richtung Police Academy. Fand ich super. Wow, für mich gab's da nur Filme. Ja, hey. Ist zeitlich angesiedelt nach dem vierten Film. Also spielen auch da aus dem welche mit. Das war dieser mit Bürger gehen Patrouille. Dieser Teil. Ja, erinnert okay. sich noch einer dran. Und ich fand die Serie richtig schlecht. Obwohl ich die Filme auch echt super fand, habe mich damals ganz doll gefreut. Ich habe die im Urlaub, habe ich gesehen, dass es da eine Comics von gab, von Police Academy. Habe mich riesig drauf gefreut, auf die Serie. Und dann war doch die Enttäuschung sehr groß. Also erstmal im Vorspann hat ein I-Punkt am Ende gefehlt auf irgendeinem Buchstaben und den hat Tackleberry mit der Panzerfaust gemacht, ja. Also so mit, ey Leute, lass mich mal machen, hat dann mit der Panzerfaust den I-Punkt geschossen. Hammer. Dann war Zed dabei, da war ja Polizist, so. Hat immer so behindert geredet. Fand ich richtig geil. Also, Zed war der Verrückte in dem Film, ne? Der Rocker, ja. Samba, on guard, ole. Ich bin die Feuerfee. Großartig. Ganz großartig. Also deswegen, ich fand die Serie cool. Nee, hat Spaß gemacht. Fand die echt doof. Eine weitere Serie, die auf einem Film beruht, ist natürlich The Real Ghostbusters. Ah, meine Kindheit. Mal wieder, neben Glücksbärchis, ne? So kann's gehen. Da guckt einer mit 11., 12., 13. Klasse noch Glücksbärchis, fährt dann aber voll auf Ghostbusters ab. Also Ghostbusters ist so für mich, wow, wirklich ein ganz großes Stück Kindheit. Wie sieht's bei euch aus? Riesig. Alle Spielzeuge gekauft wie irre. meine armen Eltern, die mir immer wieder irgendwas geschenken mussten dann zum Geburtstag und Weihnachten dafür, und die haben das gehasst. Die fanden das ja total furchtbar, diese komischen Fratzen von denen. Aber ich fand die Spielzeuge so cool und ich wollte immer diesen Schleim davon haben, aber den gab's ja, den gab's in der nicht, BRD ne, nicht erhältlich, oder? Stand immer drunter auf der Rückseite, habe ich mich immer geärgert. Aber in der Werbung war er drin, ne? In der Werbung war er immer drin, ne? Ja. Ich glaube, ich hatte nicht einen einzigen Real Ghostbuster Actionfigur, aber ich hatte den Slimer und der war ein bisschen oversized gegenüber den Figuren. Volle Pulle, ja, total. Also der war viel zu groß. Also im Endeffekt so groß wie die Figuren fast, wirklich, wie die Menschen. Ja. Also, das war total scheiße. Also voll groß, ja. Ich habe dann immer da jedem Geisterjäger lag so ein kleiner Geist bei. Und den habe ich dann immer als Slimer genommen, obwohl er gelb war. Aber es war mir egal. Das war dann eher Slimer als der riesige, grüne, komische Kobold. Aber das, was ich jetzt vor kurzem erst gelesen hatte, oder ich glaube, das hast du mir erzählt, Sven, dass es tatsächlich erst in Amerika die Filme gab und daraus die Serie entwickelt wurde. Für mich, ich bin mit Ghostbusters ganz klar über diese Serie in Berührung gekommen und nicht über die Filme. Wie war das bei euch? Ja, total. Also ich kannte auch erst die Serie und wollte dann immer die Filme sehen. Und dann hieß es immer, ja, die sind nichts für dich, die sind nichts für dich. Und dann irgendwann durfte ich das dann auch gucken und fand es dann natürlich richtig, richtig geil. Das war aber kurz bevor der zweite Teil im Kino kam. Damals durfte ich dann... Ich habe den zweiten Teil übrigens im Kino geschaut. Ich auch. Das weiß ich noch. Im Marmorhaus. Wow. Okay. Da gab es das noch. Ja, das war, die Chance ist groß, dass ich da auch geguckt habe, weil ich da fast alles geguckt habe. Die Filme finde ich unfassbar gruselig. Ich weiß nicht, machen wir irgendwann noch einen Filme-Podcast, weil sonst muss ich das jetzt erzählen. Okay, gut. Weil, zu den Filmen habe ich Geschichten drauf. Das verfolgt mich bis heute noch. Aber die Serie war jetzt nicht irgendwie ungruselig, Chris. Also die Serie war für eine Kinderserie richtig gruselig. Absolut. Aber fangen wir doch mal an. Wen gab es da? Es gab Peter Venkman, wo man wirklich sagen muss, Venkman, ne? Ja. Der, also Wank, ne? Also das englische Wort Ranking ist. Und seine Lieblingsserie? Kum-Kum. Ja, wahrscheinlich so. Krasser Name, Peter Venkman. Und sein Lieblingsfußballverein? Die Young Boys Bern, weil die spielen im Wank-Stadion. Siehst du? Ja, okay, das sind Fakten über ihn, die wusste ich noch gar nicht, aber ja, dann gab's also Peter gab's, Ray Stantz, Egan Spengler und Winston Zeddemore. Das waren die vier. Wer war euer Liebling? Winston. Und ich glaube jetzt der Schauspieler, der Winston gespielt hat, hat jetzt gerade automatisch irgendwie ganz laut angefangen zu lachen, weil er sich gefreut hat, weil das war das erste Mal auf der Welt, dass jemand Winston genannt hat. Ich glaube, kein Mensch konnte, der war einfach nur so da, hat einen Spruch losgelassen. Er war der Fahrer, aber oder? Das kann natürlich sein. Einfach zu der Zeit war er auch. Im zweiten Teil hat er ein paar mehr Auftritte gekriegt. Ja, aber also jetzt wirklich, der war doch wirklich eigentlich eine Randfigur, die so Pseudo, ja komm, wir haben auch noch einen farbigen, den wir da mit reinnehmen. Also ich fand den, also eine wichtige Figur sieht anders aus. Also jetzt nicht von der Hautfarbe, sondern von der, wie die Figur geschrieben wurde. Ja, stimmt schon. Er war ja auch kein Gründungsmitglied. Das stimmt. Übrigens, bevor es die Filme gab, waren das ja Sketche bei Saturday Night Live, die Ghostbusters. Ach ja, das wusste ich gar nicht. Ja. Auch mit den Originalschauspielern, ja? Wow, cool. Ja. Und? Ja, aber wer war denn jetzt eure Lieblingsfigur? Also mein Liebling war ganz klar Peter Venkman natürlich. Ich mochte Peter auch, aber ich glaube, ich mochte Ray noch ein bisschen mehr, weil das so ein kleiner Kindskopf war. So in seiner kleinen Kinderwelt irgendwie immer eingefangen war. Und außerdem wurde er gesprochen von Oliver Rohrbeck. Da haben wir ihn wieder. Und wenn jemand die Stimme von Grisou hat, kann es kein böser Mensch sein. Ja, wahrscheinlich. Du, für mich war es, weil ich damals noch blond war tatsächlich, konnte ich mich als Kind immer mit Egan identifizieren, weil ich mir, glaube ich, unbewusst immer jemanden gesucht habe, der mir optisch am ähnlichsten war. Und der war halt blond. So. Aber der war doch unlustig. Deswegen mochte ich He-Man. Ja, genau so ist es. Aber He-Man kommen wir bestimmt auch noch zu sprechen, oder? Nee. Okay, gut, ist ja auch unwichtig, hat kein Mensch geguckt. Ja, so im Nachhinein verstehe ich auch Egan so gar nicht. Also ich glaube, heute wär's Peter, wär's, glaube ich. Ja, heute würde ich das auch sagen, aber damals fand ich Ray auch ganz toll. Aber auch Slimer als Kind, natürlich fand ich Slimer ganz toll. Ja, das ist ja, und du bist nämlich einer der Schuldigen, warum es nach The Real Ghostbusters Slimer and The Real Ghostbusters gab. Denn aufgrund des großen Erfolges von Slimer bei den Kids in der Marktforschung haben sie gesagt, oh, Slimer kommt so gut an, der muss noch irgendwie eine eigene Serie kriegen, wo er die Hauptfigur war. Und dann gab's den Tod der Ghostbusters, wie ich finde. Also mit Slimer and The Real Ghostbusters Serie, da ging's ganz steil der Serie, Ja, ist für mich die Serie total gestorben, ja, ganz klar. Da habe ich auch aufgehört. Das war ja so ein bisschen so, ja, wir machen so auf Tom und Jerry manchmal so ein bisschen mäßig, ja, wenn er da irgendjemand verfolgt hat. Also, grauenvoll, wirklich. Und wie du vorhin schon gesagt hast, wenn man als Kind was scheiße findet, dann war das auch richtig scheiße. Ja, ja, genau. Ja. Ne? So. Ja, aber grundsätzlich Ghostbusters, ich hatte auch jedes Spielzeug, ich hatte das Haus, ich hatte den Ecto 1, ich hatte den Ecto 2, also diesen Hubschrauber, ne? Ja, ich hatte irgendwie alle Geister, krass, ich hatte natürlich alle Geisterjäger, ich hatte sogar Autos, habe ich auf meinem Instagram-Account auch online gestellt, so ein gelbes Auto. Dieser Käfer. Wo man auf den Sitz drücken kann und dann wird es ein großer grüner Geisterkäfer, den habe ich mit, also es ist auch tatsächlich noch so, wenn ich bei meinen Eltern zu Hause bin, stehen da noch die Spielzeuge in der Ecke, weil mein Neffe damit ab und zu gespielt hat, der leider gar keinen Zugang zu Geisterjägern und so hat, hat dann aber mit den Autos gespielt, deswegen stehen die da. Und jedes Mal, wenn ich zu Hause bin, nehme ich mir die noch vor und spiele da irgendwie mit ein bisschen. Ich finde die so großartig. Oder als Kind wollte ich mich auch unbedingt als Ghostbusters zum Karneval immer verkleiden. Also bei uns hieß es damals noch Fasching. Aber weil im Gegensatz zu den Filmen waren nämlich die Kostüme der Geisterjäger unterschiedlich farbig. Ja. Ne? Ja, und ich wollte die, aber es gab's nicht. Oder, ey, ganz ehrlich, wer hätte nicht alles damals für einen echten Protonenstrahler gegeben, oder? Wäre das gewesen. Also es gab ja so einen komischen kleinen Plastik, aber ja. Ja, also da war ich dann aber vielleicht doch auch dann, naja, obwohl, da war ich 9, 10 so ungefähr. Also da war ich dann irgendwann, da war ich auf einmal ganz schnell raus aus dem Ghostbusters-Ding. Ich weiß gar nicht wieso. Ich fand die immer toll, aber dann von einem Tag auf den anderen. Ich glaube, es war wirklich mit Slimer and the Real Ghostbusters, dass ich da dann. Ja, das ist natürlich gestorben. Ja. Aber du hast mir ja zu meinem 30. Geburtstag sogar die erste Staffel von The Real Ghostbusters geschenkt als DVD. Nochmal Dankeschön ja, sehr dafür. Gerne. Weil ich gucke es tatsächlich und ich habe jetzt zur Vorbereitung dieses Podcasts auch nochmal reingeguckt und du hast vollkommen recht. Es ist unheimlich, es ist düstere Musik, es ist, ey, da gibt's einen, das ist der Boogeyman, ja? Der Boogeyman. Diese Fratze. Läuft so aufs, ja, Mann, der läuft auf so Pferdefüßen, hat einen Sakko an, hat eine ganz lange Nase, spitze Zähne, wo der Sabber immer rüberfliegt, ganz spitze Ohren, und jetzt kommt's, der geht durch die Kinderzimmertüren, durch die Schranktüren der Kinder. Ja. Und will die Kinder fressen. Den kenne ich auch, Alter. Boah, ist der überkrass. Wow. Da ist dein Kopf manchmal so groß wie die ganze Tür, genau, ne? So, genau. Ey, so. Und dann leuchtet es immer hinter ihm so aus der Tür raus. Und oh, ja, so unglaublich. Ist der unfassbar krass, ne? Also, ey, wirklich. Und dann gibt's auch noch den Sandmann, der hat auch so große Augen und so eine ganz krasse Fratze und also, ey, die Figuren sind da richtig, richtig gruselig drin. Aber auch also, diese Geräusche, wenn die ihre Fallen geöffnet haben und so. Ja. Also, es ist alles hängen geblieben. Es war wirklich eine tolle Serie. Halt, ein bisschen was Gruseligeres. Sowas mag man ja als Kind dann auch. Und, auch die Musik war halt immer so. Ja, ja, oh, die Musik war richtig gruselig. Aber jetzt kommt die Musik, ne? Die Titelmusik hier. Ey, ist heute noch, wenn heute noch läuft, auf jeder 90er Jahre Party stürmen alle auf die Tanzfläche bei diesem Lied. Ist ganz großartig, finde ich, ne? Ray Parker Jr. hat's gesungen. Dachte immer, dass Ray Parker Jr. vielleicht auch der Ray von Ghostbusters wäre, aber war er dann wohl doch nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Ja, aber Ghostbusters ist, ein riesen Ding für mich, also ganz, ganz klar, also eine der besten Serien aller Zeiten, ganz klar. Ja, man musste damals ja immer so ein bisschen sondieren, gut, mit was spiele ich jetzt, weil man kann sich nicht alles kaufen, ich kann mir jetzt nicht Turtles, Ghostbusters, das alles holen, sondern man hatte so seine bestimmten Serien, darauf hat man sich eingeschossen und das hat man sich dann aber auch exzessiv einfach alles geholt und also so wie der Geldbeutel es hergegeben hat, der dann doch recht bescheiden meist war. Und bei mir war dann auch Ghostbusters eine von den wenigen Sachen, auf die ich mich dann wirklich damals als ganz kleiner Junge gesetzt habe und gesagt, ja, damit will ich ja spielen, das ist Hammer, das finde ich geil, da will ich alles von haben. Und da hatte meine Mutter mir zu Weihnachten, habe ich Ecto 1 geschenkt bekommen und sie hat es natürlich ausprobiert und hinten, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, da war so eine Kralle dran, die dann eingezogen wurde. Ja, klar, genau. Und die war aber unendlich laut und meine Mutter hat das ausprobiert, die wusste das nicht, hatte das unten im Wohnzimmer, ich war oben und auf einmal hat sie so ratatatatat. Und dann hat sie es in Panik in den Karton geschmissen und halt beiseite gestellt, weil sie dachte, ich komme gleich die Treppe runtergerannt, weil ich wissen will, was sie macht. Aber ich habe gerade ferngeguckt, mich hat's nicht interessiert. Weil, wo wir gerade über das Spielzeug reden, weißt du, was mich bei dem Haus, also das Haus ist natürlich, sah unfassbar großartig aus, oder sieht es heute noch. Aber was mich irgendwie als Kind dann doch immer gestört hat, die sind ja immer so eine Feuerwehrstange runtergerutscht, ne? Was ich ja super cool fand. Ja, und die drehte sich nur. Ja, und die, genau, das gab halt so ein grauen, ich glaube, das war grau, ich bin mir relativ sicher, so eine graue, runder Kreis, wo du die Figuren draufstellen konntest, weil die, Rot? Ich dachte, die Stange war die rot. Die Stange war blau, würde ich sagen. Ach, siehst du, dann kann es sein, dass einer von uns beiden es umtauscht. Jedenfalls hatten die nämlich die Figuren in ihren Füßen so ein Loch, wo du die dann raufgestellt hast. Und dann drehten die sich nur so genau. Im Kreis. Aber ich wollte die halt immer wirklich die Stange runterrutschen lassen und nicht auf so ein Ding stellen. Also da war ich als Kind schon immer so ein bisschen enttäuscht. Das wollte ich irgendwie anders haben. Ich weiß auch nicht, wie man es hätte anders machen sollen. Nee, natürlich, aber anders wollte man es trotzdem haben. Ja, man wollte es anders haben, ganz klar. Dann ist das Ding aber auch gerne stecken geblieben auf der Hälfte vom Weg nach unten. Ja, stand da ja, so. Ey, wirklich super. Schnell die Geister. Oh. Hattest du den Geistercontainer? Hieß der war dabei. Der war dabei. Ja, klar. Genau. Den dann. Ja. Mhm. Ja, war super, super gut. Ja, also es war wirklich, es hat Spaß gemacht damals, ja. Ja, absolut. Ich war da auch so ein, Mann, meine Eltern, oh, ich muss sie gleich danach anrufen, mich bei ihm bedanken. Ich war ja so ein Tyrann, ne? Ich wollte immer alles haben. Du warst mein Tyrann, ja. Du warst. Ja, ich habe mich Gott sei Dank sehr verändert, zum Positiven. Musste jedes Spielzeug haben, ich musste Spider-Man haben, ich musste Turtles haben, ich musste Ghostbusters haben. Und ich habe das tatsächlich alles gekriegt. Mensch, Mama, Papa, wenn ihr das hier hört, ja, ich hab euch ganz doll lieb. Oh. Ja, meine ich, kommt von Herzen, weil ich, wer so eine Kindheit hatte wie ich, ja, dem kann im Leben eigentlich gar nichts mehr schieflaufen. Das ist, ja. So, Entschuldigung, jetzt raus aus der Sentimentalität. Kommen wir zur nächsten Serie. Die nächste Serie heißt Ghostbusters. Aber nicht mit den Real Ghostbusters, wie wir sie kennen, also nach dem Film, sondern die basierte auf einer Serie aus den 70ern. Und da war ein Gorilla mit zwei, das waren dann die Kinder von den Männern aus der Serie, den Geisterjägern. Und die haben dann auch Geister gejagt. Das hatte mein Nachbar, der hatte das damals geguckt. Aber hatte das was mit gar nichts. Gar nichts. Sie haben auch Geister, also hieß Geisterjäger und das war eigentlich alles. Und halt dieser dämliche Gorilla, der halt da immer mit denen, die gejagt hat, die Geister. Also, nee, da habe ich keinen Zugang zu gehabt. Und weil die sich den Namen gesichert haben, musste sich dann die andere Serie The Real Ghostbusters genau, nennen, ja. Oder was? Ernsthaft? Ja, ich glaube, das ist der Zusammenhang, der dahinter steckt. Ja. Schlecht. Verrückt. Was anderes, wo es auch um Gruselgeschichten ging, was man ja gerne genommen hat als kleines Kind damals, Scooby-Doo. Ja. Hatte ich lahm. Habe ich, glaube ich, gern geguckt, war aber jetzt auch nicht der größte Fan. Ja, doch, ich habe das immer gern. Und dann muss man immer mitraten, wer ist denn diesmal? Weil es war ja immer irgendwas Übernatürliches, der Geist vom Piraten, der plötzlich im Museum eingefallen ist. Und dann stellte sich aber irgendwann heraus, das war ja gar nicht der Pirat, das ist ja der alte Sam von der Kasse. Und dann haben sie ihn halt demaskiert immer am Ende und dann, ja, ich wäre damit durchgekommen, wenn ihr Gör nicht gewesen wärt. Und das war super. Stimmt. Das war jede Folge. Ich glaube, dieser Satz kam sogar wirklich tatsächlich so häufig vor, ja, oder? Total. Ja. Also das mochte ich immer sehr. Fred, Daphne, Velma und Shaggy, die Scooby begleitet haben. Scrappy-Doo hingegen, naja, weiß ich jetzt nicht. Ja, nee, ne? Das war halt nicht so das Wahre. Ja. Dann, was fällt euch als erstes bei Familie Feuerstein ein? Nichts. Jabba Dabba Du. Ja, wahrscheinlich. Jabba Dabba Du, ich musste irgendwie zuerst an Bam Bam denken. Echt? Obwohl das ja der Sohn von Barney ist. Adoptivsohn. Also, ja, also ich musste irgendwie an Bam Bam denken. Stimmt, der Adoptivsohn. Ja, aber Fred Feuerstein war, nämlich habe ich das erste Mal wahrgenommen, auf ProSieben bei Trick 7. Bei ProSieben gab es nämlich damals noch ab 19 Uhr die Trickfilmzeit und die hieß Trick 7. Und da lief, glaube ich, als erstes, wenn ich mich nicht irre, Fred Feuerstein. Oder vielleicht auch zuerst Bugs Bunny, ich weiß es nicht. Aber da habe ich das gesehen. Und das Auto war cool, dass sie mit den Füßen betreiben mussten, weil es ja noch kein Motor gab. Das war das, was die Serie ausgezeichnet hat. Ich fand die Geschichten immer nicht so toll, aber diese Ausstattung, in der Serie, das war ja irre, die elektrischen Geräte, weiß ich, der Müllschlucker, genau, diese komische Vieh da drunter und sowas alle, also ich fand das ganz toll und diese Ideen, die da hatten, fand ich einfach super, ja. Ja, ich habe jetzt gelesen, dass Seth MacFarlane, das ist ja der Hauptsprecher und der Erfinder von Family Guy und American Dad, also der auch Ted gemacht hat, ist ganz großer Fred Feuerstein-Fan, also Flintstones, wie es ja in Amerika heißt, und der hat sich jahrelang um die Rechte bemüht, weil er einen neuen Film draus machen wollte. Also ich glaube auch einen Comic oder so. Aber irgendwie ist es nie zustande gekommen. Aber wenn man sich mal vorstellt, Fred Feuerstein mit dem Humor super. Von Family Großartig. Guy, ich glaube, das ist ganz lustig. Das ist ja bestimmt klasse. Im Amerikanischen, da wurde ja auch das Lied besungen. Das war bei uns ja nicht so. Bei uns lief ja nur die Melodie. Aber in der amerikanischen Version, da wird ja auch gesungen. Stimmt, es ist nicht Flintstones. Genau, genau. Ja. Ja, heute durch die Popkultur, weil es einfach total eingegangen ist natürlich in die amerikanische Medienlandschaft. Das ist allen bekannt irgendwie, aber früher war das für mich so, was, da wird gesungen. Und ich habe es das erste Mal mitgekriegt, als damals bei den Simpsons Homer das Lied gesungen hat. Und dann halt so der Anfang nachgespielt wurde quasi in der Serie. Ich glaube auch, dass jede moderne Trickfilmserie, Family Guy, American Dad, Simpsons, immer irgendwie Anspielung auf die Flintstones auf genommen haben. Also es war ja so ein Vorläufer. Es war ja auch mit irgendwie über 150 Episoden, bis die Simpsons kamen, dann die längste Zeichentrickserie, die lief. Und auch die erste, die in der Primetime lief. Mhm. Ja, stimmt. Mhm. Ja, ja. Auch in Deutschland dann, ne? Trick 7. Also ist ja schon fast Primetime, ja, so stimmt, 19 ja. Uhr. Ne? Und natürlich auch unvergessen Wilma, immer wenn er rausgeworfen wurde am Ende. Ja. Ja. Stimmt, und gegen die Tür getrommelt hat und ist nicht der Dino dann auch ab und zu mal reingelaufen und Fred, ach stimmt, als Fred Dino raustragen wollte, Dino kam er selbst nicht mehr rein. Genau. Dann hat er sich selbst ausgesperrt und kam nicht mehr rein, so war's. Genau. Aber wen ich furchtbar fand, erinnert ihr euch noch an Galaxius? Ja. Dieses komische. Oh, ja. Nee, also das fand ich. Das war auch dann in den der erste Film fand ich auch ganz großartig, alleine die Ausstattung hier mit John Goodman, ja. Ne? Und der zweite Film, da war auch Galaxius drin. Ach, echt, den habe ich nicht gesehen. Und das war doch so ein Außerirdischer, den aber nur Fred und Barney gesehen haben. Ja, ja, genau. Ne? Ja. Ja. Ja. Ja, nee, war auch, der hat immer mit so einem sächsischen Akzent gesprochen. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Ein Außerirdischer. Ja. Und ich glaube auch über den Folgen, da sind Lacher wie bei einer Sitcom in Amerika, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Das ist gerade so. Weiß ich nicht. Ja. Und natürlich Nachfolger von Familie Feuerstein, die Jetsons. Hat so das Gleiche einfach in die Zukunft übernommen, aber hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Also das fand ich nicht spannend. Hab ich Bezug zu, habe ich wahrgenommen, kenne ich auch heute noch so, aber tatsächlich fällt mir kein einziger Name von den Figuren ein. Was bei Barney, Wilma, Pebbles, Bam Bam und alles ganz anders ist. Ne? Ja, wirklich. Nee, das fällt mir jetzt auch gar nicht. George? Jetson? Oder sowas? Also ein großer Kritikpunkt an den Jetsons war ja, dass es in der Zukunft anscheinend keine Farbigen mehr gibt. Also weil es gab es in der ganzen Dings. Wirklich nicht? In der ganzen Folge gab's ist das wirklich nicht so? Mehr. Ja, war das wirklich ein Thema damals? Aber gab's, in Amerika? Gab's denn in der Steinzeit schon Farbige? Gab's denn bei den Flintstones? Also im Film war Halle Berry drin. Im Film war Halle Berry, aber hallo. Wie hieß sie da? Weiß ich nicht. Ach, die hatte auch irgendein Stein. Hieß die nicht Sharon Stone? Ja. Oder sowas? Ja, die hießen irgendwas, alle mit Stein hießen die, ja. Naja. Aber eine andere Familienserie, die für mich wesentlich besser funktioniert hat als Familie Feuerstein und die Jetsons, war natürlich die Simpsons. Ja. Aber muss man da jetzt so groß, also ich meine, die Serie läuft jetzt seit fast 30 Jahren. Und da muss man da jetzt groß was so zu sagen. Ich glaube, dem können wir gar nicht gerecht werden, wenn wir jetzt nur so ganz kurz darüber reden. Nee, also ich habe ja den Podcast begonnen mit der Atem meiner Katze riecht nach Katzenfutter. Das ist so ein Satz, der einem, glaube ich, von Ralph für immer im Kopf bleibt. Ich möchte noch mal ganz kurz zu Feuerstein zurückkommen. Und zwar hieß Halle Berry angeblich laut Google Kiesela Stein. Ah, okay. Echt? Gut. So wie, hab ich Kieselstein, Kiesela Stein. Danke, dass du es nochmal erklärt hast. Ja, du, weil Andi ja auch im Podcast drin ist, dachte ich, machst du es noch mal. Andreas ist immer ein bisschen langsam. Für mich war, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade gesagt, Gisela Stein, das ist perfekt. Kiesela habe ich gar nicht gehört. Siehst du? Deswegen danke, dass du erklärt hast. Ja, bitte, bitte, bitte, sehr gerne, sehr gerne. Hey, ich bin nicht langsam. Ja, aber Simpsons, wow, da gibt's so viel. Ganz unvergessen ist Auf zum Atem. Ja, Auf zum Atem. Auf zum Atom. Auf zum Atem. Auf zum Atom. Auf zum Atem. Ja, schon besser. Das ist ganz also grandios. Simpsons sind bei mir komplett vorbeigegangen. Also ich habe nicht eine Folge geguckt. Das ist auch noch relativ neu, die Serie. Ja, da kommst du auch bestimmt noch rein. Das holt man noch schneller. Ja, genau. Könnt ihr mir denn drei Charaktere außerhalb der Familie nennen, die eure Lieblingscharaktere waren? Von den Simpsons? Ja. Von Simpsons? Ja, außerhalb der Simpsons. Mr. Burns? Ja, ja, Mr. Burns ja, ne? Ist ganz weit auch, vorne. Ja. Ganz weit vorne. Ganz weit, ja. Sonst? Oh, sonst es gibt Ralph, ne, dieser kleine auch, Ralph, ja, Ralph, ne, ist ja Ralph ist groß, ist ja, Nels mag ich auch immer mit dem Haha, das hat man ja irgendwie auch immer total übernommen. Ne. Ja. Ich finde Martin gar nicht so verkehrt. Echt? Martin Prince. Ja, der ist doch eigentlich schwul, oder? Ist er nicht im Film? Oder nee, es gibt ja immer so Zukunftsvisionen. Ralph sagt doch, da fährt doch Bart an ihm auf dem Skateboard vorbei, unten ohne, wo man das erste Mal in dem Film den Pullermann von Bart sieht und dann sagt Ralph, glaube ich, in die Kamera, ich stehe jetzt auf Männer oder sowas in der Art. Ja, und Mo finde ich noch großartig. Ja, alte Grießkram. Ja. Und natürlich Milhouse. Nee, mit Milhouse kann ich zum Beispiel nichts anfangen. Der absolute Versager, der immer nur Bart hinterherläuft. Super. Ja. Aber dass du dich mit dem identifizieren kannst, ist mir klar. Der erinnert mich ein bisschen an dich. Ich wollte gerade sagen, du hast doch immer Typen gemocht, die mit denen du dich identifizieren konntest. Wie kannst du Milhouse nicht mögen, Chris? Nee, Milhouse war zu cool. Wow, so schnell geht's. Vor 20 Minuten habe ich noch Tränen gelacht und jetzt weine ich Tränen. Naja, dann machen wir einfach weiter mit Alvin und den Chipmunks. Ja, waren für mich, bin ich auch wie bei Glücksbärchen durch die Filme an die Serie gekommen. Ja, naja, also konnte ich nie was mit anfangen irgendwie. Ich fand Theodore immer ganz lustig. Der hat mich ein bisschen an Ralph erinnert. Aber das war's dann euch mit den Alvin, nur ein dummer Angeber. Und wenn die Hauptperson einem irgendwie unangenehm ist, dann fällt ja die Serie auch irgendwie zusammen. Oh, doch, habe ich geguckt, aber habe ich einfach so nebenbei immer geguckt, ja. Ja, ich finde, dass wir auch alles, was wir jetzt über Alvin und die Chipmunks sagen, in so einem gepitchten Voice hier einspielen das, müssen, das eigentlich nachbearbeiten. Das ist ja super. Ja. Du kannst auch einfach deine Stimme so verstellen, als ob du so schnell bist. Habe ich gerade versucht. Oh. Doch, habe ich gemerkt, war super. Ja, genau. Du bist was ganz Besonderes. Dann die Peanuts. Charlie Brown mit Snoopy. Linus mit seiner Schmusedecke. Ist glaube ich, ganz vielen nicht bewusst, dass die Peanuts Charlie Brown ist. Weil ganz viele haben, glaube ich, geglaubt, dass Charlie Brown Charlie Brown heißt. Oder? Ja, das kann sein. Ja, doch, schon, ja. Also die Peanuts war so, ich glaube, so als Kind war mir Peanuts nicht der Begriff. Für mich war Charlie Brown gucken oder Snoopy gucken. Ja, ich hätte eher gesagt, dass alle waren, wer ist Snoopy? Ja. Oder also, weiß einer, wie sein gelber Kumpel heißt? Ja, Woodstock. Geil. Also ich würde jetzt auch kein Böse sein oder so, der sagt, ich gucke Charlie Brown oder so, ja, weil ich sagen würde, Das heißt aber eigentlich die Peanuts, Mann, Alter, hast du gar nicht. Das gibt's ja auch schon so lange, vielleicht gab's auch irgendwie mal eine Serienauskopplung, dann irgendwie die Charlie Brown, also es gibt ja auch dieses laufende Leben Charlie Brown und sowas. Und deshalb, also vielleicht heißt es in Deutsch ja auch irgendwann mal Charlie Brown. Da ist für mich am präsentesten die Folge, wo Linus immer aufs Kürbisfeld gehen will. Den Kürbis wartet. Weil genau, ne? Das ist so am präsentesten für mich, komischerweise. Ja, total. Ja, aber ist natürlich großartig. Gibt's auch Ende des Jahres einen Animationsfilm von, ne? Ja, bin ich gespannt, ja. Ja. Auch immer dies, wenn ein Erwachsener kam, ist bla bla bla bla bla bla. Wie am Telefon. Es klang immer wie so eine Tuba. Ja, total. Ja, also ich glaube, es war eine Trompete, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Sagt uns Bescheid, ob es eine Tuba vielleicht auch war. Wie hieß das Mädchen, das immer den Football weggezogen Lucy. Hat? Lucy. Ja, natürlich. Lucy war ganz groß und freundlich zu Charlie. Aber Marcy, also die Freundin von Peppermint Patty, mein Gott, die war doch auch der Peppermint Patty eher zugeneigt als Charlie Brown, oder? Ja, aber Peppermint Patty war doch auch lesbisch, aber oder? Die hat immer auf Charlie gestanden. Schatz. Die hat immer so gelispelt. Schatz hat sie mein mal Schatz, gesagt. Ja. Schatz. Ja. Aber ich dachte, die war lesbisch. Ja, wer weiß, was aus den beiden geworden ist. Naja, Garfield, beziehungsweise Garfield und seine Freunde später dann auch. Ja, Garfield geil, Garfield und seine Freunde nicht so geil. Ja, total, richtig. Ist wie Slime and the Real Ghostbusters. Ja, ich hab dann auch immer, das war dann ja immer halt so irgendwie 3 Geschichten oder 4 Geschichten in einer Folge. Und ich habe dann immer gehofft, boah, jetzt hoffentlich noch eine Garfield-Geschichte und nicht hier dieses Orson's Farm, glaube ich, das, gell? Ja, dieses Schwein. Genau, da, und, ne? Und das, was ich ganz lustig fand, war das Ei. Genau. Das Ei war lustig, ja. Stimmt. Ja, aber Garfield ist fand ich auch großartig mit Lasagne und da merke ich gerade, dass ich Hunger habe übrigens, wenn du mit Lasagne redest jetzt die ganze Zeit. Ja, aber die ganze Zeit, die letzten 10 Minuten rede ich über Lasagne. Ich muss da immer an Schrecklich nette Familie denken, wenn hier, wie hieß der denn? Kelly vorgelesen hat immer aus dem Buch Odie, wo ist meine Lasagne? das fand ich immer ganz großartig, wenn sie lesen geübt hat. Ja. Garfield ist großartig. Ist ein liebenswürdiger Charakter. Ja, jemand, mit dem man sich halt auch identifizieren kann. Ja, ist dann wieder wie Muffi, Schlumpf und Brummbärchi. Ja, nur dass er noch mehr ist als die. Ja klar, also, aber ist halt auch so so ein eher Hater, ne, würde man heutzutage sagen. Ja, doch schon. Ja. Lucky Luke habe ich. Ja, kenn ich natürlich, habe ich aber nie so wirklich. Und das Titellied von Freddie Quinn. Ja, ne? Bang, bang, Lucky Luke. Nein? Nee, gut. Ich weiß, dass das Pferd Jolly Jumper heißt. Richtig, und wie heißt der Hund? Sehr gut, den habe ich immer sehr gemocht. Aber es war halt nicht so gut wie Asterix, muss man ja mal dazu sagen. Der hat aber seine eigene Serie gekriegt, oder? Rand am Plan. Ja, genau, aber also nicht als Zeichentrickserie im Fernsehen, sondern einen eigenen Comicstrip. Der hat, das hat auch der gleiche Typ vorgeschlagen, der Slimer und die Ghostbusters da gemacht hat. Also ich habe das mit Begeisterung damals gelesen und gekauft. Ja, ehrlich? Ich fand Rand am Plan super. Sag mal, du hast aber gerade Asterix erwähnt. Asterix gab es aber keine Serie, ne? Nur die Filme halt natürlich. Nur die Filme, ja. Hat irgendwer den Animationsfilm von diesem Jahr gesehen? Von Asterix? Nee. Keiner gesehen von euch? Nee. Okay, dann kann ich euch was darüber erzählen, weil ich habe ihn auch nicht gesehen. Ah. Ja. Schade. Aber ich wollte ihn sehen. Ich wollte ihn wirklich sehen, weil ich jeden Asterix-Film gesehen habe. Ich glaube, ich habe den letzten nicht gesehen. Hast du auch die mit den Menschen gesehen, die Filme? Nee, okay, nein, da bin ich raus. Habe ich keinen einzigen gesehen. Okay, siehst du. Ja. Ich fand den ersten überraschend gut, glaube ich, oder den zweiten? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, den zweiten mit den Menschen fand ich dann richtig scheiße. Ja. Also nicht so, dass ich jetzt sage, so gut wie die Zeichentrickfilme, aber den ersten fand ich stinkelangweilig, als ich ihn damals gesehen habe. Und dann habe ich den zweiten gesehen und dachte, hey, der ist ja wesentlich besser. Und dann kam der dritte und dann habe ich aufgehört zu gucken, weil der so schlecht ist, dass man, naja. Ist nicht in jedem Film ein anderer Asterix besetzt worden? Das weiß ich echt. Ich dachte, es ist immer der gleiche. Aber nee, glaube ich nicht. Aber Obelix war immer der gleiche. Das stimmt, Gérard Depardieu. Genau. Der Russe. Ja. Der Russe. Der gute alte Russe. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob ihr die Serie kennt. Nick Knatterton. Ja, selbstverständlich. Das war der Detektiv, der auch so ein bisschen schlecht gezeichnet war. Vom Stil her sah das immer so ein bisschen so aus wie der Linientypi, ne? Der auf der Linie gemalt war. Auf jeden Fall war es dann immer so, dass Nick Knatterton hat dann immer irgendeinen Fall gelöst oder so, und der hatte auch immer so ganz spezielle Werkzeuge teilweise und so wie Inspector Gadget oder sowas. Ja, ne? Genau, immer so ganz besondere Sachen, war so ein Kinnschutz. Da, wenn ihn einer dann aufs Kinn geschlagen hat, hat er seine Hand auf einmal gehalten und au, au, und dann, tja, das ist passiert, weil Nick natürlich seinen Kinnschutz angelegt hat. Aber hat ja keiner gesprochen, da war nur ein Erzähler, der die ganze Geschichte immer durcherzählt hat. Es war eine deutsche Serie, man hat den auch, das war Ende der 70er kam die raus. Und das hat man der Serie auch deutlich angesehen. Aber ich fand die also immer super und habe das sehr, sehr gerne geguckt. Das war sehr einfallsreich, lustig und selbstironisch auch. Und für mich ja tatsächlich eine der besten Serien aller Zeiten. Okay, ich habe da gar keinen Zugang zu. Deswegen habe ich nämlich gerade mal parallel gegoogelt. Und wenn ihr den googelt, Nick Knatterton ist eines der ersten Bilder, wo Nick Knatterton, ja, super Name auch für mich zum Aussprechen, von einer blonden, nackten Frau träumt, die auf dem Rücken liegt, wo man den großen Po sieht, die eine Banane wollüstig in der Hand hat. Ja, das war immer da, wo du mit Sexualität, ist er sehr offen umgegangen worden in der Serie. Das war immer schon sehr, grafisch dargestellt alles. Verrückt. Ja, er hat sich auch in solchen Milieus halt immer bewegt und so, immer in so Stripladen gegangen. Beziehungsweise, das war eine Bar, aber naja. Hast du ein neues Wort gelernt, Sven? Was denn? Milieu. Ich dachte, das hat sowas mit Milch zu tun. Nein, oh, wie süß. Och, Andi, er hat ein neues Wort gelernt. Nicht schlecht. Oh, Andi ist auch so ein richtiger super Sidekick, ne? Andi hat gerade gelesen. Der kann gerade nicht. Oder Andi ist noch bei der Frau mit der Banane. Ja, was sind das für Geräusche, die wir da hören? Naja, jedenfalls Inspector Gadget habe ich dann passend dazu, Andreas. Du hast ihn ja gerade schon angesprochen. Ja, Inspector Gadget hingegen kann ich nicht so sagen, weil ich es nicht geschaut habe. Ich weiß nur immer Gogo Gadgetto und dann kam irgendwas. Gogo Gadgetto Beine. Ja, dann sind die Beine ausgefahren. Ja, und grundsätzlich hat ihn doch eigentlich immer aus den brisantesten Situationen der Hund gerettet, oder? Seine Nichte? War das nicht auch die Nichte? Irgend so ein blondes Ja, aber das war der Hund, ja, seine Nichte hatte damit auch was zu tun, aber ich weiß nicht, ob es der Hund von der Nichte war, aber der Hund war, glaube ich, immer der ihn gerettet hat oder so. Naja, also ich fand die auch... Ohne, dass er es gemerkt hat. Ich fand den Titelsong lustig, aber... Inspector. Genau. Das ist hängen geblieben, aber ich fand die Serie an sich immer eigentlich langweilig, muss ich sagen, im Nachhinein. Ja, fand ich auch nicht so. Gab's da nicht auch eine Realverfilmung Richtig. Von? Ja, mit Matthew Broderick. Das war übrigens, damit hat er seine Karriere vernichtet, ne? Also es war wirklich so, dass man gesagt hat, Matthew Broderick, der startet jetzt nochmal durch. Und dann hat er gesagt, jetzt mache ich Inspector Gadget und konnte sich direkt in seinen Sarg legen und eingemottet werden. Also aber das hat er doch mit Godzilla schon ganz gut angefangen, oder? Ich fand Godzilla okay, bis auf, dass ich Godzilla nicht mochte. Naja, aber das sind ja gute Voraussetzungen. Also ich mochte nicht, wie er aussieht. Ja, für mich ist Godzilla immer auf zwei Hinterbeinen. Aber der Trailer war damals gut. Der Trailer war damals gut, ganz klar, ja. Aber gefällt dir denn der neue Godzilla? Da gefällt mir nicht, Spoiler-Alarm, dass der... Nee, der neue Godzilla, nee, da ist mir auch zu viel von den anderen Monstern zu sehen als von Godzilla selber. Ja, und dann dachte ich auch, dass Bryan Cranston da ein bisschen mehr mitspielt und dann. Da war ich im Kino und war sehr enttäuscht, weil ich ganz großer Bryan Cranston Fan bin, ich ihn einfach grandios als Schauspieler finde. Und also nochmal Spoiler, wer nicht gesund geguckt hat, sollte vielleicht. Es war auch sehr enttäuscht, dass er denn eigentlich, weiß ich nicht, gefühlt 20 Minuten im Film zu sehen ist. Ja, ne? Leider, ja. Ja. Ja, da bin ich wieder. Ja. Und wir machen weiter. Hast du gehört, was ich über Bryan Cranston gesagt habe? Sonst wiederhole ich es nochmal kurz. Das wäre sehr nett von dir. Ich höre es mir einfach nachher nochmal an. Ja. Fan Hong Kong Fui ist meine nächste Serie. Es war ein Hausmeister, der dann zu einem Karatehelden wurde. Der Hausmeister hat in einem Polizeirevier gearbeitet und dann immer von seinem Kater dabei unterstützt wurde, weil er auch immer ein bisschen schusselig war. Fand ich aber super. Auch Hammer-Titelsong. Na gut, wenn das keiner kennt, ein weiterer Superheld, Danger Mouse. Oh, Danger Mouse. So eine Maus mit einer Augenklappe. Danger Mouse? Ja, ist mir auch ein Begriff, aber habe auch keinen Zugang zu, ehrlich gesagt. Na, Danger Mouse war doch auch, also ich als alter Nicht-Kabelfernsehen-Mensch fand Danger Mouse natürlich Oberhammer, weil Danger Mouse kam immer mit Spaß am Dienstag. Genau, und da haben Zini und, wie hieß denn der? Oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ach, dieser Random XY. Ja, genau. Die haben dann immer gezählt, wie viele Bomben am Anfang explodiert sind in der Eröffnungssequenz. Immer, da hat man die Stimme im Hintergrund gehört. Hammer. War großartig. Also Danger Mouse war so ein sagen wir mal Superheld, er war ein Geheimagent, ja, also der perfekte Geheimagent war er im Prinzip. Das war so ein James Bond-mäßiges Szenario. Er hat immer einen Auftrag gekriegt, er hat auch in so einem im Geheimdienst gearbeitet, hatte dann einen Vorgesetzten und hat dann einen Sidekick gehabt, ja, um das mal aufzunehmen von dir, Chris, Sidekick, der hieß Lübke und der war immer so total schusselig und total dämlich im Sinne von er hat nicht mit Danger Mouse an einem Strang gezogen, sondern hat immer Fragen gestellt, Sachen wiederholt, die schon eigentlich klar waren und daher kommt halt dieses berühmte entweder Lübke Schnauze oder Schnauze Lübke. Ja, also das war so der Dialog, den Danger Mouse zu Lübke hatte und man hatte eigentlich die ganze Folge immer nur darauf gewartet, dass Danger Mouse zu Lübke sagt, Lübke, Schnauze. Und das war halt, sie haben halt gegen einen Bösewicht gekämpft und War das nicht so eine fette Kröte? Der hatte so ein Haupt, so ein weißes Pelztier oder so, wie Blofeld bei Bond, ne? Nur, dass es keine Katze war, sondern irgendwie so ein Wurm. Baron Egel von Etzmolch hieß er im Deutschen. Ein Molch, okay. Und der Original hieß er Baron Silas Greenback, weil er ja nur ein Kröte war. Aber Baron Egel von Etzmolch fand ich natürlich Hammer. Starker Name, und, wirklich. Gab es da nicht auch einen Sprecher? Stimmt. Wie der aber dann auch auf einmal so ganz komische Sachen erzählt hat, die gar nichts mehr mit der Folge zu tun hatten, der immer so total abgelöst. Ja, der war immer sehr, aus Privatleben hat er dann so erzählt. Ja. Und, und bei Danger Mouse war auch sozusagen so, wurde introduced, ja. Graf Dacula kennt man ja auch. Die vegetarische Vampirente, gesprochen von Olaf Rohrbeck. Ilja Richter. Ach so. Ach, Ilja. Licht aus, Ilja. Sport an. Ilja und ich sind ja Buddies, ne? Wir haben ja mal zusammen in einem Land vor unserer Zeit gedreht. Nein, in England zusammen wirklich einen ZDF-Film gedreht. Alte Herzen rosten nicht. Und du bist richtig mit dem auf Du und Du, ja? Ja, klar. Also, ja, war interessant, mit Ilja zu drehen, weil Herr Richter. Den kannte ich natürlich auch aus meiner Kindheit, aus diesen Schulverfilmungen, ne? Ganz oft, diese ganzen alten deutschen Heimatfilme und so, da hat er ja ganz oft mitgespielt und das war so schon. Er spricht halt eine ganz große. Spricht ja auch hier den von Monster AG, den Sully. Nein, ist es Sully? Siehst du? Oder ist es Mike? Ja. Nee, Mike. Oh. Mike, es ist Mike. Mike Glubschkowski. Ja, es ist Mike, ja, genau, und Mike. Sully ist natürlich das andere Monster. Ja. Ja, super. Und auch hier Timon von Timon und Pumba. Oh, ja. Das spricht Ilja Richter. Und wen spricht er noch? Na? Rätselraten? Den Verräter bei Matrix. Der mit der Glatze, der sagt, ich will endlich wieder ein Steak schmecken. Auch Ilja Richter. Ja. Wow, hat mir deshalb nicht gefallen, weil der stirbt. Ich mag das nicht, wenn die Stimme, ich mag die Stimme von Ilja Richter wirklich total gerne als Synchronstimme und deshalb mag ich das nicht, wenn die stirbt. Tja, so ist das. Aber Pumba ist doch so, nein, der Timon, habe ich gesagt. Timon, du Depp. Dann hör dir nochmal an, was ich gesagt habe. Du hast Pumba Nein, gesagt. Timon von Timon und Pumba. Hat er das wirklich gesagt, Andi? Wir werden es nie wissen. Wir haben wohl keine Möglichkeit, das herauszufinden, was ich gesagt habe. Ich werde es so hinschneiden, dass ich recht habe. Aber da mal eine Frage zu Danger Mouse, ne? Die Organisation von dem berühmten Baron Ekel von Edsmolch hieß ja die FOWL-Organisation. Wisst ihr, wofür das steht? Nein. Frösche? Online? Was mit W fällt mir nicht mehr. Nein, was denn? Fiese Organisation für weltweite Lumperei. Steht das auch so auf der Visitenkarte? Ja, wir würden gerne Geschäfte mit Ihnen abschließen. Wir sind von der fiesen Organisation. Wahrscheinlich. Super. Finde ich großartig. Ja, die haben sich schon Mühe gegeben damals bei Übersetzungen oft. Ja, also Danger Mouse, absoluter Hammer. Und erinnert ihr euch noch, wer bei Graf Dacula mit ihm immer zusammengespielt hat? Nee. Sein Butler Igor. Ja, klar. Und natürlich, jetzt das Highlight der Serie, die Haushälterin Emma. Mit, die Stimmt. immer so einen verbundenen ja. Arm hatte und von einem Mann auch gesprochen wurde. Und die war mental doch stark eingeschränkt, muss ich sagen. Ja. Oh, okay. Ja, und es war die gleiche Stimme, die Frau synchronisiert hat, wie damals bei den Slapstick-Filmen hier bei der Klamottenkiste. Ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnert. Das lief früher auch im ZDF. Naja, nur um das. Und warum ist er vegetarisch geworden, der Enterich, nachdem er wiederbelebt wurde? Alle 100 Jahre ging das ja nur. Und bei einer Zeremonie wurde er wiederbelebt und er wurde vegetarisch, weil anstatt, ich glaube, es war Fledermausblut oder sowas, wurde Ketchup benutzt. Ah. Tja, die gute Emma. Was meint ihr denn ungefähr vom Gefühl her, wie lange so eine Folge Danger Mouse ging? Ja, 20 Minuten hätte ich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich an diese ganze Serie kaum erinnern. 11 Minuten ging eine Echt? Folge. Echt? So kurz? Naja, das hat ja. gut gepasst und zu Spaß am Dienstag. Ja. ja. Deswegen hatte man auch immer das Gefühl, es geht so schnell vorbei. Es war einfach schnell. Wo wir gerade bei Graf Dacula waren, können wir gleich zu den nächsten Enden kommen. Und da ist es ein Highlight meiner Kindheit. DuckTales natürlich. Chip, chip, chip, chip, boom, chip. Ja, genau. Verdammt, ich wollte gerade das DuckTales-Lied singen und dann kam Chip und Chap raus. Es tut mir leid. DuckTales. Ja, aber sag mal, genau. Da gab's da ein deutsches Lied von? Also haben sie das eingedeutscht? Also, nee, es war, ja. Da muss man... Bei der Erstausstrahlung... wurde es zwar auf Englisch gesungen, war aber nur für Deutschland neu eingesungen worden. Von niemand anderen als Olaf. Thomas Anders. Ach, nein, ehrlich? Ja, wirklich. Ja, ja. Also es ist das gleiche Lied, nur eingesungen von Thomas Anders gewesen, das damals bei der Erstausstrahlung lief. Und dann, als es zum Disney Club gekommen ist, hat man das ja komplett neu synchronisiert. Also die Stimmen von Tick, Trick und Track wurden auch ausgetauscht. Und das deutsche Lied wurde dann halt vorne noch angeschnitten. Ja. Turbulent wie ein Hurricane. Und mit meiner Lieblingsstelle, Pluto und Goofy, alle sind bei dir. Hm. Aber Pluto und Goofy kamen niemals vor in der ganzen Serie. Sehr gut. Ja. Schade drum. Sehr gut. Ach, verrückt. Ja, also es war für mich wirklich eine der tollsten. Wusstet ihr eigentlich, überhaupt. Dass Tick, Trick und Track heißen doch im Englischen ganz anders? Ja, ne? Genau. Wie heißen die denn? Weiß ich nicht. Sag mal. Andi? Nee. Hui, Dui und Louie. Wow. Krass. Also ich meine, also jetzt mal ganz ehrlich, ja, es gibt ja oft so, dass ich sage, man soll es auf Englisch gucken oder so, aber Trick, Track und Track burnt ja wohl Hui, Dui und Louie übertrieben weg, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ganz, vor allem Tick, Trick und Track ist ein Begriff, der zieht sich wahrscheinlich durch unser ganzes Leben. Immer wenn es irgendwie um Dreiergespann geht oder so, ist es Tick, Trick und Track, ne? Ja, deswegen heißt der Podcast ja auch so. Ja, Tick, Trick und Track. Der Enten-Podcast mit Goofy und Max. Das ist echt ein guter Titel gewesen, ne? Alle sind dabei, Pluto und... Ja, alle sind bei dir. Das können wir doch machen. Wir können doch im Intro einfach noch nachträglich reinmachen, dass wir sagen, ja, mit Leonardo DiCaprio und Matthew McConaughey. Die kommen halt dann auch nicht drin vor. Ist halt in Ordnung. Hat die Zeit einfach nicht gereicht. Ja, eben. Das ist wie bei DuckTales dann. Pluto und kommt ja auch nicht vor. Ja. Aber was ich immer geil fand, war, dass die hatten ja immer so ein Buch dabei, ihr schlaues Buch von Fähnlein Fieselschweif. Erinnert ihr euch daran noch? Ja. Und dass sie immer, egal was war, ja, also unser Buch sagt hier in dieser kleinen Pissstadt, im Nirgendwo, ist in der Zeit Regenzeit. Okay. Ja, das fand ich ein super Buch, aber leider gab's es. Gibt's das Buch bei Amazon oder so? Ja, gibt bestimmt zugestellt. Das schlaue Buch. Man könnte das doch machen. Ich weiß viele Sachen. Für Dann schreibst du jetzt das schlaue Buch. Kein Problem. Kein Problem. Das ist doch... Ja, also im Mittelpunkt standen halt die Abenteuer von Dagobert und von Tick, Trick und Track. Und mit dabei waren halt auch noch Quack, der Bruchpilot. Der kam dann extra für die Serie dazu. Und auch von Niki, das kleine Mädchen, das dann dabei war. Und Frieda, ja, die auf die aufgepasst hat. Und die hießen ja auf Englisch alle irgendwie anders. Also Niki hieß Webby und Quack hieß Launchpad. Und ach, ja, und Frieda hieß Miss Beakley. Und das hat man... Wie hieß Daniel Düsentrieb? Oh, das weiß ich gar nicht. Hier, aber ganz lustig, wo du gerade sagst, Daniel Düsentrieb. Und zwar in Berlin, in einigen U-Bahn-Stationen sind jetzt Wissenschaftler ausgestellt. Also die hängen dann da an der Wand mit einem großen Porträt dran, wann sie geboren sind, wann sie gestorben sind, was sie erfunden haben und eine kurze Geschichte dazu. Wenn er so schlau war, warum ist er dann gestorben? Ja, okay, vielleicht darf ich meine Geschichte zu Ende erzählen. Bitte? Ja, danke. Naja, na gut, alles gut, wa? So. Also, weiter so. Ich werde sie nie beenden und ihr werdet jetzt alle dumm sterben. Könnt ihr euch... Wissenschaftler könnt, weiter. Könnt, nö, könnt ihr euch bei Sven bedanken. Ja, wirklich furchtbar. Jedenfalls gesprochen in der ersten Ausstrahlung... Naja, an einer Stelle hängt da jedenfalls Daniel Düsentrieb mit einer Erfindung von ihm. Das ist voll lustig. Was der hat er erfunden? Dieses kleine Männchen? Fände ich lustig. Nee, dieses Laufrad, so, ja, was, okay, was Schuhe ringsherum dran hat. Ja. Genau, und das hängt da. Das ist ganz lustig, weil du liest da, ja, er hat das erfunden. Und dann hast du ein Bild von Daniel Düsentrieb da. Fand ich, wer immer das gemacht hat, hatte Humor, fand ich gut. Ich dachte, du wirst immer mit einer Limo abgeholt, Chris. Das irgendwie macht dich das jetzt ein bisschen entmystifiziert. Langsam. Ja, so ein bisschen. Du bist ein bisschen mehr anfassbar. Hallo? Du, ganz ehrlich, wenn Menschen mich auf der Straße sehen und mich anfassen wollen, ja, du, dann wäre mal schön, dann muss ich nicht immer dafür bezahlen, also gerne. Ja, also hier, ihr habt den Aufruf gehört. Ich bin gespannt, Chris. Das wird interessant. Ja, also in der ersten Ausstrahlung wurden jedenfalls die Tick, Trick und Track gesprochen von niemand anderen als Stefan Krause, der spricht normalerweise Peter Wenkman. Gilja Richter. Peter Wenkman, okay, bei den Ghostbusters. Hammer. Mhm. Und dann von noch irgendjemand, den ich... natürlich, von Santiago. Wie heißt der mit Nachnamen? Das habe ich leider jetzt vergessen. Der Schiele. Der auch SpongeBob spricht. Ah. Mhm. Und von... Olaf. Oliver Rohrbeck. Oliver. Ehrlich? Ich glaube einfach, der sitzt wirklich jeden Tag, saß der damals im Synchronstudio und dann, ja, wir haben hier eine Serie, eine Rolle zu besprechen. Oliver, kannst du kurz reinkommen? Können wir unseren Podcast Oliver Rohrbeck nennen? Der großartig, das ist wirklich eine der, also die kennt wirklich jeder die Stimme. Das ist also ein ganz, ganz wahnsinnig toller Synchronsprecher. Ja. Und jedenfalls danach wurden dann alle drei Tick, Trick und Track von einer Frau gesprochen, von der gleichen. Hm? Ja. Von Anke Engelke. Wie? Nein. Die hat doch noch nie Synchro gemacht. Naja. Was haben sie? Habt ihr den Pilotfilm damals gesehen? Von DuckTales? Bestimmt. Das war... Also den Pilotfilm zur Serie oder wirklich den Film mit dem Genie? Den Pilotfilm, meinte ich. Nee. Das waren ja 6 Folgen, die zusammen halt eine Geschichte dann ergeben haben. Das war die Suche nach dem Schatz der Sonne. Und dann, wo sie am Ende den Goldrausch bekommen haben. Gold, Hicks! Wo sie im Goldfieber verfallen sind alle. Ja, das fand ich ganz, ganz toll. Also es war für mich wirklich eine Wahnsinnsserie. Die späteren Folgen mit der Krach-Bumm-Ente, ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert, die fand ich dann allerdings nicht mehr gut. Die haben mir leider dann keinen Spaß mehr gemacht. Oh. Naja, aber da habe ich alles von gekauft, auch wie bei Ghostbusters, was ich in die Finger gekriegt habe. Handtücher, Bettwäsche, Figuren, so kleine hatte ich, und natürlich Spiele auf dem Gameboy. Mega Drive-Spiele? Mega Drive gab's leider nicht. Gab auf dem NES und auf dem Gameboy gab's. Und auf dem Amiga C64. Aber für einen Mega Drive gab's, weil da habe ich eine ganz gruselige, genau, da habe ich mir eine ganz gruselige Erinnerung dran. Und zwar hatte ich damals als Kind das Master System. So, und für mich als Kind war es nicht bewusst, dass Mega Drive und Master System unterschiedliche Cartridges, so hießen die damals, ne, hatten. Und da bin ich in die Videothek gegangen und da konnte man sich auch Spiele ausleihen und da hatten die Quackshot, was ja vom Cover einfach mal unfassbar großartig war. Donald Duck in so einem Indiana Jones Outfit. Wisst ihr das noch? Ja, natürlich. Klar. So ganz großartig. Siehste, habe ich mir ausgeliehen, bin damit nach Hause gelaufen. Ja, mein kleines, dickes Kinderherz schlägt so und hüpft und singt Glücksbärchenlieder. Und dann passte diese Kassette, Cartridge nicht in mein Master System rein. Und ich konnte es nicht fassen, weil ich es nicht verstanden habe. Ich wusste das damals einfach noch nicht und habe probiert, nein, es muss doch reinpassen, habe gedrückt, habe gedreht, habe überlegt, dann vielleicht andersrum. Und ich war dann so enttäuscht, als ich dann gemerkt habe, das ist für ein Mega Drive und ich habe ein Master System. Ich war so traurig. Und dann habe ich meine Eltern so lange tyrannisiert, bis ich ein Mega Drive bekommen habe. Aber mich anmachen, ja, weil ich mir einen Fernseher nach anderthalb Jahren gekauft habe, weil ich gespart habe. Den Mega Drive war mindestens genauso teuer. Das Schlimme ist, ich musste ja nicht mal sparen. Meine Eltern wollten einfach das kleine, dicke Kind immer glücklich machen. Und das haben sie geschafft. Das haben sie geschafft. Ja, naja, aber also für mich dieses Videospiel auf dem Game Boy war halt wirklich Wahnsinn damals. Also das fand ich hammergeil, auch auf dem NES. Und dann jetzt das Remake davon vor kurzem, großen Spaß gemacht. Und Chip und Chap werfe ich jetzt mal in den Raum. Die Ritter des Rechts. Siehst du, ich wusste doch, dass das als nächstes kommt. Deswegen habe ich schon gesungen. Chip, Chip, Chip. Ja, fand ich nie toll, aber da habe ich eine lustige Geschichte zu erzählen. Und zwar war ich in die Maus Trixie verknallt als Kind. Ja, den, über den Abgrund hast du uns schon informiert, ne, dass ja. du die heiß fandest. Ach, verrückt. Habe ich ganz vergessen. Also, ich verstehe gar nicht, dass du sagen kannst, das fandst du nicht so toll. Also nee. Alleine das Anfangslied im Disney, also es kam ja im Disney Club immer so am Ende eher, ja. Also immer noch vor Das Geheimnis von Lost Creek, aber oh, das war schon, auch Hammer. Aber schon eher am Ende. Und alleine wie es losgeht, Alter, das Intro, dieses Räuber, Diebe. Ey, das ist also das ist so geil. Ich könnte es komplett jetzt singen. Du hast vollkommen recht. Das Lied und wie du das gerade nachgemacht hast, stimmt, hat was. Hat definitiv was. Ja, super. Ganz klar. Das war also, ganz toll. Da war man schon, wenn man zu spät manchmal sonntags aufgestanden ist oder Samstag war es vielleicht, da war man schon mad, Alter, weil man es nicht mitgekriegt hat, das Lied, ja, wenn du da mittendrin eingeschaltet hast oder so, ja. Wenn du die Gummibärenbande verpasst hast, scheiß drauf, aber das Lied von Chip und Chap, Alter, das musste sein. Ist auch ein absoluter Ohrwurm, so, wenn du es einmal so irgendwie gehört hast, hast du es dann auch den ganzen Tag wirklich komplett im Ohr. Chip, Chip, Chip, Chip und Chap. Wie heißen die auf Englisch? Selbst Chip da haben sie, ja, wollte ich gerade sagen, auch da haben sie neue Namen. Chip and Dale. Ach, Chip and Dale, ja, so hieß auch das Spiel für den Mega Drive. Genau, nein, für aber, NES. Aber krass, da ist doch Chip und Chap viel, viel lustiger. Ja, ich finde es auch besser, oder? Ja. Und wisst ihr, wer war? Nee, keine Ahnung, oder? Nee, das weiß ich nicht. Obwohl, der eine war immer mehr so der bisschen so Trottelige und ja, der andere hatte, war mehr der so hatte, der Agent. Ne? Genau, das war irgendwie, ich finde, es kam mir gerade so rüber, so ein bisschen wie Two and a Half Men, der mit dem Hawaii-Hemd war Alan, oder? Ja, richtig. So, er kam gerade so spontan irgendwie. Ja. Stimmt. Aber hatte nicht Charlie immer die Hawaii-Hemden an? Na, der hatte Bowling-Hemden an. Ja, aber ich finde, Alan sieht auch aus wie Chap. Ja. Ja, oder jetzt, wo du sagst, ja, oder auch wieder aufs Gesicht geschnitten. Stimmt. Wenn sie mal eine Echt-Verfilmung von Chip und Chap machen, dann musst du den Typen vorstellen. Ob John Cryer, das ist ja der Schauspieler, der Alan spielt, nach dem gearbeitet hat, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Man sucht sich ja immer so seine Inspirationen, dann wird es das gewesen sein. Ja. Chip war der mit der Lederjacke und Chap war der mit dem Hawaii-Hemd. Ah, siehst du, ich hätte es genau umgekehrt gesagt. Und wisst ihr noch, wie der Bösewicht hieß? Das war so eine Ratte, ne? Nee, eine Katze. Eine ganz große Katze. Ach, eine Katze. Ja. Ah, die Ratte war bei Feivel. Nee, bei Feivel war auch eine große Katze, bei oder? Bei Basil, der Mäusedetektiv war. Ach, Basil, ja. Die große Ratte. Doktor, Professor Rattenzahn oder so? Ich weiß nicht. Irgendwie ja. So. Ich weiß es nicht. Nee, El Cazzone hieß die Katze, der böse. Sehr gut. Fand ich super. Eine Serie, die ich nicht super fand? Darkwing Duck. Geiler Song? Nee, ich Serie mochte ich nicht. Ich auch nicht. Ja, geht mir genauso. Diese geiler Song, stimme an. Ich muss mal ganz kurz reinkommen. Oh Gott, warte mal. Darkwing, Darkwing, Nee. Aber da fällt mir auch wieder eine lustige Geschichte zu meinem Leben ein, obwohl ich immer denke, dass ich das eigentlich nicht so wirklich Darkwing, geguckt habe. Ja, Darkwing, warte, entschuldige. Ich warte, bis du fertig bist. Ich bin fertig. Ich weiß genau, wenn ich jetzt anfange zu reden, setzt du wieder mit dem Song ein. Nein. Nein. Gut. Jedenfalls habe ich, ich bilde mir ein, ich habe es gar nicht so geguckt, aber im Kind, in irgendeinem, im Büro meines Vaters habe ich mal eine Schublade aufgemacht, weil ich eine Schere gesucht habe, und da lag so ein, ja, wie so ein Etikett mit einem Darkwing Duck Logo drauf. Und ich bin dann mit dem Darkwing Duck Logo Etikett, also was auch so an Hosen oder sonst irgendwo ist, zu meiner Mama gegangen und hab gesagt, Mama, was ist denn das? Warum? Ich hab doch gar nichts von Darkwing Duck. Und dann hat man aber meiner Mama schon angemerkt, dass sie denkt, oh Scheiße, ey, ernsthaft, dieses Kind, ja, dem kannst du auch kein Geschenk oder keine Freude machen. Und sie dann, naja, weiß ich auch nicht, muss ja denn irgendwie so aus einer Zeitung rausgefallen sein oder so. Und eine Woche später war meine Einschulung und an meiner Schultüte war ein Darkwing Duck Kuscheltier dran gehangen. Oh, das hing dann auch noch bei euch im Wohnzimmer später, gell? Es kann sein. Hast du das irgendwo gesehen? Ja, auf dem ein Video. Da habe ich das mal gesehen. Da hing das im Hintergrund. Siehst du, ja, das habe ich da bekommen. Und ja, das ist so meine die schönste Erinnerung mit Darkwing Duck für mich, ja. Ja, man hat sich trotzdem drüber gefreut, ne? Aber naja, so, natürlich. Von den Disney-Serien klar, ist die relativ weit hinten bei mir angesiedelt. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Auch genauso wie Captain Baloo. Fand ich auch nicht dolle. Nö, es ist komischerweise für mich Chip und Chap, Darkwing Duck, Captain Baloo ist alles so eine Riege. Ah, Chip und Chap fand ich echt richtig gut. Aber Captain Baloo, auch guter Song. Also die Lieder waren immer gut, muss man ja sagen. Ja, der Song war auch nicht schlecht, ja, ne, bei Captain Baloo, ja. Sagst du als nächstes Gummibärenbande? Nein. Aber wenn du ach, möchtest, verdammt. Doch, natürlich. Entschuldige, ich sag Gummibärenbande. Ach so, nee, das ist nur so für mich, weil das ist alles das so ein Top. Das wäre das Übernächste gewesen, tatsächlich. Was ich alles nicht wirklich geil fand. Auch Gummibärenbande ja nicht? Oh, nee, fand ich nicht geil. Echt? Nee. Wenn die ihren Gummibärenbande. Entschuldigung, haben, ich hab ja so gerade niemanden umgebracht. Ach, fand ich super. Das mochte ich wirklich. Mit Iggy Ickzorn? Nee. Echt? Und Toadie? Auch nicht? Nee. Ich fand's immer geil, wenn die doof in diese Achterbahn in den unterirdischen, in ihren Kammern da in die Achterbahn gestiegen sind und dann durch den Berg gefahren sind. Nee. Also, das ist mir. Auch dass der Bösewicht so ein Latex, lila Latex-Outfit anhatte, so. Das war ein Kettenhemd, Mann. Das war ein Ritter, ach, der Typ. Ja, aber darunter war so lila Spandex-Klamotten irgendwie so. Also, unser Fernseher hatte keine guten Farben, aber ich habe doch trotzdem gesehen, dass es blau war, ne, ja, und nicht lila. Ja, das war blau. Ja, okay. Und dann war doch cool, ja, dass diese Trolle da, diese dummen Wächter, ja, die er hatte, da alle so verschiedene Farben hatten, ja, und alle so extrem dumm waren und so und die nie gekriegt haben. Dann, dass sie gesprungen, also sie sind ja immer gesprungen, einfach nur auf ihrem Arsch gehüpft hat, dann mit den Füßen, ja, also mit den Beinen wirklich Schwung zu holen oder so. Sie sind ja immer nur auf dem Arsch hin und her gehüpft. Also das war Hammer. Also, aber da muss ich auch wieder sagen, da war auch das Lied großartig. Ja, total. Ja. In jeder Sprache ist es gut, in Deutsch, in Englisch. Ja, finde ich auch. Ah, das war sehr schön. Und auch gerne bitte auf DVD rausbringen, genauso wie die Muppet Babies übrigens. Danke. Sowas wie Disney ja auch so. Ach so, halt! Oh, ein Disney-Film fehlt ja noch, eine Disney-Serie. Aber ich hab's nie geguckt, Goofy und Max. Ja, ist genauso raus bei mir. Ich mag den Namen Max einfach nicht. Vielleicht liegt's daran, weiß es nicht. ja. Aber halt dieser mit Kater Carlo als Nachbarn und so. Und dieser Max ging ja echt auf den Sack mit seinem, hey, ich bin, möchte gern cool, so Hip-Hop, yeah und so. Also ich fand ihn echt nervig. Ja, möchte ich auch weiter nichts zu sagen. Andi? Nee. Next. Looney Tunes, Bugs Bunny, Mein Name ist Hase. Stark. Stark, ne? Sowohl der Eingangssong als auch das Outro. Das Outro, wo beide am Klavier sitzen. Das Publikum. Groß, also, ja. Heute wieder wundervoll. Herrlich. Also ich fand es wirklich ganz, ganz. Wir ganz sagen großartig. Dankeschön und auf Wiedersehen. Das ist großartig. Ja, aber auch der Anfang mit dem, das ist die große, bunte Bunny. Ja. Hammer. Also ja, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz toll. Ja. Ja. Aber jetzt mal ganz im Ernst, so, ja. Mochtet ihr Bugs? Also ja, so richtig, dass ihr sagt, ja, ey, der ist richtig cool, so, ey, ja, so ein richtig cooler Typi. So? Ja. Bugs, Duffy, nee, fand ich Hammer. Also ich fand Duffy immer cool so, ja, aber ich auch, Bugs, ich auch, dass ich sage, ich ey, Bugs cool ist so der, so wo ich sage, er ist zwar so der Protagonist und der Main-Typi so, aber dass ich sage, ich will ihn unbedingt. Doch, ey, ich habe ihn geliebt, ich war als Bugs Bunny beim Fasching. Habe ich ein Bild von irgendwo, mal gucken. Unbedingt hochladen. Von den Zähnen her stimmte das ja schon immer. Ich hatte nie Zähne. Ja. Aber wen ich nicht leiden konnte... Ey, das war dieses Stinktier. Oh, Hebe. Komm, das war okay. Nee, ey, komm, es war immer die gleiche Geschichte. Die Katze läuft irgendwie an einem Stück Farbe vorbei, dann auf einmal zum weißen Strich, ja, und dann denkt Stinktier, oh, jetzt aber. Ja, und knack. Nee. Und als nächstes willst du mir sagen, Roadrunner und Wiley Coyote war immer was anderes, oder was? Na, das war lustig. Das war eigentlich lustig. Die ist dann weggerannt vor ihm, Chris. Da ist nichts passiert. Beim Roadrunner, da hat er einfach mal den Coyoten krass getötet jedes Mal. Ich glaube, ich fand den, ich glaube, weißt du, das geht euch mit Sicherheit genauso. Früher fand man den Roadrunner cool. Jetzt würde man den Kojoten cooler finden. Ja, total. Also ist wirklich so, ja. So, so. Aber war nicht, die ganze Serie war doch eigentlich immer nur der Kojote, war? Obwohl er so der Sidekick war eigentlich. Ja. Also der war schon geil. Ja, stimmt schon. Was hat denn der Roadrunner gemacht? Der ist immer nur rumgerannt. Wo musste der denn hin? Stimmt, ja, wo musste der denn eigentlich hin? Zu seiner krebskranken Frau ins Krankenhaus. Und deshalb ist er so gerannt. Oh, ey. Weißt du, wie du Witze einfach mal krass ruinieren kannst? Ja. Das ist unfassbar. Ja. Kannst du nicht irgendwas Lustiges sagen? Der musste zum Paintball spielen oder so? Nein, er musste zu seiner krebskranken Frau. Richtiger Burner. Nein, ich wollte uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringen, um direkt zum nächsten überzugehen, der auch dazugehört, aber auch eine eigene Serie hatte, Speedy Gonzales. So schnell ist keiner irgendwo. Das singst so schön. Speedy war gut. Da kommt aber die gleiche Frage. Ist im Prinzip war das von Warner Bros. Also, ja, da war ja auch Daffy Duck war ja auch dabei. Da war er so sein Gegenspieler manchmal. Ach so, ja, so krass habe ich es gar nicht mehr präsent, dass ich sage, Speedy Gonzales war das und das, aber war so ein bisschen. Ich dachte dann immer so an Tom und Jerry und das war irgendwie so ein bisschen geklaut, oder? Ja, so ein bisschen, aber im Endeffekt Roadrunner ja auch. Ja, so. Aber ich weiß jetzt nicht, was zuerst da war. Ob erst das Ei, der Roadrunner, oder erst die Maus, der Käse. Weiß es nicht. Ja. Naja, ja, Tiny Toons. Wow, ganz groß. Ja, die kleinen Bugs Bunny Figuren. Ja, ganz, ganz groß. Das ist eigentlich komisch, dass man es geschafft hat, aus den Looney Tunes einfach Kinder zu machen und es funktionierte einfach so. Weißt du, da war zum Beispiel Buster Bunny, der blaue, der Hase, also der Bugs Bunny in klein, war für mich so der Held. Deswegen hieß mein erstes Haustier, und es war ein Häschen, so ein Albino-Hase, hieß auch Buster. Oh, na, ich mochte Plucky immer am besten. Buster. Buster. Jetzt im Nachhinein, als Erwachsener würde ich auch sagen Plucky, aber als Kind war es Buster. Nee, bei mir war es immer. Aber so im Endeffekt hast du da total recht. Es war so die einzige Serie fast. Also gut, Muppet Babies fand ich noch gut, aber es gab ja viele so Tom und Jerry Kids, Flintstones Kids und sowas. Und es ist alles irgendwie immer in die Hose gegangen. Aber bei Tiny Toons war super. Ganz, ganz cleverer Humor irgendwie. Wurde ja von Steven Spielberg damals produziert. Und auch ich fand halt den Film übertrieben genial. Der Film war absoluter Hammer. Ganz, ganz groß, wirklich. Ja. Er ist wirklich stark. Ich wünschte, ich wäre im Lach- und Spaßland. Und bis heute zieht sich das durch mein Leben, dass ich bei jedem Tunnel, der kommt auf der Autobahn, die Luft anhalte und mir was wünsche. Aus dem Film muss ich dann auch noch sagen, meine Lieblingsszene, meine absolute Lieblingsszene im Film ist natürlich, wo, ich weiß nicht mal, wie das Mädchen heißt, aber der Gazelle das Buch Der Gazelle zeigt im Buch, guck mal, mein liebes Gazellengesicht, was bist du? Und zeigt ihr ein Bild von der Gazelle, die von einem Löwen gefressen wird und schlägt ihr dann das Buch ins Gesicht und sagt, küss dich selbst. Geil. Ja, sehr gut. Ja, genau. Richtig toll. Richtig gut, ja. Aber für mich haben Bugs Bunny und Daffy Duck und sowieso komplett gewonnen, denn die haben mit Michael Jordan Basketball zusammengespielt. Eben, ja. In einem ganz tollen Film. Ey, ganz ehrlich, Space Jam ist ja wohl riesig. Also erstmal ist es geil, wie man die zusammengefügt hat. Michael Jordan mit Bugs Bunny in einer Halle. Ich fand's geil. Ich war natürlich großer Chicago Bulls-Fan damals, Michael Jordan-Fan. Aber ich weiß noch genau, ich saß im Kino, mein Vater hat mich und einen Freund ins Kino gefahren. Mein Papa musste sich drei Reihen hinter uns setzen, weil wir zwei coolen Typen natürlich alleine sitzen wollten. Damit wir knutschen können, weißt du? Nein. Und dann haben wir den geguckt und dann war es abends um 9 oder so, es war dunkel. Und ich wollte aber unbedingt noch Basketball spielen. Also Space Jam fand ich ganz groß. So. Bisschen kurz war er. Ich fand den Film wirklich scheiße. Ich fand, der hat irgendwie den Humor gar nicht rübergebracht. Ich war sehr enttäuscht, ja. Aber gut, guck mal, wie alt war ich da? So 17, 16, glaube ich, sowas. Ja, da war ich natürlich viel jünger. Ja, und da bist du dann schon so, ich bin cooler Teenie, so Zeichentrickfiguren, obwohl ich das eigentlich immer mochte, aber irgendwie, also ich war da sehr enttäuscht damals von. Aber der Soundtrack, Alter. Der Soundtrack war Hammer, den habe ich. Alter, war da absolut stark. Hammer. Ey, I Believe I Can Fly von R. Kelly ist auf dem Soundtrack, ne? Oder Hit 'Em High. Oder die Hit 'Em High, die Monstars, genau. Also mit Busta Rhymes und so und fand ich ganz groß. Also wirklich Riesenfilm, heute noch. Und die Animaniacs, habt ihr das auch geguckt? Ja. Ja, fand ich. Das waren die drei Geschwister, die im Wasserturm vom Warner Brothers Gelände gewohnt haben. Genau. Ja, die fand ich wirklich, wirklich, da war ich richtiger Fan von, und da habe ich nämlich auch wieder eine kleine Tyrannengeschichte vom kleinen Christopher zu erzählen. Und zwar waren meine Eltern auf einer Messe, weil, also nicht Kirche, sondern meine Eltern haben eine Parfümerie und da waren sie auf irgendeiner Messe, um irgendwas einzukaufen oder so. Und ich hatte irgendwie, glaube ich, nächste Woche Geburtstag oder so. Und ich war alleine zu Hause. Und da gab es aber schon Autotelefon offensichtlich, denn ich habe meine Eltern im Auto angerufen und habe gesagt, Mami, so langweilig, ist alles so scheiße und ihr habt mich allein gelassen. Ihr seid Rabeneltern, weil ihr mich einen halben Tag allein lasst, ihr bösen Rabeneltern. So, und dann hat meine Mama gesagt, okay, Christopher, wenn du jetzt lieb bist, ja, und ruhig bist, dann verraten wir dir, wo dein Geburtstagsgeschenk ist. Du elender Tyrann. Ja, oh ja, ist echt schlimm. Und dann haben sie mir gesagt, oben rechts im Schrank ist ein Geschenk für dich. Und dann bin ich da hingegangen. Und dann war da das Mega Drive-Spiel von Animaniacs drin. Oh. Und ich war so glücklich. Das war gut, ne? Da konntest du durch die Charaktere hinherschalten und musstest dadurch die Aufgaben lösen, weil jeder was anderes konnte. So ein bisschen Lost Vikings-mäßig. Ja, ich war ganz großartig. Ja. Und Animaniacs war toll. Also wirklich. Das Lied mochte ich. Ja. Die Serie habe ich selten gesehen. Was ich aber richtig, richtig gut fand, es gibt's auch online bestimmt anzugucken, kann ich nur empfehlen, diesen Ländersong, wo der eine von denen alle Länder der Welt aufzählt. Gut, ist nicht mehr ganz aktuell, aber das ist richtig geil. Und dabei halt immer andere Ländernamen sagt und im Endeffekt zählt er diese 240 irgendwas Länder auf. Richtig, richtig geil. Also richtig toll. Also wirklich. Und Pinky und Brain kommen natürlich von den Animaniacs. Ja, da haben die ihren Ursprung gefunden. So ist das. Dann der rosarote Panther. Nee? Großartige Texte, auch in Deutschland ja anders zusammen dann gepackt als im Rest der Welt. Und dann mit dem Sprecher, der auch Lex Parker bei den Winnetou-Filmen gesprochen hat. Der hat das da und Sean Connery. Und der hat da immer dann diese Geschichte zu erzählt, zu dem, was Pink Panther halt, oder Paulchen Panther, wie er auf Deutsch heißt, dann erlebt. Und das fand ich immer also total geil. Also die Texte waren super und spannend. Was halt krass ist, dass man sich gar nicht so, also ich jetzt persönlich gar nicht mehr so an jede einzelne Folge oder so Sachen genau explizit erinnere, aber es ist nicht aller Tage Abend, ich komme wieder, keine Frage, ist irgendwie, das kennt irgendwie jeder. Ja, total. Ja, dieses, und dann auch dieses Wer hat an der Uhr gedreht, das Lied dazu. Ja, eben. Ja. Ganz toll. Der Inspektor, die blaue Elise, also das habe ich wirklich sehr, sehr gerne geguckt. Gab dann auch Sachen, die ich immer nicht ganz so lustig fand, aber im Großen und Ganzen fand ich Paulchen Panther immer ganz, ganz toll. Ja, fand ich blöd. Genauso toll. Du hast nichts, was du dir hättest wünschen können von den Eltern, ne? Kein Merchandise. Da gibt's aber viel Merchandise von. Paulchen Panther? Nein. Den Diamanten. Oh, Mama, bitte. Chrissy. Das Schlimme ist, Mama hätte es wahrscheinlich gemacht. Der kleine Chrissy. Hat deine Schwester mal irgendwas bekommen? Weißt du, das ist der Vorteil, wenn die Schwester fast 9 Jahre älter ist, dann ist sie halt schon aus dem Haus, wenn ich Tyrann bin, weißt du? Ich war ganz schnell Herrscher des Reichs. Ja, ist ganz schnell ausgezogen. Als sie damit 12 ausgezogen ist, weil der Christopher gerne in ihrem Zimmer schlafen wollte, ist sie wirklich selber ausgezogen oder musste sie raus? Ja, ich habe mit ihr mal ein ernstes Gespräch geführt. Oh Mann. Ja, Christopher war der Joffrey. Das würde gut passen, ja. In der Tat. Tom und Jerry habe ich hier noch. Ja. Ja, habe ich so Itchy und Scratchy, ne? In nicht ganz so brutal irgendwie. Und in Deutschland auch zusammengepackt, so wie halt auch die Bugs Bunny Show und so. Halt diese ganzen Kurzfilme, die es von Tom und Jerry gibt, halt dann zusammengeschnitten. Aber hat auch auch das Lied, ne? Von Udo Jürgens. Ja, vielen Dank. Ja. Genau, dann davor gepackt. Din, din, din. Und dann hat Tom immer in diesem Buch geblättert, das er bei Jerry gefunden hat. Eigentlich wollte er ihm eine Falle stellen, hat so Fallen vor dem Mäuseloch aufgestellt, hat dann reingeguckt, dann war er nicht da. Hat dann das Tagebuch gefunden, genau, und hat dann das Tagebuch gelesen. Und das war auch aus einer Folge von Tom und Jerry, einfach rausgeschnitten und zusammengeschnitten und dann halt in jede Folge so zwischengepackt in Deutschland. Aber vielen Dank für die Blumen. War das für Tom und Jerry gemacht oder gab es das vorher? Ich glaube, das war dafür gemacht. Echt? Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht hundertprozentig. Aber ja, das ging so in die Richtung. Aber ich fand ja immer geil, wenn er seine Hand da ins Loch reingemacht hat und du so ein bisschen die Bude von Jerry gesehen hast. wie die aussah, so alles ganz klein und so. Also ja, und dann hat er die erste Geschichte immer gelesen, hat so angefangen zu grinsen und dann hat er auf einmal so voll Blumen hingestellt und alles. Und dann am Ende wurde er aber immer saurer und saurer, je mehr Geschichten er gelesen hat. Und dann hat das Buch zerrissen. Ja. Und das hat meistens aber überhaupt nicht zusammengepasst, weil die Geschichten einfach, meistens war es was Positives mit Tom. Dann hat er sich geärgert, dann war es was total Blödes, da war er total happy drüber. Das war immer ein bisschen... Und dann haut er überall, kommt Jerry noch so um die Ecke und dann haut er ihm den Kuchen so über die, vielen Dank, in die Blumen. Fresse. Ja. Ah, einfach gut. Und von einer Katze zur anderen, Thundercats. Kann ich gar nicht zu sagen, habe ich nie was gesehen von. Ich auch nicht, kann ich auch gar nichts sagen. Thundercats? Ja. Thundercats habe ich auf jeden Fall auch geguckt. Also Thundercats war ja so, naja, man könnte schon sagen, so einen He-Man-Ableger. Ja, es gab halt auch einen Typen, dann der hatte der so ein krasses Schwert, mit dem er Power gekriegt hat. Waren das denn Katzen? Es waren alles Katzen, also aber es waren nicht nur normale Katzen, es waren ja so vermenschlichte Katzen, ne? Vermenschlichte Katzen, aber es hat, man hat auch immer so die Rasse gesehen und der Rasse, also die Rasse der Katze hat sich auch immer so im Namen wieder gespielt. Der hatte zum Beispiel einen Typen, der sich so um die Ausrüstung gekümmert hat, zum Beispiel, der war so schwarz war der und der hieß dann natürlich auch Panthro. Ja, und also weil er war ein Panther. Oder da hatten sie eine, die konnte so ganz schnell rennen, und welche Katze kann ganz schnell rennen? Ein Panther. Gepard. Geparda hieß die dann auch, ne? Chris auf meiner Seite. Wow. Und dann gab's aber halt zwei, also so die Stressbacken, die Jar Jar Binks, der Thundercats waren Mini-Kit und Mini-Cut. Und die hatten auch noch ein Haustier, das hieß Schnuff. Ja, und also das war einfach nur, also es hört sich jetzt an, als ob ich es alles so ganz genau weiß, aber es war nur, weil es im Vorspann immer wieder gesagt wurde, so, ja. Nee, echt nur. Und also es war ganz cool gezeichnet für damals, war ein bisschen actionreich so, aber halt, dass die Hauptkatze, also alle anderen konnten halt was so, der eine war stark, der andere war schnell so, alle Katzen konnten halt was, aber die Hauptperson hatte halt ein Zauberschwert so, wo ich sage, wow, naja, toll. Kenne ich irgendwoher, ja. Ja, kenne ich irgendwoher, und der musste das halt auch so in die Luft heben, so um da so seine, es war ganz klein und dann wurde es halt, hat er so dreimal in die Luft gemacht und dann wurde es halt immer länger. Nee, also es hat mich echt nie irgendwie gecatcht. Also das fand ich echt, boah. Ey. Also es war okay, aber es war jetzt nicht krass oder so. Ja, genau. Aber man hat's mal geguckt. Was ich auch nie geguckt habe, was ja ein Riesending einfach immer ist, ist Transformers. Ja, stimmt, das habe ich auch nicht geguckt. Habe ich auch nicht geguckt. G.I. Joe, hat das jemand geguckt? Entschuldige. Nee, auch nicht. G.I. Joe habe ich sogar eine Videokassette von, und zwar die Folge G.I. Joe und das goldene Vlies. Absoluter Hammer. Weil, die spielt, also sie wäre, am Anfang ist es halt so, dass gerade, also die Bösen hießen ja Cobra und die G.I. Joes waren ja die Guten, und sie hatten gerade so eine krasse Luftschlacht, und dann kommt auf einmal, während die sich bekriegen, ein riesiges Alien-Raumschiff, was von den Cobras angeschossen wird, und aus dem Raumschiff fällt ein goldenes Objekt heraus, ja, wo aus Versehen drauf geschossen wird, und dieses Objekt sollte das goldene Vlies sein. Und dann werden sie halt zurück in das alte Griechenland zurückversetzt und leben da dann die Story sozusagen durch. Und die alten Griechen haben sie dann immer so für Götter gehalten, so wie jetzt unsere Götter, also wie wir die Götter kennen, sage ich mal von früher. Da war zum Beispiel einer, der hat dann die Griechen da versorgt oder so mit Arznei. Er war dann Äskulap, und auf jeden Fall war das ganz cool, und dann konnten sie halt wieder zurück in die, also war auf jeden Fall eine coole Folge, ja, lange Rede, kurzer Sinn. G.I. Joe habe ich geguckt. Dann fallen mir noch die Silverhawks ein. Ja, ich meine, da waren wir ja im Prinzip gerade, die Silverhawks. Also weil, was heißt, da waren wir gerade, die Silverhawks sind von der gleichen Produktion wie Thundercats. Ach. Merkt man ja auch so ein bisschen. Also der Stil, wie sie gemalt sind halt ähnlich, ja. Hab das noch nie gesehen. Hast du noch gar nie gesehen? Noch nicht mal irgendwie von gehört. Also das Silverhawks im Prinzip so wie Thundercats, ja. Also auch mit so einer Fünfergruppe, und alle können irgendwie was, sind so, ja, ich würde sagen Astronauten, ja, oder sowas, die ein bisschen durch die Gegend fliegen können, und der Hauptprotagonist da, er hat halt, der übrigens Commander Stargazer heißt, ja, kennt man ja auch irgendwie den Namen, oder? Noch Stargazer? Nie gehört. Stargazer? Nein. Nee. Ich finde, also früher auf dem Spielplatz oder so, wenn man sagt Räuber und Gendarm, so, ich bin Stargazer. Nee? Da hat man immer zu mir gerufen, halt die Fresse, du fette Sau. Ach so. So, ich hab den Kohn. Ja, nee, auf jeden Fall war der Haupttyp hatte halt so einen Adler, der auch so halb Roboter war, so wie die, ja. Also der hier Tallyhawk hieß der, glaube ich, wenn ich mich jetzt wenn ich mich richtig erinnere. Und Tallyhawk und Quicksilver und Commander Stargazer und Steelheart und Steelwill, das waren so Zwillinge, also schon ähnlich wie Thundercats, aber die haben auch halt im Weltall gekämpft gegen den Bösewicht, der Monstar hieß, ja, und seine Energie über den Moonstar bezogen hat und dann sich immer wenn sozusagen er war in so einer krassen Underground Base auf dem Moonstar. Und der war wie so ein Stern und den Stern hatte er ja auch so als Augentattoo. Und wenn dann die Sonne richtig gestanden hat oder er ganz böse war oder so, dann kam so dieses Licht in ihn rein und dann hat er sich so krass transformiert zu so einem Super-Roboter. Und hat dann immer gegen die Silverhawks gekämpft und die haben auch richtig immer dagegen gehalten und war jetzt keine kontinuierliche Story oder so, sondern es war einfach immer... hau drauf und mal gegen den einen Bösewicht, der aus dem Monster Zeug kam und da haben die immer gekämpft. Also ging aber relativ lang, war immer. Hast du das immer geguckt? Ich hab's immer geguckt, ja. Also ich hab's immer geguckt und zwar kam das morgens auf Sat.1 und da habe ich es immer eigentlich immer geguckt. Also es waren also die Silverhawks und vor den Silverhawks kam der Scheiß Grisou. Und ich wollte immer die Silverhawks gucken und der Grisou, ich will Feuerwehrmann werden, hat mich richtig aufgeregt. Der scheiß Grisou, was denn da los? Ja, es hat einfach, wenn du die Silverhawks gucken willst und davor kommt Grisou und es sieht scheiße gezeichnet aus und du denkst, die Silverhawks sehen richtig geil aus und da ist richtig Action und dann läuft Grisou davor und dann flippst du halt aus. Aber dann kamen ja die Silverhawks und bei den Silverhawks ist ganz am Anfang, ja, siehst du so das Weltall und dann siehst du so diesen Adler und dann sagt eine Stimme so, Tallyhawk, so wie als ob er Tallyhawk ruft. Geile Stelle, Gänsehautstelle. Wenn man es geguckt hat, findet man es richtig geil. Wenn man es so erzählt kriegt, findet man es wahrscheinlich richtig scheiße. Aber ach, das war's jetzt schon. Ich dachte, kommt was. Nee, das war's. Also alleine dieser Ruf war schon so, dass du sagst, geil, jetzt geht's los. Ähnlich wie Räuberdiebe. Aber fand ich richtig gut. Also Silverhawks waren gut. Ja, andere Tiere, auch aus dem Weltall, nehme ich an. Die Biker Mice from Mars. Wow! Ey, ganz ehrlich, der kleine Tyrann kommt wieder raus. Ich hatte alles! Ich hatte alles! Ich hatte einfach alles. Wirklich, das ist ungelogen. Ne? Man könnte meinen, mir hat ein Spielzeugladen gehört. Spielzeugladen als Synchronsprecher muss so, man so richtig sprechen. So viel haben Spielzeugläden nicht. Ja, wahrscheinlich. Ich hatte wirklich alles. Ist unfassbar. Und da gibt's auch... Oh Mann, ist echt, du, ich werde meiner Mama heute übers Internet ein Strauß Blumen schicken müssen, das geht nicht anders. Und zwar war da der kleine Pommes Christopher, hat früher Klavier- und Keyboardunterricht genommen. Und wenn der kleine Pommes Christopher aber nicht zum Klavier- und Keyboardunterricht wollte, dann brauchte er ja immer eine Belohnung, damit er geht. Und dann weiß ich noch genau, ich komme aus einem ganz kleinen Ort in Sachsen-Anhalt und Klavierunterricht war irgendwie in einem nächsten Ort 10 Kilometer entfernt. Und in Seehausen, so heißt der Ort, wo ich gelebt habe, gab es nicht wirklich so ein Spielzeugladen, der irgendwie diese Actionfiguren hatte. Der in Osterburg, wo ich Klavierunterricht hatte, aber schon. Und da habe ich gesagt, okay Papa, ganz ehrlich, ich fahre dahin, ich mache heute Unterricht, ich übe sogar vorher, aber nur, wenn wir vorher zum Spielzeugladen fahren und du mir das neue Motorrad von den Biker Mice vom Mars kaufst. Ja, es hat da hast du für einmal Unterricht so eine Maus gekriegt, so ein Spielzeug. Meine Mutter hätte gesagt, sie hätte mir einfach, ich glaube, eine Schelle gegeben für sowas. Aber ich war aber auch so süß, Sven. Ja, das stimmt. Ja, mein Buckel und die Augenklappe kamen nicht bei allen gut an. Ja. Das stimmt. Und dann mit deinen Plateauschuhen, damit dein Gang gerichtet wird, das sah halt alles scheiße aus bei dir. Es war nur ein Schuh. Der andere Fuß war in Ordnung. Ja, das stimmt. Nein, wirklich. Also ich, Mann, das ist echt, oh, ist schlimm. Ich entschuldige mich dafür ganz oft bei meinen Eltern und sage ihnen aber auch ganz oft dafür, was sie alles, wie grandios sie sind und dass ich in sehr große Fußstapfen trete, wenn ich später mal eine Familie habe. Aber ja, das ist so auch Spielzeug Biker Mice from Mars. Aber unabhängig davon ist diese Serie einfach großartig. Die geht nämlich um drei Mäuse, die vom Mars kommen und mit den Motorrädern durch die Galaxie heizen. Ist das nicht geil? Einer der ersten Sätze in dieser Trickfilmserie ist auch, wir brausen auf unserem Hyperbike mit Rock'n'Roll durch den Kosmos. Hammer. Hammer. So, da bist du schon mit dem Hallo. Genau, da bist du auch schon drin, ne? Es sind halt drei Mäuse, Winnie, Rico und Modo. Rico hieß in Amerika übrigens Throttle. Throttle heißt sowas wie, also bei einem Motorrad oder so, Drosseln. Und Full Throttle heißt Vollgas. Konntest du natürlich ein deutsches Kind nicht aussprechen lassen, Throttle. Und wenn die Mutter das gelesen hat... Dann, hat sich bis heute gezogen. So, genau so ist es. Und dann wenn die Mutter das gelesen hat oder der Vater Throttle, dann hat die nicht Throttle gelesen, sondern Trottel. Und die Hauptfigur als Trottel zu bezeichnen, ist natürlich schwierig. Deswegen war Rico wahrscheinlich wirklich der bessere Name. Und da hat sich der kleine Christopher in Sachsen-Anhalt natürlich drüber gefreut, dass jemand Rico heißt, so wie jeder Dritte. Ja, genau. Rico war sogar mein Liebling, ne? Obwohl Rico eigentlich so der gesittete Anführer war und Winnie, der war der flirtive Checker so ein bisschen und Modo war eigentlich so ein großes Tier, aber war eigentlich der empathischste und sensibelste von allen. Aber naja, es war halt so, dass drei Mäuse, also im Prinzip muss man sich die Geschichte so vorstellen, was wir heutzutage noch nicht wissen. Auf dem Mars leben Mäuse, die sehr menschenähnlich sind und die voll auf Motorräder abfahren. So, okay. Das ist die Geschichte. Und die wurden nämlich von Außerirdischen, das sind so eine fischartigen Alienwesen, die auch so krass gestunken haben, die Plutarchia hießen die, muss ich nochmal nachgucken, ob ich das richtig ausspreche, Plutarchia, genau richtig, die wurden ausgerottet von denen. Also der ganze Mars wurde im Prinzip von den Mäusen befreit, weil sie die Ressourcen des Marses haben wollten. Und die drei sind die einzigen, die entkommen sind und sind mit ihrem Raumschiff auf der Erde Crash gelandet. Nämlich und alle anderen sind tot? Alle anderen sind tot, ja. Also geht man von aus, so zu Beginn der Serie, ne? So, aha. Sind halt alle weg. Und sind dann auf der Erde in Chicago gecrash landet. Wie bei Alf. Und so in etwa. Und der Vorteil ist, dass die halt komplett die gleiche Sprache sprechen wie die Menschen auf der Erde und sich auch keiner eigentlich daran stößt, dass es große Mäuse sind. Aber da haben sie auch eine ganz lustige Sache gemacht, nämlich direkt in der ersten Folge treffen sie so ihre Verbündete, so die wie von den Turtles April O'Neil, heißt da aber Charlie, ne? Charlie O'Neil. Charlie, und dann sagt Charlie, naja, ich habe nicht wirklich mit Mäusen gerechnet. Und dann sagt der eine, wie, haben Sie etwa mit mutierten Ninja Turtles gerechnet? Haben sie nämlich eine Anspielung drauf gemacht, weil das so ähnlich irgendwie ist. Naja, und dann kommt... Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, aber hatte die Hauptfigur eine Augenklappe? Eine der Mäuser, genau, der Modo hatte eine Augenklappe, genau. Ja, genau. Und die hatten nämlich auch ganz geile Motorräder, die Waffen hatten und haben dann halt rausgefunden, dass auf der Erde die Plutarchia nämlich auch schon sind und sich nur als Menschen verkleiden und jetzt dabei sind, die Erde, die Ressourcen der Erde aufzubrauchen. Und deswegen kämpfen sie jetzt für die Menschheit. Es ist wirklich, ich habe vorhin nochmal, bevor wir angefangen haben, die erste Folge, die kann man bei YouTube gucken, geguckt und ey, es ist geil, die Motorräder sind geil, die Leute sind geil, der Böse heißt Lawrence Limburger, ja, wie der Käse, und der hat so einen Wissenschaftler, der die ganzen mechanischen Dinge für ihn bastelt, und der spielt halt auch immer drauf an, auf diesen Limburger-Namen, und nennt ihn zum Beispiel eure schnittfeste Käsigkeit und so, weißt du? Dann hat er so einen Handlanger, der immer Öl schwitzt, weil es geht natürlich um Motorräder und alles. Und ja, und jetzt für dich, Sven, du hast ja früher mal Football gespielt. Wo leben die Mäuse? Käse. Ja, fast. In der Anzeigetafel eines Footballstadions. Wahnsinn. Ja. Wie heißt denn das Footballteam aus Chicago, Sven? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ich kenne mich mit Football nicht aus. Ich merke schon, okay. Ich glaube, das waren die Chicago Bears. Bears, genau. Ja, und es ist geil. Ich hatte damals wirklich alle Mäuse, alle Bösen hatte ich, die Motorräder waren geil. Jeder hatte auch irgendwie eine eigene Waffe hier. Dieser Modo hatte so einen bionischen Arm, also so ein Roboterarm. Rico, der Anführer, hatte so einen Kampfhandschuh, der ihm ganz viel Kraft gegeben hat, mit so einer Laserwaffe auch noch. Und das Motorrad von dem Winnie hatte halt die krassesten Raketen dran und sowas. Und die hatten auch so ein richtig geiles Logo damals. Das war so ein silbernes Logo, was so ein bisschen aussah. Also hatte auch so die Griffe von den Motorrädern dran, in der Mitte war so eine silberne Alien-Maus und das habe ich als Kind immer versucht nachzumalen, und also Biker Mice from Mars war wirklich richtig geil für mich damals, und als ich heute die erste Folge gesehen habe, dachte ich mir, ja, musst du dir die DVD kaufen, Gibt's aber nicht. Wie von allen richtig guten Serien gibt es da einfach keine DVDs von. Ist echt tragisch. Aber warum soll ich denn jetzt das gucken, wenn ich schon die Turtles geguckt habe? Weil das Mäuse sind und keine Schildkröten. Okay, du hast mich überzeugt. Nein, es ist halt alles ein bisschen high-techiger, so mit ihren Laserwaffen, mit den. War das denn erfolgreich? Ja, also es war wirklich erfolgreich. Es gab 3 Staffeln, dann aber aufgrund von Problemen in der Produktionsfirma gab es keine mehr. Dann haben sie aber 2006 neu angefangen. Dieses Ding ist in Italien ausgestrahlt worden, habe ich gelesen, hat's aber nie wirklich dann durch Schwierigkeiten mit dem Sender zur Ausstrahlung in Amerika geschafft und deswegen ist es da auch wieder untergegangen. Aber das Ding war schon, also es gab ein riesengroßes Merchandising-Ding davon und für mich für mich ist das ein riesengroßes Stück Kindheit tatsächlich. Wann gab's das denn? Also welches Jahr ist es da? Also wahrscheinlich, weil ich kenne das gar nicht. Ja? Also so den Titel mal gehört, aber ich kann damit gar nichts anfangen. Wahrscheinlich war ich dann einfach zu alt dafür. Aber für mich klingt es einfach wie ein Turtles-Rip-Off. Als ich es heute geguckt habe, ich fand, das ist eigentlich nicht so viel mit den Turtles. Mhm. Ist ja eher so asiatisch, Ninja-mäßig natürlich angehaucht und alles so orientalisch irgendwie ein Stück weit noch. Und das ist halt sehr, sehr weltraummäßig gemacht. Die Motorräder können die Wände hochfahren, können Raketen schießen. Die haben halt Roboterarme teilweise, weil sie irgendwie genetisch manipuliert worden. Also beziehungsweise die Bösen haben versucht, sie auseinanderzunehmen und dem einen wurde beispielsweise der Arm abgenommen und der hat sich dann dadurch so einen Roboterarm dran gebaut und für mich waren es, glaube ich, die Motorräder damals, die ich ganz, ganz geil fand. Aber es gibt auch tatsächlich keine deutsche Biker Mice vom Mars Wikipedia-Seite, sondern es gibt nur die amerikanische. Also es ist an mir wirklich vorübergegangen. Aber in Amerika ist die Erstausstrahlung 1993 gewesen. Ah, ja, siehst du, dann war ich da, als hier kam 14, 15. Also das, da guckt man dann sich keine Mäuse auf Motorrädern, glaube ich, mehr an. Naja, aber das ist andere Mäuse. Ja, verstehe ich gerade nicht, aber Biker Mice vom Mars ist fand ich geil. Ich habe da natürlich auch immer so ein Crossover gemacht, ne? Hab mit den Ghostbusters Figuren, die habe ich auf die Motorräder der Mäuse gesetzt und es ist wirklich weiß ich gar nicht, ob das so Leute so in meinem Alter, Jahrgang 84, 85 kennen, viele, aber für mich war es halt nicht irgendwie nur so eine Randnummer wie die Crash-Test-Dummies, gab es ja auch mal so eine Serie, ne? Sondern für mich hatte das wirklich einen großen Stellenwert. Also ich kann mir von Biker Mice vom Mars nur noch daran erinnern, dass es bei RTL kam. Auf jeden Fall, ja. Und dass im Intro es war so, dass man irgendwie schon, also den Mars vermuten konnte, es war so ein roter Planet, dann 3 Mäuse auf krassen Bikes, die sozusagen auf die Kamera zugefahren sind. Eine, die mittlere weiter vorne, die anderen beiden hinter sind links und rechts versetzt. Geil. Und hinten mit bisschen aufgewirbelt so den Staub. Und dann kam halt Biker Mice vom Mars mit dem Logo, bam, und das war's. Und dann war schon immer Umschalten angesagt. Aber sonst, so das ist so das, wie ich mir, das ist das, was bei mir von Biker Mice vom Mars hängen geblieben ist. Mich hat's halt voll gecatcht, ne? Aber ich glaube, es waren. Ja, du warst ja auch in dem Alter. Einfach mal gucken, wir sind dann halt wirklich ein bisschen älter und dann ist gar nicht. Ja, aber für mich gleiche Soße ist Samurai Pizza Cats. Oh wow, sagt mir der Name was, aber hab gar kein Bild dazu im Kopf. Samurai Pizza Cats. Ja, ging das so, ja, ne? Ja, ich glaube schon. Aber ich hab's auch nicht geguckt. Ja, also dann lieber das Original, die Teenage Mutant Hero Turtles. Ja, wie sie in Deutschland hießen, ja. Mhm. Ja, Andi, hast du es geguckt? Teenage Mutant Hero Turtles etwas später, weil es ja auch im Privatfernsehen kam, aber schon geguckt und kannte halt aber vorher natürlich schon im Prinzip in- und auswendig, was da abging. Alleine das Lied von Frank Zander war halt da schon immer auf der Lauer und immer etwas schlauer. Das war natürlich irgendwie dann doch in dem Kopf drinne. Ja, das ist heute noch ein richtig geiles Lied, oder? Also wie er das singt und so. Und auch viel geiler als die englische Version. Ja, ich kenne die englische gar nicht. Will ich wahrscheinlich auch nicht. Na, ich glaube einfach, man hat so viele Erinnerungen halt wieder mit drin. Ja. Und dann, wenn das kommt, so einfach diese geile Stimme von Frank Zander einfach übertrieben perfekt dazu. Also wenn ein Lied mal für ihn geschrieben wurde, dann ist es nicht dieses mit den, wenn wir alle Englein wären, sondern dann ist auf jeden Fall der Turtle-Song. Ja, ganz klar. Habt ihr einen Lieblingsturtle? Also könnt ihr sozusagen sagen, die Farbe auf seiner Maske ist dann... Mhm. Auch lustig, hat sich auch im Laufe der Zeit verändert, aber komischerweise andersrum, weil jetzt finde ich ganz klar Michelangelo am coolsten, den Orangenen, ganz klar. Früher fand ich Raphael, weil Rot meine Lieblingsfarbe immer schon war, Raphael am coolsten. Also ich mochte Raphael nie. Den fand ich immer blöde. Ich fand, der war immer so miese Peter irgendwie. Der genau. Das mochte ich nicht. Ich mochte immer Michelangelo am liebsten. Inzwischen, durch die Videospiele, wenn man die mal spielt, einfach mit den geileren Waffen, sind es dann Leonardo oder Donatello. Das ist das, genau, was ich gerade sagen wollte. Ich habe mir die immer eher über die Waffen gemerkt, dass der mit dem Stock Leonardo ist, der mit den Nunchakus, Michelangelo. Und, Michelangelo und der und Raphael hatte halt immer diese kleinen Messerchen, diese kleinen Reizhackdinger da, ja. Und so habe ich mir immer die Namen gemerkt, aber so, dass ich sage, ich habe einen Lieblingsturtle, war jetzt eigentlich nie die Sache. Ja, zum Turtles fällt mir nur ein, ich war damals 1990 auf Mallorca das erste Mal mit meiner Mutter und da war dann in einem Spielzeugladen auf einmal das Ganze Mutter. Mit meiner Mama. Schön einmal saufen, ne Sven? Ja, als 10-Jähriger konnte ich das noch. Inzwischen, nee. Und da gab's dieses ganze Turtles-Spielzeug im Laden und ich kannte das nicht, weil das, ja, also ich, A, ich hatte kein RTL und B, lief das ja hier noch nicht. Und das kam erst in dem Jahr halt im Privatfernsehen raus und der Hype war noch nicht bei mir angekommen. Und ich meinte, was ist das denn, Mama, ich will diese Figuren haben. Und meine Mutter meinte halt ganz klipp und klar zu mir, nein, mit dem Scheiß fängst du jetzt nicht auch noch an. Weil wir halt Ghostbusters und Star-Wars-Figuren, He-Man-Figuren und so. Und die hatte dann irgendwann natürlich auch mal die Faxen dicke. Und das fand sie dann einfach, wäre zu viel gewesen. Und dann habe ich diese Einschränkungen auch komischerweise akzeptiert. Ja. Krass. Naja. Ja, fandet ihr nicht aber bei den Turtles, dass der Hauptbösewicht eigentlich Shredder war und nicht dieser andere Typ, der... Ja, total. Krang oder so, meinst du? Dieses Krang, Gehirn? Dieses krasse Gehirn. Ich glaube, in der Zeichentrickserie war der Superboss. Ja, also Shredder stand definitiv unter ihm. Ja. Aber es war, aber Shredder war halt so die größere Bedrohung, weil der halt auf der Erde war. Und Krang war ja meistens immer in seiner Raumstation, ne? Der brauchte ja auch diesen Roboterkörper, wo er sich in den Bauch gesetzt hat von denen, ne? Ja, genau. Ja. Ja, da muss ich sagen, ich hatte nicht wirklich viel Spielzeug von den Ninja Turtles. Ha, verrückt, ne? Was ist denn da los? Ja, du, weiß auch nicht, ich muss mal mit meinen Eltern reden, warum sie mir das nicht gekauft haben. Boah, ey, Rabeneltern, Chris. Rabeneltern. Ja. Und wisst ihr, wie aus dem Kopf die beiden Gehilfen von Shredder hießen? Bebop und Rocksteady. Richtig. Gut. Ja. Aber ich wüsste jetzt nicht, Rocksteady ist, glaube ich, das Schwein, oder? Ich weiß nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen. Also ich habe zwar die Comics mir dann geholt, die Serie, weil wir kein RTL Rocksteady hatten. Müsste der ja mit den, das müsste das Nashorn sein und Bebop, der ist Schwein. Ja, Bebop, das Schwein, ja, okay. Was wolltest du sagen, Sven? Ja. Bitte? Dass ich es nie im Fernsehen gesehen habe, weil wir so spät erst RTL hatten. Deshalb, die Serie an sich ist relativ an mir vorübergegangen. Ich habe da mal reingeschaltet, aber dann war ich halt auch schon 12. So, das war dann irgendwann, war das dann auch zu Ende. Die Filme habe ich dann aber geguckt halt, beziehungsweise die ersten zwei. Den dritten habe ich mir dann später irgendwann angeguckt. Fand ich furchtbar. Aber also mein Wissen eher durch die Comics und den Film, den ersten besonders. Bekommen. Ja, den ersten Film habe ich auch im Kino gesehen, fand ich super. Ja, den habe ich, dreimal geguckt. Ja. Das war irre. Wie fandet ihr denn den neuen Film? Habe ich nicht gesehen. Ah, okay. Ja, okay. Die Turtles sehen halt aus, als hätten sie Down-Syndrom im Gesicht. Das sieht echt übel aus. Aber, nee. Also ja. Dolle war das nicht. Also es war okay, aber es waren ein paar Lacher dabei tatsächlich. Ich hätte ihn mir schlechter vorgestellt, weil es Michael Bay ist und ich auch mit den Transformers-Filmen gar nichts anfangen kann. Aber der Film an sich ja war okay. Gesehen, vergessen, danke, Wiedersehen. Und ich habe jetzt immer Hunger. Ich war bei der Premiere in Berlin, als der gezeigt wurde. Und das war in einer ganz coolen Location, wo ich auch vorher schon mal gedreht hatte drin, in so einem Kellergewölbe. Und da gab es von Pizza Hut die Pizza mit den Würstchen im Rand und auf dem drauf und mit irgendwelchen Soßen noch darüber. So eine Hotdog-Pizza, die war richtig krass lecker. Und jedes Mal, wenn ich jetzt entweder bei Pizza vorbeilaufe, denke ich an die Turtles oder ich bekomme Hunger auf diese Pizza, wenn ich Turtles sehe. Ja. Aber das bekommt man, glaube ich, oder? Hunger auf Pizza, wenn man Turtles sieht? Ja, Absolut. Vor allem sieht die gezeichnete Pizza immer so geil aus, finde ich. So perfekt aus. Sieht so gut aus, ja. Ja, eine weitere Serie mit Figuren. Jetzt kommen wir langsam hier zum Endspurt schon. Wie lange sind wir jetzt dran? 14 Stunden oder? Ja, ungefähr. Bravestar. Das jemand gesehen? Ja, habe ich gesehen. Also habe ich Figuren von gehabt und auch gesehen. Marshall Bravestar hatte 7 Aspekte, die er von Superkräften von Tieren hatte. Er konnte so stark sein wie ein Bär, wie ein Gepard rennen oder so. Und Marshall Bravestar und der Bösewicht hieß Tex Hex. Ja, richtig. Ich fand die Figuren eigentlich geil, wollte ich auch gerne haben, aber hat meine Mutter wieder einen Riegel vorgeschoben, fand sie nicht dolle, dass der Junge so viel haben will, dass die da geschossen haben. Ich glaube, das war ihr ganz egal. Aber an sich halt einfach zu viel kaufen war dann irgendwie nicht mehr drin. Deshalb habe ich da nie was von gehabt, habe es auch nicht gesehen, weil wir da kein Privatfernsehen hatten mal wieder. Ja, dann Galaxy Rangers. Das habe ich immer mit Bravestar verwechselt, aber ist auch was anderes, sind auch aber Typen auf Pferden. Galaxy Rangers. Ja. Nee, weiß ich auch. Nö. Gut. Nächste Actionserie, Mask. Ja, Next. Da hatte ein guter Freund von mir, der auch Sven heißt übrigens, früher in meiner Grundschulklasse einer, der hatte davon ganz viel Spielzeug und ich fand das Spielzeug irgendwie ganz geil, wie man ja eigentlich alles Spielzeug als Kind cool findet, aber ich hatte davon nie selber was und ich weiß auch nur noch dieses Logo, wo dieser Truck drauf war und mein Kumpel hatte halt diesen riesen Truck davon. Aber worum es da ging, weiß ich wirklich nicht. Ich glaube, das waren Autos, die sich in andere Autos verwandeln konnten oder andere Fahrzeuge, so Flugzeuge und so. Ich hatte davon, von Musk hatte ich vom Bösewicht das Hauptfahrzeug und die Bösewichte hießen Venom in der Serie. Ja, stimmt. Und da hatte ich so einen Helikopter, der aussah wie Airwolf. Der konnte sich aber zu einem, der konnte man die Flügel einklappen. Und die unten Wahnsinn. Diese Kufen einziehen und dann war er so richtig wie Airwolf, so richtig speziell Airwolf. Aber das fand ich halt schon bei Transformers scheiße. So, mir ist doch, wenn ein Auto sich in einen Roboter verwandelt. Also das fand ich wirklich lahm. Da muss ich immer ein bisschen an Big denken, wo der auch sagt, ja, das ist hier das und das verwandelt sich in das. Und dann, ja, aber damit kann man ja gar nicht spielen. Und ich fand das irgendwie, das hat mich echt nicht bekommen. Also Transformers wollte ich auch nie haben, fand ich immer doof und Mask, ja, hatte ich nicht. Aber was ich viel hatte, war He-Man and the Masters of the Universe. Davon hatte ich auch eine Menge. Also richtig übertrieben viel. Richtige Menge. Richtig, richtig, richtig viel. Ich habe zwar auch nie gesehen, die Serie, aber trotzdem hatten wir die Figuren alle. Halt mein älterer Bruder hat die sich auch immer gewünscht zu Weihnachten. Und wir hatten eigentlich immer, er hat die Figuren bekommen, ich die Figuren. Er hat Castle Grayskull bekommen, ich habe die Burg von den Bösen bekommen. Wie ist die? Weißt du, Snake Mountain? Ja. Genau, wo immer dieses scheiß Mikrofon übrigens nicht funktioniert hat. Ganz toll. Ja. Da hat mein Vater 3-mal umgetauscht, bis das dann aufgegeben hat. Vielleicht hat er es auch nur gesagt, er hat es umgetauscht und hat es nie weggebracht. Das kann das ja auch sein. Ne? Ja, aber sonst, wir hatten, He-Man hatten wir 2-mal als Figur, weil jeder immer mit He-Man spielen wollte. Ja. Aber sonst hatten wir halt das ganz gut aufgeteilt. Du wünschst dir das, ich wünsch mir das. Und dann hatten wir echt viel am Ende. Und die Sachen habe ich dann meinen Cousins geliehen, irgendwann mal, als ich aus dem Alter raus war und meinte, ja, hier, das möchte ich aber wieder haben. Wir hatten echt super viel, auch diese ganz großen Bogen, die es gab und alles. Und das haben die dann irgendwann weggeworfen. Ich sah dann, als ich mal bei ihm zu Besuch war, lag dann so ein Arm von diesem Samurai, der auch in dem Film dann dabei war. Der lag dann ganz abgebrochen da auf einer Treppe. Da von dachte Jitsu, ich schon, oh Gott. Meinst du wohl? Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Das weiß ich wirklich gar nicht mehr. Aber da habe ich dann fast geweint. Und da wird er auch jedes Mal, wenn ich ihn drauf sehe, im Endeffekt angesprochen, dass ich gerne meine He-Man-Sachen wieder haben möchte. Aber ich glaube, ich werde sie nie kriegen. Wer weiß, eines Tages. Also He-Man, The Master of the Universe, für mich auf jeden Fall so die Hauptkindheitserinnerung, die ich habe. Es ist He-Man komplett mit seiner ganzen Crew, also wo ich Man-at-Arms mit einbeziehe, Teela, Orko, Battlecat, ja. Adam ist ja die harmlose Version von He-Man und Crimjar mochte ich auch, Zoa war so mysteriös, mochte die Heroes von ihm alle, also Ram-Man. Ram-Man fand ich richtig geil, ich weiß gar nicht wieso, den hat man so auf den Fuß gerückt und dann pop, ist er so hochgesprungen, ja. Das fand ich einfach also cool, Orko habe ich geliebt als Kind. Das Witzige war ja auch, dass es von jedem He-Man-Typi ja eine böse Version gab. Ja, im Prinzip. Ja, genau. Ja, es gab also Fisto zum Beispiel. Machen auf leichte Art. Gab es dann Jitsu, der hatte dann die Handkante und der andere hatte halt die Faust oder so, ja. Dann Bassor war der die Wespe. die Wespe und bei den Bösen war es Webster die Spinne. So, ja, also es war immer genau das Gleiche. So, und dann war es im Prinzip Hammer. Perfekt. Skeletor war für mich einer meiner Lieblingscharaktere, den habe ich in den Hörspielen so gerne gehört. Ja. Der war so richtig böse, so ja, das war echt geil. Aber ich will meine Figuren wieder haben. Ich möchte echt sie da haben. Und auch die Burgen. Ich könnte heulen. Ich habe alles aufgehoben, nur das ist weg. Ich könnte so heulen. Furchtbar. Also an die Serie, an die Zeichentrickserie bin ich ja nur rangekommen, im Prinzip über die Videothek, ja. Ich weiß es noch, dafür durfte man früher nicht in die Videothek gehen. Ja. Dann Zeichentrickfilme waren immer etwas weiter vorne und dann stand ich an der Videothek am Eingang, so, ja, stand ja nicht drinne und meine Mutter hat dann immer auf die Kassette gezeigt und ich habe dann gesagt, ja, die, weil die hatte ich noch nicht gesehen. Und dann hat sie die immer ausgeliehen und dann durfte ich dann, das waren immer drei Episoden auf einer Videokassette geguckt. Einfach geil. Also die Dialoge zwischen Skeletor und Beastman waren immer richtig geil, weil Beastman halt so trottelig war und dann immer die Conclusion am Ende, so dass He-Man dann immer so eine Moral noch gebracht hat, am Ende war immer super. Also es war genau die geile Stimme. Die Stimme ist super. Also auch die Synchronstimme von wem? Von Magnum. Richtig. Also ich habe nochmal nachgeguckt, die Synchronstimme von ihm heißt Norbert Langer, ja, hat schon einiges gemacht, aber in seinen Top-Sachen steht auch wirklich, dass über die He-Man-Hörspiele bekannt ist. Und immer wenn ich ihn in irgendeiner Serie sehe, sei es zum Beispiel in 24, spricht er auch jemanden, den einen Leiter da von der CTU und dann höre ich so die Stimme von ihm und merke es dann, dass es die He-Man-Stimme ist und wird damit direkt sympathisch, der Charakter, ja, egal. Für mich auch eine ganz große Stimme bei Wunderbare Jahre. Wo er immer die Geschichte von Kevin erzählt. Ah, okay. Ja, da muss ich da auch jedes Mal, wenn ich die Stimme höre, dran denken. Magnum und das. Und halt natürlich He-Man. Ja. Also He-Man, absolut mein Favorite von allen. Welche Serie ich aber nicht davon gab es ja eine Fortsetzung. Und die habe ich nicht mehr gesehen, dieses New Adventures of He-Man. Da bin ich immer bei Spielemax hier in Steglitz reingerannt, immer in die Ecke, wo diese He-Man-Figuren und vorher die Star-Wars-Figuren, die es dann auch nicht mehr gab, reingerannt bin und auf einmal waren die ganzen He-Man-Figuren weg und dafür hingen so neue He-Man-Figuren da. Ja, also diese neue Version fand ich genau. Richtig scheiße. Richtig scheiße. Ich habe mich so geärgert als Kind. Ich meine, was ist das denn? Und jetzt der neue He-Man. Nein! Ich will den alten aus. Wieder haben! Das war echt schlimm. Hat auch irgendwie nicht funktioniert. Ja. Wobei ich glaube, vor ein paar Jahren gab es dann wieder eine neu gezeichnete He-Man-Serie, so mit ein paar Story haben sie ein bisschen besser erklärt, so wie Skeletor und so und He-Man sich verstritten haben. Die war ganz cool eigentlich, so gab es nur eine Staffel von, aber war ganz cool, war okay, ja, wenn man jetzt He-Man-Fan ist. Da bin ich am Laden vorbeigelaufen, hier in einem kleinen Outlet-Laden, den es hier gab, und da stand die Burg von He-Man Castle Grayskull von dieser neuen Serie für 10 Euro. Und ich habe überlegt, einfach nur, damit ich sie wieder habe, mir die nochmal zu kaufen. Aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Naja, gut, hätte ich mal. Egal. Chris, du bist auch Riesenfan davon gewesen? Entschuldigung, ich war kurz einkaufen. Was hast du gesagt? Naja, nächste Serie ist She-Ra gewesen. Das habe ich allerdings nie gesehen, weil, was soll ich mir sowas angucken mit einer Frau in der Hauptrolle? Ja, She-Ra kann ich auch kurz noch was zu sagen. Habe ich natürlich als Serie auch nicht geguckt. She-Ra hatte ja das Pendant zu Crimjar, das war Swiftwind, ihr Pferdchen. Aber hat man eigentlich nur kennengelernt in dem Film She-Ra, He-Man und She-Ra, glaube ich, hieß der. Stimmt, da gab es so einen Film, ja. Da gab es einen Film, genau, und da wurde die wilde Horde vorgestellt, sozusagen. Ja. Da ging es halt darum, dass auch Hordak, also der Anführer der wilden Horde, das war dann ein bisschen später so, introduced wurde als Lehrmeister von Skeletor. Und dann wurden die da sozusagen in seine Welt gezogen und dann hat He-Man dann She-Ra kennengelernt und dann stellt sich heraus, dass sie Geschwister sind und beide halt diese Superkräfte hatten. Das war okay, der Film, wenn man He-Man mochte, aber She-Ra hat halt da auch ihre Auftritte gekriegt. War okay, sag ich mal. Ich hab's gemocht. Weil ich auch Hordak mal sehen wollte. Der kam in den Serien nicht so oft vor. Etwas, was ich auch nicht geguckt habe, was ich aber, ziemlich bescheiden fand. Und ich finde die Story so beschissen abgefahren, dass man es durchaus mal erwähnen muss. Das ist Turbo-Teen. Und das ist einfach was, da musste sich einfach mal das Intro bei YouTube angucken, Turbo-Teen. Und das ist einfach wirklich so der Irrsinn der 80er, der da vollkommen durchschlägt. Einfach, also halt ein Junge, der beim Unfall mit seinem Auto verschmilzt, und wenn es warm wird, dann wird er zum Auto, und wenn es kalt ist, dann verwandelt er sich zurück. Das ist einfach. Ach krass, siehst du, ich habe da, also mit dem Namen hätte ich gerade gar nichts anfangen können, nichts. Aber jetzt, wo du das erzählst, mit so einem, es ist so ein rotes Auto, ne? Ja, genau, so richtig. Und wenn er sich verwandelt, macht er dabei so, oh, ich verwandle mich, rum. Richtig scheiße. Wow, aber stimmt, der konnte sich, ist das so, der konnte sich nie von alleine entscheiden, wann er sich verwandelt, ich glaube, oder? Ja, ich habe das wirklich nur so. So wie Hulk oder was? Ja, Hulk, nur Hulk, ja. Halt in richtig bescheuert. Und vor allem in ein Auto. Ja. Also. Okay, ich jage jetzt die Verbrecher. Nur ich kletter jetzt die Leiter hoch. Was machst du, die Leiter hoch? Was machst du denn jetzt? Ich dann hupe ich halt so lange, bis du runterfällst, du blöder Verbrecher. Wow. Oh. Ja, auch etwas, was eher ein bisschen trashig ist, was aber trotzdem ein wichtiger Bestandteil und auch symbolisch für die 90er ist, Captain Planet. Ja, natürlich auch geguckt, ne? Fünf Jugendliche aus 5 Kontinenten, ne, mit ihren 5 magischen Ringen. Und sie haben, und die konnten nur zusammen Captain Planet rufen. Genau, ne? Wir haben die Macht, ja. Und dann musste immer der Erste rufen und der Zweite und dann der Dritte, der Vierte, der Fünfte, und dann kam Captain Wind, Planet. Feuer, Wasser. Und das beste Element der Welt. Sperma. Ja, quasi. Liebe. Okay. Es sah einfach so, die anderen, die richtigen Kämpfer, so, ja, ich hab Erde, Mann, ich hab okay, Feuer. Okay, Erde haben wir vergessen, ne? Bitte? Wind, Feuer, Wasser und Erde. Erde ist das Erste immer gewesen. Erde, Feuer, ja. Wind, Wasser, Liebe. Und, naja. Und was auch interessant war, von jedem Kontinent war jemand dabei, nur nicht von Europa. Ehrlich? Ja. Wir haben jemanden aus Afrika, dann haben wir jemanden aus... Welcher war das? Der Schwarze. Was? Der farbige. Warte. Kwame oder so hieß der. Kann das sein? Ah, ja, stimmt. Ja. Ja. Dann hatten wir Wheeler aus Nordamerika, der war Feuer. Dann hatten wir Lenker aus Russland. Später allerdings, irgendwie in den letzten Folgen, haben sie gesagt Osteuropa. Ja, genau. Mit Wind. Dann haben wir G aus Asien, Wasser. Und wer war's? Marty. Marty aus Südamerika mit Liebe. Hat ja auch immer Liebe gesagt. Ja. Es erinnert mich an Mr. Burns, der aus dem Wald kommt. Ich schenke euch Liebe. Ja, so in die Richtung. Ich fand's immer super. Dieses Wind, Feuer, Wasser, Liebe. Ja, aus dem Intro-Song ist mir aber noch hängen geblieben, Captain Planet, Held der Erde, kämpft, dass unser Planet sauber werde. Ja, es war sehr moralisch, ne? Und am Ende hat er wie He-Man immer dann so eine Abschlussrede gehalten. Ja, haltet euren Planet sauber, auch ihr könnt dabei helfen. Wenn ihr euren Müll nicht auf den Boden werft, sondern in den Mülleimer, ist der Welt schon groß geholfen. Oder sammelt doch einfach mal Müll in eurer Freizeit. Hatte Captain Planet nicht einen Fokuhila? Ja, ich glaube ja. Absolut. Ja, der hat ja so einen blauen Körper, gell? Und die Haare rot? Ja, genau. Waren die Haare rot? Grün. Nee, auch so blau-grün, denke ich. Nein, grün, ja. Grün, okay. Ja, naja. Ja, ein anderer Captain, und jetzt kommen wir so in die japanischen Gefilde, die wir aber nur kurz anschneiden, weil wir uns damit jetzt nicht so unbedingt auskennen, ist Captain Future. Hat das jemand von euch gesehen? Nee, habe ich nicht geguckt. Nicht? Ja, es ist mir vor allem sehr präsent, weil es davon dann irgendwie so ein Elektrolied gab. Ne? Genau, na, im Endeffekt war es der normale Soundtrack. Und für mich ist es auch das ist der beste Soundtrack von der Zeichentrickserie überhaupt. Also die ganzen Lieder und so, das wurde für Deutschland extra neu gemacht von Christian. Summ mal. Boah, ne. Ja, los. Wie ist, na, mach doch mal. Nee, das war Star Wars. Ja, eben. Verdammt. Das war Star Trek, Mann. Ja, ich hab mich ja selber geguckt. Verdammt, ich komm nicht drauf. Oh Mann, ich komm nicht drauf. Mist. Ja, es ist nämlich nicht so einfach. Wenn man ihn hört, weiß man sofort, wie er ist, aber. Ich komme immer wieder in die Kraft. Probier's mal. Genau. Das ist ja unmöglich. Probier's mal. Was ist das? Star Trek? Nein, das war Captain Planet. Captain Future, mein Gott. Nein. Also wirklich, ist Hammer, und auch die ganzen Lieder zwischendurch, die immer wieder eingespielt wurden und so. Und das hat er halt alles nur für die deutsche Version gemacht, die ganz, ganz stark gekürzt wurde. Immer aus 4 japanischen Episoden wurden 3 deutsche geschnitten. Und diese 4 beziehungsweise 3 Deutschen hatten dann einen roten Faden, wo es dann um einen bösen Menschen ging, den Captain Future halt bekämpfen musste. Und der wurde dabei unterstützt vom lebenden Gehirn, das in so einen Roboter eingepflanzt war, der geflogen ist. Professor Wright, glaube ich. Dann gab es noch den Roboter Crack und Otto, der Androide. Und das war halt so die Hauptgruppe. Dann gab es noch eine Frau und auch einen kleinen Jungen, der genervt hat. Aber das war wirklich richtig, richtig geil. Die gibt's auch auf DVD, die Serie, ist aber unglaublich teuer. Es kostet irgendwie über 100 Euro eine Staffel. Und also es ist wirklich, aber das Anschauen lohnt sich auch total. Und es sind geile Geschichten und halt in der deutschen Fassung nicht ganz so brutal, in Anführungsstrichen, wie in der japanischen Fassung, aber trotzdem echt super, super, super Serie mit halt dem unglaublichen Soundtrack, von dem ich dieses Lied ja so wunderschön gerade schon vorgesungen habe. Es war doch irgendwie so. Ja, aber da wird's wieder zu Star Trek schon. Nee, ach ey. Das Scheiße, ist sehr ähnlich. Ist ja. Es, aber es ist besser. Also es ging los mit so einem Klavier, so. Ja, ja, genau. Weiß ich auch nicht mehr genau, ja. Nein, da kommt man immer da rein. Das ist krass, ey. Wow, wer uns das richtig vorsummen und vorsingen kann, der darf mal Sven beim Eisessen zugucken. Okay, das ist doch wunderbar. Okay, das ist schön. Ja. Wir haben unser erstes Gewinnspiel. Wow, wow, das ist ja großartig. Ja, dann Kickers habe ich als nächstes. Ja, ganz groß, also wirklich ganz groß, oder? Ja, halt japanische Anime-Serie, halt mit so um Fußball ging, so ein Loser-Team, das dann durch ja. einfach Training und ja mit Tsubasa Uzora zu Helden-Team würde, was? Ja, ja. Wie ist er nicht Tsubasa ja, Uzora? Ich bin da so schlecht mit Namen, weißt du ja, Christian. Mhm, geil. Du, doch total geil, total geil. Und die konnten immer so großartige Sachen. Der Torwart konnte zum Beispiel, es wurde geschossen. Er sprang nach rechts, merkte in der Luft, verdammte Axt, der Ball geht nach links. Was macht er? Er dreht sich in der Luft, stützt sich mit den Füßen vom Pfosten ab und springt auf einmal nach links und hat den Ball. Das ist ja krass, ne? Bam, in your face. Ja. Auch halt, wie der Ball dann einfach so im Zickzack aufs Tor zufliegt. Ja, oder so, dann, er hat sich halt sogar verbogen, so ein Ei hat er genau, sich verbogen. Ja, genau, ja, immer wie so ein Ei beim Schuss, ja. Ja, das war schon. Ja, super geil. Oder es gab auch so ein Dreierangriff von irgendeiner Fußballmannschaft, die zu dritt auf das Tor ja. zugerannt sind und hochgesprungen sind und sich in der Luft wie so bei so einem Hütchenspiel den Ball zugespielt haben und keiner wusste, wer von den dreien hat jetzt den Ball, wer von den dreien schießt jetzt aufs Tor. Geil, super geil. Ja, das war wirklich. Es war halt, es waren aber auch so Geschichten, nicht so immer, ja, die gewinnen natürlich jedes Spiel, sondern die haben auch mal ganz wichtige Spiele verloren. So, und jetzt fällt mir ein. Das war schon Kickers cool. ist, aber es gibt Tsubasa Uzora und es gibt noch Gregor. Das sind aber, glaube ich, zwei verschiedene Serien. Ah, okay. Ja, ja, wie, Sven, hast du dich nicht vorbereitet oder was? Das ist nicht meine Serie. Das ist nicht meine Serie. Für mich heißt das Kickers. Ja, aber ist ja Kickers und dann gibt's noch die Fußball-Superstars oder so. Mann, verdammt, ich bring die immer durcheinander. Dann bist du nicht vorbereitet oder was? Nee, ehrlich gesagt nicht. Aber wo du dich bestimmt mal vorbereitet hast. Mila Superstar. Ja, Mila kann lachen wie die Sonne überm Fujiyama. Mila kann machen, was noch will und was noch keiner sah. Und jetzt alle immer, immer am Ball. Oh, ernsthaft. Ach so, ich dachte, die anderen singen. Das habe ich. Die anderen neun. Also, ich habe dadurch, dass ich meiner Freundin, die Volleyball spielt, die ganze Serie geschenkt habe, Mila, von dem Thema erzählt, das wir heute haben, und dann hat sie gesagt so, ja, Mila fand ich auch ganz toll, ja. Aber und ganz kurz, Andi, wie, du hast eine Freundin, was sind denn das denn immer für Schwingungen, die du zu mir sendest, was soll denn das denn? Ja, das ist ja eine beste Freundin und du bist nur so für ich bin nur Spaß. Deine Affärenfreundin. Okay, ja. Entschuldigung, wollte ich nicht durcheinander bringen. Ja, auf jeden Fall habe ich mir die erste Folge angeschaut, wo Mila halt mit den erstmal zu den Rebellen stößt und es noch nicht so richtig um Volleyball geht, angeguckt. Grenzwertig, also dass ich die geguckt hätte, muss ich sagen. Ich habe die wirklich super gern geguckt. Mila war ganz großartig. Mila hat nämlich irgendwann einen Aufschlag hingekriegt oder einen Schmetterball, glaube ich, die den toten Winkel der Gegner ausnutzt. Dass sie hochgesprungen ist, den Ball geschlagen hat und der Ball war dann immer im toten Winkel des Auges und man hat einfach nicht gesehen, wo er ankam. Ich glaube aber nicht, dass es Mila war, sondern irgendwie ein Gegner und Mila war die Erste, die ihn dann annehmen konnte oder so. So genau weiß ich es nicht mehr. Aber Mila war schon krass. Mila hat nämlich Kulleraugen und einen Pferdeschwanz und einen Kopf voll Fantasie. Früher war sie krank und blass, doch das ist vorbei. Heute ist sie ein Volleyass und ein kleines Wunder. Wunder, Wunder. Boah, geil, ey. Hammer. Super. Wirklich. Kann ich nicht noch bei The Voice Kids mitmachen? Na, für mich ist das so, Gott. Für mich ist das halt irgendwie so wie Kickers für Mädchen gewesen immer. Ja, deswegen fand ich das geil. Ja. Konnte sich halt mit identifizieren. Ja, total. Das lief halt wirklich immer, wenn ich nach Hause gekommen bin, auf RTL 2. Und lief das, dann habe ich das auch ab und zu mal gesehen. Aber irgendwie halt, wenn ein Mädel eine Hauptrolle spielt in einer Serie, dann hat mich das nie so gecatcht. Genauso wenig wie bei Sailor Moon. Hat das ja, gut, bin ich auch raus. Habe ich auch nie, fand ich auch nie geil. Kann ich auch gar nicht zu sagen, ich habe das nie gesehen. Ich kann da nicht mal sagen, es ist scheiße, sondern es ist einfach, ich kenn's nicht. Ich kenn's gar nicht. Ja. Wo wir gerade dabei sind, nur ganz kurz nochmal zu den Ghostbusters zurück, wo du sagst, Serien mit weiblichen Hauptdarstellern interessieren dich nicht. Freust du dich auf den neuesten Ghostbusters-Film, Sven? Ja, ich habe mir schon ein Ticket gekauft. Ja? Ja. Ich habe mir gleich einen neuen gekauft, weil ich es kaum erwarten kann, den neuen mal zu sehen. Ja, aber eigentlich braucht man nur ein Ticket kaufen, wenn man allein im Kino sitzen will. Ja. Also das wird, ne? Also, das wird was ganz Besonderes. Schwierig. Also ich würde jetzt das nicht so krass verteufeln, das ist nämlich von dem gleichen Produzenten wie Slimer in The Real Ghostbusters. Oh, ey, na dann. Es ist so schwierig, ja. Da ist ja Hollywood, sagt ja mal, ja, wie könnt ihr Männer das nicht Frauen gönnen und so. Ich finde, damit hat das einfach gar nichts zu tun, weil du auch sagst, du konntest früher keine Serien gucken mit Frauen. Das konnte ich dann schon offensichtlich. Wie bitte? Ich wollte sie nicht gucken. Das ging ja, gar nicht so, gucken konnte. Okay, ich wollte aber, du, so als Junge konntest du dich damit nicht identifizieren. Das ist vollkommen okay. So, und ich habe jetzt auch kein Problem damit, dass Frauen Hauptrollen in Actionfilmen oder in Geisterfilmen spielen. Das ist vollkommen cool. Aber weil das ist halt so, als würde meine Kindheit für mich so vergewaltigt werden. Weil Ghostbusters war mein Leben lang, waren es einfach immer die vier Männer. So. Und dann gab's ja auch noch Extreme Ghostbusters, diese Serie, wo andere Ghostbusters drin waren, so einer im Rollstuhl und so. So, konnte ich mich auch nicht mit identifizieren, weil war halt auch nicht meine Kindheit. Und das ist mein einziges Problem, dass ich denke, für mich waren es einfach Männer. Du kannst auch keinen Teenage Mutant Ninja Turtles Film machen und dann geht es um Delfine. So, es waren einfach Schildkröten. Das klingt aber nach einer coolen Serie. Ja, okay, lass uns das rausschneiden, weil dann zeichnen wir das heute Abend noch direkt. Ja, so also das ist so mein einziges Problem, wo ich denke, schade eigentlich, weil ne, es ist halt Kindheit für mich, finde ich. Ja. Ja, gibt es keine Stories, die man für vier Frauen, die in einem Film die Hauptrolle spielen wollen, schreiben kann? Ja, eben, genau. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, es muss jetzt drei Engel für Charlie auch mit Männern gemacht werden. Ja, also, genau. Sie ist sehr gut. Es gibt bestimmt Pornos, die so sind, also schwulen Pornos irgendwie. aber es muss ja nicht. Also ja, sehr, sehr gutes Ding. Drei Engel für Charlie, willst du Frauen sehen? Bei Mila in der Verfilmung will ich dann auch eine Mila sehen. So und ja. Milosch. Ein Milosch. Ja, okay, Entschuldigung. Das ist so ein Thema, was mich schon so wochenlang, was ich so mit mir rumtrage, wo ich immer denke, ich kann, weißt du, weil du dann immer von allen Leuten hörst, ja, wie, bist du doof, ey, warum findest du denn Frauen nicht gut? Frauen können genauso gut schauspielern wie Männers. Und dann denke ich immer, ja, natürlich, vielleicht sogar besser, ganz oft sogar besser, aber doch nicht als Geisterjäger, bitte. Nee, echt nicht. Ja, es muss nicht sein, auf jeden Fall. Eine richtige Männersendung war aber die Super Mario Brothers Super Show. Hat das jemand gesehen? Mit Captain Lou Albano als Mario? Nein. Nein. Ja. Bin ich auch immer einen Tick zu spät für aufgestanden. Das kam immer so um 6.45 Uhr. Das kam echt früh immer, ne? Irgendwie auf RTL. Da bin ich dann immer einen Tick zu spät aufgestanden, muss ich sagen. Ja, also ich fand es auch nicht so dolle. Obwohl es mit Super Mario war. Ne? Also am Anfang waren es immer zwei echte Menschen und dann waren es halt Cartoons mittendrin dann wieder. Aber das, nee, also irgendwie so. Meins war es auch nicht. Captain N hingegen habe ich auch nicht gesehen. Captain N fand ich ja tatsächlich super cool. Die Idee ist auch geil eigentlich, ne? Ja. So ein Junge, damit kann sich ja jeder Junge so identifizieren. Ja. Aber gerade so der so ein Videospiel-Nerd, ja, wie ich ja heute noch bin. Ich meine, ich spiele heute noch PlayStation 4, ne? Aber ich war früher eher der Sega-Typ, wie gesagt, Mega Drive, Master System und Captain N ist ja im Prinzip Nintendo, Captain Nintendo wahrscheinlich, ne? Und der hatte ein Gürtel, der aussah, der die Form hatte von dem Gamepad von dem Super Nintendo. Vom NES, vom normalen. Vom NES, genau. Und ist dann immer in die Welt eingetaucht mit Mega Man drin, mit Captain Icarus drin und Captain Icarus, hieß er Captain Icarus? Kid. Kid Icarus, entschuldige, natürlich Kid Icarus, genau. Und so ein großes Gehirn war denn da in so einer Flüssigkeit. Das ist das Einzige, woran ich mich erinnern kann. Ja, und Mother so Brain, der Bösewicht, ey. Mother Brain, ja. So, und ich fand es als Kind wirklich geil. Hab sogar vor kurzer Zeit mal geguckt, ob es das irgendwie als DVD gibt. Und wie Biker Mice from Mars und die ganz coolen Sachen, die ich eigentlich echt gerne noch hätte oder haben würde, gibt's das einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob das damals ein Erfolg war oder ob das gar nicht so lange produziert war. Aber ich fand's eigentlich geil, weil ich früher einfach auch gerne auf dem Gameboy Mega Man und so gespielt habe. Der war halt drin, ne? Ja, na klar, so, das ist eigentlich echt cool, die verschiedenen Videospielhelden und so in einer Serie vereint, aber irgendwie, also ich hab's dafür, weiß nicht, weil ich kann nicht sagen, warum, ich hab's nicht geguckt. Ja, dann Gargoyles. Hammer. Gargoyles kam auch auf RTL, es war immer so in diesem Bereich, so wo X-Men kam und das war ein guter Slot immer. Ja, ja. Also da hat man immer noch so ein paar Zuschauer gecatcht. Gargoyles war auf jeden Fall eine geile Serie, weil sie so ein bisschen mystisch war und dann gab's ja auch für den Gameboy damals gab's ja auch dieses Ghouls and Gargoyles oder für den NES oder so, für weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall Gargoyles habe ich sehr viel geschaut, weil das auch so eine kontinuierliche Story war. Auf jeden Fall. Es ging halt darum, dass gab's halt mal so eine Burg mit die wurde von so Gargoyles bewacht. Gargoyles sind ja diese Viecher, die Wasserspeier, die tagsüber Stein sind und dann nachts über lebendig wurden. Und dann wurden auf jeden Fall die mal belagert, diese Burg, halt von Ewigkeiten, so von irgendwelchen Wikingern. Dann wurden die Gargoyles in den Hinterhalt gelockt, mussten dann mal eine Nacht im Wald übernachten und dann haben die ganzen Wikinger die Steinstatuen der anderen Gargoyles da kaputt gemacht und auf jeden Fall lange, also ging es halt immer ein bisschen hin und her, so wer ist schuld, bla bla bla. Auf jeden Fall wurden mal die restlichen Gargoyles, die anderen sechs, von einem Zauberer, oder fünf wurden von einem Zauberer verflucht, dass sie erst wieder aufhören zu Stein zu werden, wenn sie sich 1000 Meter über Erdboden erheben, ja. Und dadurch, dass der sechste da gesagt hat, ja nee, so allein habe ich auch keinen Bock drauf, ich will mich auch verfluchen lassen, verfluch mich doch bitte auch, wurde der auch verflucht und dann gab es irgendwie, da wurde auch ein bisschen mit Zeitreise gespielt, dass Leute das mitgekriegt haben, dass da diese Sache passiert ist und da gab es mal einen Industriellen, der sehr reich war, der hat dann geschafft, dass diese Burg auf einen Wolkenkratzer in New York gesetzt wurde und somit sich 1000 Meter über dem Erdboden erhoben hat und dann wurden diese Gargoyles wieder zum Leben erweckt und haben dann angefangen für die Menschen, die da gab es ja auch Bösewichte, haben dann angefangen für die Menschen da, die das sie ihnen geholfen haben, da über diese Wolkendecke zu kommen, angefangen für die zu kämpfen. War richtig genial, gab es 2 Staffeln, wo die Story durchgehend geil war, so mit Charakterentwicklung, richtig, du hast gemerkt, so der ist so, auch die Gargoyles selber und so, und dann in der dritten Staffel war es dann leider nur noch immer so ohne durchhängende Story, sondern immer in jeder Folge gab es einen neuen Bösewicht und der wurde dann bekämpft, ja, aber sonst war es halt leider nur die ersten beiden Staffeln, wo halt richtig gemerkt hast, so Gott, da passiert richtig was, also fand ich richtig geil, muss ich sagen. Ist ja auch von Disney, ne? Oh, da weißt du mehr als ich, sag ich mal so. Ja, ich glaube, das ist eine Disney-Serie, also, obwohl die sehr düster ist. Also, aber die Figuren sehen schon sehr im Disney-Stil aus, finde ich auch, ja. Ah ja, Walt Disney, ja, das ist von Disney, stimmt. Also, aber schon düster, ja. Ja, schon total, düster. Also, aber es hat eine große Fangemeinde. Ich habe es aber nie irgendwie, ich weiß gar nicht warum, wieder nicht geguckt. Ich kann nicht alles gucken. Hingegen, was ich geguckt habe, Defenders of the Earth. Ich kenne auch einer mit einem Hammer-Intro-Song. Richtig geil. In dem jeder einzelne Charakter vorgestellt wird. Und es war halt so eigentlich von Superhelden her so die Resterampe, die da zusammengedrückt wurde in eine Superheldenarmee, ein bisschen Avengers-mäßig, und dann halt gekämpft hat. Aber ich fand's immer super. Mit Flash Gordon, dem Phantom, dann war ein Zauberer bei, Mandrake heißt der, und dann Lothar, so einfach ein starker Typ. Und die Kinder von den beiden noch und noch so ein asiatischer Junge. Aber ja, also ich fand das immer sehr cool. So ein bisschen im Stil von der alten Spider-Man-Serie, die ich auch immer gerne geguckt habe, was ich aber noch lieber geguckt habe, was auch immer sonntags auf RTL lief, New Spider-Man. Ja. Und das ist doch absolut dein Thema, oder Sven? ja, einfach eine Serie, die ich wirklich richtig liebe, weil es halt auch diesen roten Faden hat, der durchläuft. Die ganzen Comics wurden sehr gut umgesetzt mit den Gegnern und also jeder hat seinen kleinen Auftritt, total liebevoll gemacht. Und auch dieses Intro, obwohl ich natürlich dieses alte Spider-Man-Intro, dieses Spider-Man, Spider-Man, das whatever a spider can, auch Hammer finde. Aber hier dieses Elektro-Theme fand ich auch richtig geil. Einfach, also es war einfach immer dann gleich, ja, yeah, jetzt geht's wieder los. Und ich habe mich immer riesig gefreut, habe das super gerne geguckt. Ich mag halt Peter Parker Spider-Man eh so als Comicfigur am liebsten von den Superhelden. Deshalb ja, war das für mich natürlich so mein Highlight. Spider-Schwein, Spider-Schwein, tut, was immer ein Spider-Schwein tut. Hatte eigentlich gehofft, dass es jetzt in den letzten 5 Jahren ausgestorben ist, aber danke, dass du uns daran erinnert hast, Chris. Ja, sehr gerne. Gleichzeitig lief auf RTL dann auch immer X-Men. Also entweder davor oder danach, ich weiß nicht mehr. Und das war auch genauso vom Stil gezeichnet und griff auch so ineinander über. Und hatte auch eine durchgehende Story, ja, oder? Ja, genau, ja, ja. Die letzten Folgen wurden dann leider nicht mehr synchronisiert. Das ist ein bisschen schade, aber es ist trotzdem eine ganz, ganz große Serie. Also für so Leute, die jetzt diese neuen ganzen Marvel-Sachen toll finden, das sind 2 Serien von Marvel, ältere, die man sich wirklich gerne nochmal angucken kann. Also und da, super. Also was ich jetzt mal wirklich, vielleicht weißt du es noch so, in der Serie ist, also Wolverine ist ja da auch einer mit der Hauptcharaktere. Ja, na klar. So, ja? Und er hat da einen guten Freund, der heißt Marv. So, ich hab mir den Namen gemerkt, weil der eine Dieb von Kevin Alleins Haus ja auch Marv ist. Ne? Aber der heißt Marv. Und so ein großer Sentinel, der bringt ihn um. Das war echt so, dass ich dachte, er ist jetzt wirklich tot? Also es war in der Serie gestorben. Das, ne? Das kannte man ja nicht. Das ist dann, einfach richtig nicht. Gestorben. Die waren dann wirklich tot, ja. Und sind auch nicht, also meistens nicht wiedergekommen. Deshalb, das ja. Und, also er war richtig tot und er war richtig down deswegen, ne? Ja. Also Wolverine. Ja. Und hatte dann auch so einen richtigen Enrage und ist dann, hat da ein paar Dinge einfach selber dann umgelegt, ähnlich wie Legolas da so einen Olifanten umlegt, aber so hat ist er da auch durchgemoscht, sag ich mal. Krass, ja. Und da mochte ich halt Gambit auch immer sehr, der im Film ja richtig scheiße war, also in ja. den Realverfilmungen. Ja, also ich fand die ersten 2 Realverfilmungen ja super, aber den dritten Teil fand ich dann ja richtig scheiße. Naja. Weißt du, woran das liegt, dass er den scheiße findet, Chris? Nee. Dass er nicht weil er der einzige Mensch ist, der Cyclops gut findet. Ey, du, ganz ehrlich, die haben in den Filmen haben die aber auch Cyclops ziemlich scheiße dargestellt immer, oder? Also auf jeden Fall bescheiden, ja. Aber halt, ja, also das ist ja jetzt, glaube ich, nicht die Stelle, wo wir uns über X-Men 3 auslassen müssen. Dann wird das hier zu lang. Nicht, dass wir eh schon Gefahr laufen. Aber also ich fand den dritten echt total furchtbar. Also Dreck. Wirklich Dreck. Haben sie ganz schön viel mit kaputt gemacht. Leider. Eine andere Superheldentruppe, von der es eine Serie gab, vielleicht erinnert ihr euch, New Kids on the Block, die Fernsehserie. Echt? Gab's eine Serie von? Ja, da gab's, ich habe auch die Videokassetten damals bei Wunderlich in Mariendorf, im Laden, den es früher gab, im Spielzeugladen. Da standen die Videokassetten und einer meiner sehr guten Freunde, der ebenfalls auch Sven hieß, aber ein anderer Sven als der, den ich vorhin schon mal erwähnt habe. Also ich gebe mich an. Ach, hör auf, es gibt doch keine 3 Menschen auf der Welt, die Sven heißen. Ja, glaubt ja kein Mensch. Ja, ne? Vielleicht war ich es auch selber. Der war riesen New Kids on the Block Fan und hatte auch diese Videokassetten. Also liebe Grüße an Sven. Den ewig nicht gesehen. Ja, und dann kommen wir jetzt noch zu unseren letzten 2 Serien. Und das ist DC's Batman, The Animated Series. Ja, muss ich ja persönlich sagen, mit Batman kann ich so gar nichts anfangen. Das kann, glaube ich, mir selbst. Ja, aber nicht, danach mit Superman, die auch ja. Ja, im gleichen Stil gezeigt ist, damit kannst du bestimmt mehr anfangen. Absolut, also Batman, du. Wow, ich glaube, viele wissen es schon, ne? Meine Wohnung ist ein reines Batman-Museum schon. Ist schon nice. Also hier stehen überall Batman-Figuren drum, hier hängen Batman-Plakate, Batman-Poster, mein Erstgeborener wird später Batman heißen. Also, ja, nee. Das war aber tatsächlich hier mit The Animated Series, was in Deutschland nur Batman hieß, später dann zu Batman und Robin genannt wurde, weil in Amerika hieß nämlich die 2. Staffel auch nicht mehr Batman The Animated Series, sondern The Adventures of Batman und Robin. Und da haben sie es in Deutschland nur Batman und Robin genannt. War, glaube ich, tatsächlich der Beginn meiner Liebe zu Batman. Was ja auch voll verständlich ist, weil die einfach einfach so eine geile und auch bahnbrechende Serie. Ja. Also so vom Stil, sowas für Kinder, sowas rauszubringen. Ist Kino, ne? Ja. Die haben ja auch komplett die Titelmusik aus den ersten beiden Batman-Filmen genommen von Danny Elfman. Also wirklich ganz hochwertig produziert. Das ist sehr, ist super gezeichnet, ist sehr düster. Man sieht das erste Mal eigentlich wirklich Batman kämpfend gegen alle Bösewichte, die es da gibt. Weißt du, Two-Face ist geil gemacht, der Joker ist großartig. Aber der Joker ist Meisterwerk in der Serie auch. Also ja, absolut. Es war, glaube ich, auch der Beginn in Amerika, wo Mark Hamill, den ihr ja alle kennt, als Luke Skywalker, genau, das erste Mal den Joker synchronisiert hat in Amerika, was er ja bis heute eigentlich noch gemacht hat und was man ihm damals eigentlich gar nicht zugetraut hat. So komischerweise zieht sich das beim Joker durch, ne? Man hat immer gesagt, nee, Heath Ledger kann den Joker nicht spielen, Jared Leto wird das nicht können, Mark Hamill kann doch den Joker nicht sprechen, und alle haben es dann irgendwie grandios gemacht. Also es ist wohl eine einfache Rolle. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, Jared Leto wird jetzt, muss ich auch noch zeigen, aber da kam ja jetzt auch diese Woche das Foto raus, ne? Was schon sehr psychisch krank und krass ist. Also ich bin sehr gespannt, was da passiert. Aber zurück zur Serie. Also hatte damals natürlich auch, wie sollte es anders sein, das kleine verzogene Kind hatte natürlich auch das komplette Spielzeug. Da muss ich mich aber ärgern, das ist heute irgendwie nicht mehr da. Ich habe keine Ahnung, warum es weg ist, ob wir es weggeschmissen haben, verkauft haben oder... Wahrscheinlich mussten deine Eltern irgendwann mal Sachen von dir verkaufen, damit sie was Neues kaufen können, Chris. Oder halt, damit sie umziehen wollten. Damit sie was essen konnten, vor allem auch noch. Ne? Die haben ja jahrelang nichts gegessen wegen mir. Aber was mich ja noch interessieren würde, hast du zu deinem 18. Geburtstag das Batmobil geschenkt bekommen, das echte? Tatsächlich nicht. Was jetzt auch anscheinend nicht mehr deine Eltern. Ja, was jetzt auch mich so, wo ich drüber nachdenke, schockiert, dass ich glaube, meine Eltern lieben mich nicht. Mann. Ja, nein, aber also das Spielzeug, das Batmobil ist designmäßig ganz groß. Es war so ein ganz langes Ding und du konntest hinten. Schwarz. Ja, schwarz mit ein bisschen Grau vorne drauf und du konntest hinten so ein Flugzeug rausklappen, was denn das Batwing war, und also es war schon alles geil. Damals war auch Robin für mich so das erste Mal wahrnehmbar, und ich als Kind muss sagen, dass ich immer Robin sein wollte, ne, nicht Batman. Ja, gleich hier. Das ist halt wieder, dann, wie du vorhin meintest, so die Sachen, die sich dann einfach irgendwie komplett ändern. Absolut, man findet den gut, aber dann irgendwann, man fährt anscheinend, funktionieren diese Kindercharaktere ja doch, ja, mit denen sich die Kleinen identifizieren sollen. Orko. Robin. Ja, offensichtlich. Und so im Nachhinein ist es natürlich Batman. Aber hab jetzt auch zur Vorbereitung mal ein paar Folgen geguckt. Also es ist geil. Das Intro ist grandios. Es ist alles nur eckig, kantig, schwarz, schnelle Bewegungen, die Orchestermusik. Und am Ende steht er dann auf dem Haus und hinter ihm blitzt es. Und dann siehst du ihn das erste Mal in seinem kompletten Batman-Anzug. Also ich liebe diese Serie so sehr. Das ist nämlich noch eine der Superhelden-Serien, die sich selbst auch wirklich ernst nimmt, ne? Ja, und auch ernstzunehmend ist, ja. Also wirklich eine ganz großartige Serie. Und da ist das gleiche Problem wieder, wie wir schon die ganze Zeit sagen, mit den DVDs. Gibt es nicht. In Deutschland ist, glaube ich, mal eine DVD entstanden, die aber so, weiß ich nicht. Ach so, wahllos irgendwelche Teile zusammengewürfelt hat immer. Genau, sieben Folgen aus allen drei Staffeln oder so zusammenwürfelt. Und wer kauft das? Ja, eben. Das ist total schade, weil das wirklich eine ganz grandiose Serie ist, die auch ein Riesenerfolg war in Amerika und in Deutschland. Das war aber auch so eine große Fallhöhe einfach für uns als Kinder damals. Das muss man ja überlegen. Viele haben ja auch die Batman-Filme gar nicht gesehen vorher, sondern man kannte nur diese Serie Batman Robin aus den 60ern halt. Wo mit Piff Puff und wo die sich halt so Peng Puff Pow. Ja, und dann kam auf einmal dieses Ding und das war einfach echt ein Brett. Also das war eine geile Geschichte, immer so wirklich spannend, und man wurde irgendwie als Kind trotzdem für voll genommen und es waren tolle Geschichten. Also ich fand's echt super. Es gibt auch so eine ganz geile Folge, da treffen sich alle Bösewichte zusammen, Pinguin, Poison Ivy, Joker, und reden darüber am Tisch, wer am dichtesten dran war, Batman jemals getötet zu haben. Und dann erzählen sie halt ihre Geschichten, den Rückblick. Und dann sagt der Joker, als sie sich dann schreiten, hey, Passt auf, wir wollen uns doch jetzt hier nicht streiten. Erzählt doch jeder seine Geschichte, obwohl ich genau weiß, dass meine sowieso die beste sein wird. Aber erzählt sie doch einfach. Und dann erzählt halt jeder seine Geschichte, wie er Batman fast getötet hätte. Und es ist ganz großartig, ist es wirklich. Auch es gab damals auch ein Mega Drive-Spiel, was auch toll war, was wirklich aussah schon wie die Trickfilmserie. Batman und Robin. Ja, das fand ich auch geil, habe ich auch ganz oft gespielt. Und ja, das war so meine Einstiegsdroge zu Batman, total die bis heute anhält. Ne? Inzwischen. Ja, Andi, du noch irgendwas zu Batman? Also zur Serie eigentlich nö. Und hat jemand die Superman-Serie denn geguckt? Das war ja wirklich im Endeffekt das Gleiche, nur halt mit Superman. Ja, habe ich, glaube ich, geschaut. Ja. Habe ich, glaube ich, auch gesehen, habe ich aber jetzt wirklich nicht so viel Erinnerung. Habe aber in der Vorbereitung, gelesen, dass in Amerika die, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, die dritte Staffel zwei Jahre zeitversetzt nach der zweiten kam und dass man dort aufgrund des Erfolges der Superman-Serie die Optik der Batman-Serie ein bisschen verändert hat, die Figuren noch ein bisschen düsterer gemacht hat, noch kantiger gemacht haben, weil dann diese beiden Serien in einem Universum spielten und die beide wohl auch aufeinander getroffen sind. Und das hieß dann The New Adventures of Batman, glaube ich. Ja, aber sonst erinnere ich mich also an die Serie komischerweise gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich auch dort so wenig wie Batman habe, aber dann doch lieber Batman geguckt, weil einfach mal, wenn wir ehrlich sind, Superman als Superheld, naja. Obwohl ich Serien wie Smallville und Lois und Clark und so, das mochte ich immer. Aber ja, Lois und Clark fand ich auch geil. Smallville habe ich nie wirklich so geguckt. Oh, super. Echt gut. Ja. Wisst ihr was? Ja, aber wenn man ehrlich sein muss, also weil du ja sagst jetzt gerade so, Superman, meh. Aber Superman hat ja wirklich Power, also im Prinzip im Gegensatz zu Batman. Ja, aber deshalb ist es ja so langweilig halt, ne? Weil er einfach so, eigentlich ist er unbesiegbar. Und dann, oh, jetzt hat er doch Kryptonit. Uiuiui. Deshalb... Ja, aber das ist halt natürlich für mich, ist also klar, der größte Superheld ist für mich Batman. Weiß ich nicht, warum, weil man sich einbildet, jeder könnte Batman werden, weil der hat ja gar keine Kräfte, der hat halt Geld und kann halt krass kämpfen und so. Aber Superman ist, glaube ich, so der Superheld unter den Superhelden. Alle, die danach irgendwie kamen, so... das kann doch Superman auch alles. Superman ist genauso schnell wie Flash, glaube ich, und ist so stark wie Hulk und aber kann er Laser aus seinen Augen schießen wie Cyclops? Ja. Ja. Ja, siehst du, genau das ist es ja. Also im Prinzip hat Superman doch einfach mal alles. Ne? Ja. Wisst ihr was? Wir sind durch mit unserer Liste. Oh, wir haben doch erst 14 Stunden voll. Ist ja wie im Flug vergangen die Zeit. Ja, das stimmt. Ist die Liste denn komplett gewesen, Sven? Ich glaube, es sind alle Serien, die jemals produziert wurden. Und falls irgendjemand von den Zuhörern was einfällt, welche Serie wir vergessen haben, dann bitte an Andreas @ Beschwerdemail. Ja. Nein, aber wirklich, wenn jemandem was einfällt oder sagt, Mensch, ihr habt da ziemlich viel Stuss gequatscht, weil das ist eigentlich gar nicht so, wie ihr das erzählt, dann, wie gesagt, wir haben eine Facebook-Seite, Endstation Podcast, wir haben einen Twitter-Account, Endstation P, einfach nur das P. Und ansonsten gibt's ja auch die E-Mail-Adresse info@endstationpodcast.de. Da könnt ihr auch Lob an mich schicken und sonst Beschwerde über die anderen beiden auch gerne. Das wäre toll. Ja. Das auch, wenn ihr irgendwie Vorschläge für neue Themen habt. Könnt ihr gerne. Oder Umbesetzung der Crew. Ja, oder einfach Fotos von Christopher zugeschickt. Das macht er gerne. Wenn Frauen da hinschreiben, schickt er gerne irgendwie ein paar Fotos von sich dann euch zu. Das macht er gern. Das ist sein Ding. Ich habe aber noch eine Frage an euch. Ich habe noch eine Frage an euch. Und zwar, wenn ihr zwei Serien als Erwachsener jetzt nochmal gucken müsstet, welche würdet ihr gerne nochmal sehen? Wo könnt ihr sagen, ja, das ist die Serie, die kann man als Erwachsener sich noch toll angucken. Das würde ich empfehlen. Zwei Serien. Ich würde sagen The Real Ghostbusters und Batman Animated Series. Andi? Ich würde alleine, weil ich jetzt nochmal Bock drauf hätte, das zu gucken, würde ich He-Man empfehlen. Da gibt's 78 Folgen von circa und Gargoyles würde ich mir nochmal angucken, weil ich da nochmal die Story ganz genau wissen wollen würde. Ich würde Nick Natterton empfehlen und Captain Future. Also weil ernsthaft? Ja, absolut. Es ist eine Serie, wirklich, die kannst du dir als Erwachsener mindestens genauso gut. Auch als ich sie vor ein paar Jahren nochmal gesehen habe, die Serie, da ist ja einem einfach, man hat ja viel mehr verstanden. Vorher habe ich das erste Mal gesehen, da war ich 6. Na ja, du, so viel hast jetzt auch nicht mehr. Na, ein bisschen, Schritt für Schritt. Meine Mutter sagt, ich bin was Besonderes. Naja, ja. In diesem Sinne, also wir haben es ja schon gesagt, wenn ihr Vorschläge für neue Themen habt, eure Meinung loswerden wollt oder einfach nur Zeit totschlagen möchtet, sind wir erreichbar bei Facebook unter Endstation Podcast, bei Twitter unter Endstation P oder auf unserer Website www.endstationpodcast.de. Ach ja, und bevor ich es vergesse, der erste Podcast war natürlich nicht der letzte Podcast. Wir wissen noch nicht genau, worüber wir als nächstes sprechen werden. Also, wenn ihr Ideen habt, dann schreibt uns einfach. Wir werden aber definitiv versuchen, so zweimal im Monat schon einen Podcast rauszuhauen. Ja, das war mir noch wichtig. Jetzt halte ich meine Klappe und Sven kann Tschüss sagen. Es verabschieden sich Andreas Wolter. Tschüss. Christopher Kohn. Ey, ich bin noch gar nicht bereit, mich zu verabschieden. Muss ich wirklich schon Tschüss sagen? Chris, die Uhr tickt. Ja, dann tschö mit Ö, Freunde der Sonne. Ich hab euch lieb, ne? Küsschen überall hin, wo ihr wollt. Und Sven Gruno, macht's gut und denkt dran, heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage. Endstation Podcast. Bitte alle aussteigen.